Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Angegraben-Podcasts. Wobei, eigentlich stimmt das so nicht ganz, denn in Wahrheit ist das eigentlich eine Crossover-Folge, die ich zusammen mit der Ulrike vom Exponiert-Podcast aufgenommen habe. Und es geht überraschend wenig um Archäologie, dafür mehr um Medizingeschichte, denn wir haben uns zusammen das Medizinhistorische Museum der Charité angeschaut. Wer von euch ein wenig hypochondrisch veranlagt ist und so mit medizinischen Details nicht so gut zu Rande kommt, vielleicht ist für den diese Folge möglicherweise nicht so geeignet. Wobei die erste Hälfte ist, glaube ich, noch relativ harmlos. Da schauen wir uns nämlich die kleine Sonderausstellung an, die ebenfalls dort gezeigt worden ist. Und da geht es um Spiegel- und Wahrnehmungspsychologie. Und die ist, glaube ich, auch für sozusagen auch Hypochonder geeignet. Noch ein bisschen was Organisatorisches. Ich bin seit kurzem mit dem Angegraben-Podcast und auch mit dem Geheimen Kabinett Mitglied bei den Kastronauten geworden. Hier geht es darum, dass wir als Podcaster zusammen stärker sind. Insofern haben sich hier 25 Podcasts zusammengeschlossen, darunter ja auch so bekannte Namen wie Insert Moin, Bahnhofs wunderbare Welt der Wissenschaft, Gästeliste Geisterbahn und auch der Rollenspiel-Podcast Puerta Partida, so heißt das, Puerta Partida. Und wir haben vor, gemeinsam jetzt vielleicht demnächst so Live-Auftritte zusammen zu machen, uns ein bisschen miteinander zu vernetzen, vielleicht auch ein bisschen Merchandising zu produzieren. Und naja, es geht natürlich auch unter anderem darum, Sponsoren für unsere Podcasts zu finden, denn Podcast produzieren kostet alles Geld. Und ihr kennt das vielleicht oder habt das mitbekommen, dass Flatter momentan auch nicht mehr so funktioniert, wie es mal war. Und wir gerade deswegen nach Alternativen suchen müssen. Es wird hier auch für euch keine grundlegenden Änderungen geben. Es kann nur sein, dass vielleicht ein kleiner Werbeblock am Schluss der kommenden Folgen mal zu hören ist. Oder am Anfang oder mittendrin. Also auf jeden Fall nicht sonderlich störend. Die werden auch immer von mir eingesprochen. Alles, was dort kommt, ist auch von mir verantwortet. Also ich werde da auch keine Produkte bewerben, die nicht nach meinem Sinne sind. Also ich mache jetzt keine Werbung für die AfD oder was auch immer, sondern das wird dann, da habe ich die volle Auswahl und die völlige Freiheit, auch entsprechende Dinge nicht zu unterstützen. So viel zum, ja, wie sagt man bei anderen Podcasts, zum Hausmeisterischen. Und ich entlasse euch jetzt sofort in die Folge. Viel Spaß beim Zuhören. Bis bald, euer Butler. Herzlich willkommen zur 7. Folge des Exponiert-Museums-Podcasts aus Berlin. Es ist noch relativ früh, wir sitzen am Berliner Hauptbahnhof und bei mir ist der... Der Mirko oder auch der Butler genannt vom Angegraben und vom Geheimen Kabinett. Und weil wir das ja heute so ein bisschen als Crossover-Folge machen, erzähl doch mal kurz meinen Hörern, was du für einen Podcast machst. Ja, ich mache den einzigen, jetzt nicht mehr, mittlerweile gibt es ja doch einen, den zweitigsten sozusagen archäologischen Podcast mit archäologischen und historischen Themen und natürlich auch das Geheime Kabinett, sozusagen den kleinen bösen Bruder vom Angegraben-Podcast mit den etwas skurrileren Geschichten aus der Geschichte. Und für die Hörer von Mirko, die mich vielleicht noch nicht kennen, ich bin die Ulrike und ich mache einen Museumspodcast, wo ich immer mit einem Gast zusammen durch eine Ausstellung gehe und die Gespräche vor Ort festhalte. Wo gehen wir denn heute hin? Wir gehen heute ins Museum, hoffe ich jedenfalls, ins Museum der Charité und werden uns ein paar gruselige Sachen angucken, so wie ich das schon gehört habe. Genau, das Medizinhistorische Museum der Charité. ja, gruselig, interessant. Also es war ein Vorbesuch, der noch ein bisschen nachhalte, so mit zumindest bis zum Abendessen. Noch sind wir im Hauptbahnhof. Wir gehen jetzt raus Richtung Europaplatz. Und von dort aus ist es, man sieht es im Vorbeifahren von der S-Bahn immer schon, dieses große bunte Banner, was an so einem roten Backsteinhaus hängt. Da ist das Medizinhistorische Museum. Und ich würde sagen, da laufen wir jetzt mal hin. Ja, marschieren wir los. Exponiert, der Museumspodcast aus Berlin. Wir sind mittlerweile im Medizinhistorischen Museum angekommen und stehen schon vorm ersten Ausstellungssaal. Ich würde aber gern noch von Mirko kurz hören, wie ist denn sonst deine Beziehung zu Museen? Also klar, du arbeitest da, aber auch mal so als Besucher. Wie gehst du normalerweise durch ein Museum? Ja, ich habe natürlich auch mein Hobby zum Beruf gemacht. Museen sind natürlich wunderbar, weil ich finde, das sind so Schatzkästchen der Erinnerungen, in denen man immer wieder durchstöbern kann, jedes Mal was Neues lernt, selbst wenn man das Museum zum dritten, vierten Mal gesehen hat. Insofern habe ich natürlich eine sehr enge Beziehung zu einem Museum und mache das auch, da ich stolzer Besitzer einer Eikomos-Karte bin, mache ich das auch oft und regelmäßig, da ich da umsonst in die Museen reinkomme. Also ich zahle natürlich Mitgliedsgebühr, aber man kann halt dann recht spontan einfach mal sagen, oh, das ist ein Museum, da gehe ich mal kurz rein, oder ich will mal nur das Bild oder den Ausstellungsgegenstand mal sehen. Kann mal kurz reinschneiden, braucht mir gar nicht die ganze Ausstellung anschauen, sondern kann mir so einen kleinen Teil nur vornehmen, wenn ich mal kurz Zeit habe. Und das ist natürlich was Wunderbares. Und so kann man sich natürlich auch ein Museum ganz schnell mal zwischendurch mal erobern. Also mache ich das mit meiner Museumsbundkarte auch, dass ich dann einfach auch mal zwischendurch so diese Gewissheit mir nehme, so ich kann auch einfach wiederkommen. Dann macht man sich auch nicht so diesen furchtbaren Stress. Also das ist ein ganz anderes Museumsbesuchen, als man es sonst macht. Irgendwie, wenn man irgendwo mal in einer anderen Stadt ist und sagt, ich muss das ganze Museum jetzt auf einmal durchprügeln und dann bist du eigentlich schon total müde. Mhm. Ah, nee, das ist eigentlich entspannt, wenn man sagen kann, ach, heute eine Stunde, nächste Woche komme ich irgendwie nochmal oder so. Das ist auch toll, wenn man gerade so in Ausland, zum Beispiel England, in Museen geht, weil das sind so Riesenmuseen, zum Beispiel British Museum in London. Das kann man ja auf einmal gar nicht erobern, nicht? Und da will man sich ja dann doch nur mal vielleicht sich eine Abteilung anschauen, intensiver. Und das ist dann ganz toll, wenn dann freier Eintritt ist. Und das sollte man eigentlich in Deutschland öfters auch machen. Oh ja, das wäre super. Ja. Und das Medizinhistorische Museum hier in Berlin, kennst du das schon? Warst du da schon mal früher? Warum wolltest du hier hin? Da war ich noch nicht drin. Ich kenne ein ähnliches Museum in Halle. Da war ich jetzt vor 2 Jahren drin. Das ist die Meckelsche Sammlung, eine anatomische Sammlung aus dem, oh Gott, das darf ich nicht lügen, ich glaube Anfang des 19. Jahrhunderts ist die Sammlung zusammengetragen worden. Ist sehr, sehr spannend, weil man da erstmal wirklich Geschichte wahrnimmt, Geschichte der Medizin wahrnehmen kann. Das ist ja bis heute noch ein anatomisches Laboratorium dort. Also da werden auch Medizinstudenten noch hingeschickt. Das zeigt man dann auch, wie dann sozusagen dann die Arbeitsmöglichkeiten sind. Also da ist wirklich Forschung und Historie miteinander verbunden. Und daher hat mich das hier interessiert in Berlin. Das ist ja noch größer als das in Halle. Die Geschichte der Medizin hat mich schon immer sehr interessiert. Und daher habe ich die Gelegenheit wahrgenommen, als du gefragt hast, wo wir denn hingehen könnten. Da habe ich gesagt, oh, da gibt es so ein kleines Museum in Berlin, da wollte ich immer schon mal hin. Und damit hast du genau eines meiner Lieblingsmuseen auch getroffen, weil ich auch Medizingeschichte einfach total spannend finde, also auch gerade so als Teilbereich der Wissenschaftsgeschichte, was ich ja auch studiere. Und ich mag das Museum auch als Museum von der Vermittlung einfach. Das aber gucken wir uns dann gleich nochmal an. Vielleicht siehst du das ja ganz anders. Wir stehen jetzt vor der Sonderausstellung, die ist in der ersten oberen Etage. Und zwar geht es um, heißt die Mirror Images. Die läuft noch bis zum 3. April. Genau, 3.4. Genau, und es geht um Spiegelbilder in Kunst und Medizin. Gut, dann schauen wir mal rein. Auf geht's. Du kannst gerne mal deinen ersten Eindruck beschreiben den Ausstellungsräumen. Wir stehen hier in einem für ein Museumsgebäude relativ niedrigen Gebäude. Man sieht, dass das Gebäude wahrscheinlich ursprünglich mal nicht als Museumsgebäude geplant ist. Also vielleicht ist das hier Deckenhöhe von 3 Metern. Man sieht, es auch ein bisschen Industriearchitektur vermutlich gewesen, mit so Säulen noch, die mit einbezogen sind. Wir stehen jetzt in einem großen, weiß gestrichenen Raum, in dem die Exponate relativ großzügig verteilt sind. Auf der einen Seite gerahmte Fotos, dann eine Menge Bildschirme, sehr, sehr viele Bildschirme, wie ich gerade hinten sehe. in dem es offensichtlich um Personen geht, beziehungsweise Porträts, wobei ganz links ja keine Personen sind, sondern Affen vor dem Spiegel. Ich nehme an, da geht es dann schon um diese Frage der Selbsterkenntnis im Spiegel. Genau. Dass das ja nur sozusagen höheren Primaten schaffen. Beziehungsweise, ich glaube, es gibt es auch bei Wahlen, ne? Delfine und Wale können das auch. So dieses selber erkennen, dass man das selber ist im Spiegel. Genau, genau. Da gibt's ja diesen Test. Man malt denen, ohne dass sie es merken, einen Punkt auf die Stirn. Ach, das habe ich auch schon mal gesehen. Ich glaube, ist das hier auch, ne? Oder, also nicht angemalt haben sie nicht. Ach, haben sie nicht, nee, aber sie gucken quasi, interagieren mit dem Spiegel. Wie würdest du jetzt normalerweise hier durchgehen? Ich kann dir sagen, hier gibt's diese wunderschöne, blinkende, spiegelmäßig aufgemachte Beschreibung, also ja. Die Texte, die Objekttexte verbergen sich in diesem kleinen Heftchen. Ah, da sollte man die mal mitnehmen, ne? Genau. Also Englisch und Deutsch, die darf man dann wahrscheinlich auch mit nach Hause nehmen, das ist schön. Das ist immer toll, wenn man das mit nach Hause nehmen darf, ne? Auf jeden Fall. Kann man immer noch mal zu Hause nachschauen. Also ich habe schon eins, deswegen, ich meins auf jeden Fall hier. Also ich habe mich halt echt hingesetzt und mir alles durchgelesen, weil ich irgendwie, ich bin so ein Mensch, ich will wissen, was mich erwartet. Wie würdest du es machen? Würdest du erst sind teilweise Kunstwerke, teilweise sind es auch Sachen aus der Wissenschaft. Würdest du erst die auf dich wirken lassen, dir selber Gedanken machen und dann nachlesen? Oder würdest du dich jetzt auch so, wie ich, erst hinsetzen und wissen, was will mir das sagen? Und dann gucke ich mir an und gucke, ob das stimmt. Ich glaube, ich würde es tatsächlich andersrum machen. Ich würde mir das erstmal anschauen, würde selber Gedanken dazu machen, wie zum Beispiel jetzt hier mit dem Bildschirm und dem Spiegel, mit den Affen meine ich. Wo ich mir dann selber erstmal genau diesen Gedankengang mache, was ist überhaupt Spiegel, warum erkennen wir denn uns selbst im Spiegel, warum können das andere Lebewesen nicht. Und dann mich vielleicht dann tatsächlich auch mal intensiver mit den jeweiligen Beschreibungstexten, oder hier gibt es ja auch noch dann quasi die Möglichkeit, da reinzuhören mit Kopfhörern. Das wird jetzt ein bisschen schwierig mit unseren eigenen Kopfhörern. Geht auch. Aber wahrscheinlich hört man da auch jetzt, weiß nicht, ob man dann die Forscher dazu hört oder die quasi nur die Geräusche, die dazugehören. Bei dem Affenfilm sind es nur die Urwaldgeräusche, Atmosphäre. Mhm. Bei den anderen ist durchaus der Ton, manchmal ist es als Untertitel mit dabei, dann auch manchmal in der Übersetzung, aber bei dem ist es jetzt erstmal nur Urwaldgeräusche. Und dann würde ich tatsächlich mal schauen, was dann der kleine Führer dazu sagt. Er sagt jetzt erstmal quasi generell, worum es bei der Ausstellung gehen soll. Dass es quasi Kunstwerke, wie du schon sagst, Kunstwerke, wissenschaftliche Experimente und Kuriositäten vorstellt und die in besonderen Verhältnissen zu Spiegeln, reflektierenden Oberflächen und so weiter steht und hinterfragt und erkundet mit jeweils eigenen Mitteln, wie unser Körper im Raum sich selbst wahrnimmt, beziehungsweise Grenzen unseres Körpers wahrgenommen werden. Spannendes Thema. Und gerade die Mischung aus Kunst und Wissenschaft finde ich dabei. Finde ich ein sehr guter Ansatzpunkt. Finde ich spannend, ja. Wird viel zu wenig gemacht. Jetzt steht hier ein Fernsehgerät, eines der ersten wahrscheinlich. Lustigerweise auch schon mit so Rückprojektion. Also mit, was modern ist, ja. Genau, ein Spiegel, der einfach den sonst liegenden Bildschirm spiegelt. Insofern ist das Fernsehbild dann sozusagen auch gespiegelt, das ist eigentlich auch lustig. Alter Telefunkenapparat aus dem Jahre des Heils 1937. Heil dann vielleicht eher nicht. Aus dem Technikmuseum. Aus dem Technikmuseum, ja. Aber es ist lustig, weil es hier tatsächlich auch wiederum, wahrscheinlich deswegen haben sie es genommen, weil der Bildschirm ist ja schon quasi ein projiziertes Bild, kein Abbild, ein Abbild der Wirklichkeit, aber eben nicht die Wirklichkeit. Und dann nochmal mit dem Spiegel, nochmal gespiegelt sozusagen. Also quasi so doppelter. Und dass das Fernsehen ja auch so ein bisschen, oder dass es ineinander greift, dass das Fernsehen ja auch so ein Spiegel der Welt irgendwie sein soll. Richtig. Also das passt hier auf jeden Fall schon irgendwie rein, obwohl ich irgendwie so ein Ding nicht im Medizinhistorischen Museum erwartet hätte, nein, in so einer Ausstellung. Das finde ich aber auch ganz nicht, gut. Ja. Ah ja. Mal da drüben, das finde ich auch interessant. Also da gibt's dann wirklich auch so Input. Das eine hier ist so ein TED-Talk, ich glaube über, da geht's in so Richtung Spiegelneuronen und sowas. Also hier könntest du dich dann wirklich so nochmal mit Fakten zuspiegeln. TED Talks gibt's ja auch, das ist sehr schön, auch als Podcast übrigens. Die kann man auch mit den meisten Podcatchern abrufen. Mit Video und dann? Ich meine, mit Video, die haben ja meistens schöne PowerPoint-Präsentationen. Das ist toll. Also, habe ich mir auch abonniert. Da kommen immer sehr, sehr schöne Talks dazu. Insofern auch sehr empfehlenswert an dieser Stelle. Ich warte ja immer auf die Zusammenfassung bei Methodisch Inkorrekt, wenn es gibt. Das ist auch wunderbar. Das ist noch besser allerdings. Da versteht man es dann auch erstmal. Das ist richtig. Genau. Ah, das ist dieses berühmte Experiment, ne? Mit dem, die Hand, die quasi zur, Platz? Ja, genau. Das muss, wollte ich immer schon mal ausprobieren, weil das ist toll. Also ich sitze jetzt vor quasi so einer Apparatur. Wir haben eine Plastikhand auf der einen Seite, auf der sich ja so ein Kreisel mit vier Pinseln befindet. Und dann dazwischen ist so eine Wand. Und auf der anderen Seite soll ich meine eigene Hand hinlegen. Ungefähr auch so, dass die Pinsel dich an derselben Position noch treffen. Also einmal so am äußeren Rand vom Zeigefinger, ne? So. Und einmal so über dem ersten Knöchel. Und einmal über dem ersten Knöchel, das müsste ungefähr so hinkommen, ja, oder? Ich glaube, am besten dann nimmst du die Hand unter den Tisch und stellst dir halt vor, dass das da ungefähr genau, deine wäre. Genau, das ist deine, genau. Da steht, da halten Sie Arm und Hand so still wie möglich und dann geht's gleich los und dann richten Sie Ihre Aufmerksamkeit ganz auf die Gummihand. Stellen Sie sich selbst die Frage, spüre ich, wie die Gummihand gestreichelt wird? Meine Hand ist zu weit unten. Nee, funktioniert bei mir noch nicht, aber ich glaube, ich bin auch an der falschen Stelle mit dem Pinsel. Ich glaube, es klappt bei mir noch nicht so richtig. Jetzt hört der Pinsel da drüben auch auf. Das ist ja, glaube ich, auch der Witz an der Sache. Ach so, man soll weiterhin denken. Du sollst es quasi weiterhin spüren. Okay, verstehe. Das hat jetzt irgendwie noch nicht funktioniert. Wir können es viel zu analytisch ran. Ich glaube auch, das ist... Du musst auch mal die Magie auf dich wirken lassen. Vor allem, ich glaube, die Pinsel sind nicht mehr ganz synchron. Die sind nicht mehr an der Stelle, wo sie eigentlich gleichzeitig pinseln sollten. Ah, okay, ich glaube, das hatte ich neulich auch. Die sind so ein bisschen versetzt. Ja, immer wenn, genau, wenn der äußere Pinsel kommt und dann kriegt man den auf den Knöchel ab oder so. Ja, genau, eben. Das funktioniert dann nicht mehr so richtig. Dann funktioniert die Magie nicht mehr ganz. Nee, schade, aber ich glaube, so ein Prinzip könnte funktionieren, wenn man sich ein bisschen mehr drauf einlässt. Wir können es ja mal, hier drüben ist noch so ein Spiegelexperiment. Das fand ich dann eigentlich ganz spannend. So, genau. Legen Sie eine Hand in die Box. Das ist diese. Mhm. Und eine neben die Box. Legen Sie sich etwas zur Seite, dass Sie den Arm im Spiegel sehen. Ah ja. Mhm. Und dann muss das gleichzeitig bewegen, also wirklich parallel. Ja. Und gleichzeitig, ach so, ja. Mhm. Ja, das ist lustig. Aber man soll nämlich eine Hand dann zur Faust machen. Und wenn man das gemacht hat, hat man das Gefühl, dass man es wirklich mit der anderen Hand auch gemacht hat. Das hatte ich nämlich auch. Ich habe dann beide mal so geöffnet und geschlossen und dann plötzlich nur die linke geschlossen und die rechte, die ich nicht sehe, offen gelassen. Ich habe aber im Spiegel gesehen, also ich habe die im Spiegel als meine wahrgenommen und es hat mich erschrocken. Also ich habe echt. Das ist ein sehr interessanter Effekt, ja. Weil das Spannende dabei ist ja, das steht ja auch hier dabei, wenn einer ihrer Arme amputiert wäre, könnte das ausreichen, um Phantomschmerzen zu lindern. Und das könnte ich, also ja. Das könnte ich dann wirklich mir auch vorstellen, wenn man erschreckt so, man merkt so, das wird einfach so wahrgenommen, wenn man es so sieht und diese Bewegung irgendwie intern mitmacht. Das würde man ja wahrscheinlich immer noch machen, selbst wenn die Hand nicht da wäre. Genau. So, jetzt stehen wir vor einer Installation mit Dutzenden von Gesichtern. Scheinen immer dieselben Gesichter zu sein, aber sind sie wahrscheinlich. Das sind Personen, die sich ähnlich sehen. Doch nicht, ja, genau. Mhm. Das ist fast schon wie Spiegelbilder, aber dann doch unterschiedlich, ja. Und was passiert mit der Zeit? Es werden andere Personen eingeblendet. Wie gucken die zuerst? Gucken alle etwas skeptisch. Und dann? Fangen an zu lachen. Ich weiß nicht, sehen die sich selber dann jeweils? Oder sehen die gucken die sich gegenseitig an. Ah ja, deswegen, ja, verstehe. Weil man irgendwann diesen Wiedererkennungseffekt wahrscheinlich hat, weil man sich selbst wahrscheinlich am, ja. Es geht wohl auch wieder um die Spiegelneuronen, die darum, also gut, das kannte die Künstlerin wohl nicht, aber sie hatte das beobachtet, dass man halt irgendwann automatisch anfängt, den anderen zu imitieren und wenn der eine anfängt zu grinsen, fängt der andere auch damit an. Und die stand dann auch hier und ich habe irgendwann gemerkt, ich grinse selber wie total bescheuert, einfach weil ich gesehen habe, wie die einfach alle anfangen zu grinsen. Man steht immer davor irgendwann so, weil man guckt einfach dabei zu, wenn man es kurz auf sich wirken lässt, wie sich da immer dieses Grinsen aufbaut und die sich irgendwann nicht mehr beherrschen können und dann irgendwie anfangen zu lachen. Das funktioniert auch schon bei Babys. Also wenn Babys sich im Spiegel sehen und sehen, dass quasi der andere drüben lacht, dann fangen sie selbst, also fangen natürlich auch an zu lachen, aber sie können dann quasi nicht mehr aufhören zu lachen. Das ist eigentlich ganz, ganz schön. Das kann man mal beobachten bei kleinen Kindern. Auch sehr gemein. Du musst den Spiegel aber auch irgendwann wegnehmen. Ja, ja, irgendwann werden sie dann auch griesgrämig, weil da irgendwie nichts passiert. Das ist frustrierend. Genau. Dann liegen hier zwei Brillen. Das wird jetzt sicher spannend, das mitsamt den Kopfhörern zu machen. Ich nehme mal dafür, glaube ich, die... Tut die auch nur vorne drauf. Ach, die so, haben nichts für die Ohren. Also die kriegst du einfach drauf. Was nehme ich noch über meine Brille? Das ist die sogenannte Umkehrbrille. Also man sieht quasi... Also eigentlich solltest du jetzt die Welt auf dem Kopf... Meine Brille funktioniert dazu nicht. Ah, man kann die Prismen auch drehen. Wenn ich nehme mal die hier. Die müsste richtig rum verstellt sein. Ach, deswegen, ja, das irgendwas ist ja verstellt. Da geht es irgendwie darum, dass man ja die Welt eigentlich auf dem Kopf wahrnimmt und das Gehirn das eigentlich nur umrechnet. Oh Gott, ja. Und mit dieser Brille siehst du alles auf den Kopf gestellt. Genau. Und angeblich hat der Typ, der sie, hat die mal irgendwie 8 Tage lang, glaube ich, getragen und danach hat er alles normal wahrgenommen. Weil das Hirn dich irgendwann wieder umschaltet. Das ist faszinierend, ja. Weil eigentlich ist das ja schon eine Rechnung des Gehirns, das einmal umzudrehen. Und die Wahrnehmung dann so richtig rum, wie wir sie wahrnehmen, umzurechnen. Und das dauert gar nicht so lange. Ich glaube, 8 Tage braucht das gar nicht. Das geht relativ schnell. Oder so lange hat er es gemacht? Ja, kann sein, dass er es so lange gemacht hat. Also am Anfang braucht man ein paar Stunden, bis man das hinbekommt. Und wenn das Gehirn das wahrscheinlich auch einmal gelernt hat? Dann geht das, ja, genau. Dann sagt er, irgendwann fällt es dann wohl nicht mehr auf. Das habe ich von dem Experiment, ist glaube ich mehrfach auch wiederholt worden, habe ich auch gelesen. Und es geht relativ schnell auch wieder rückgängig. Also sobald er die Brille abgezogen hat, ist es natürlich der Effekt trotzdem da. Dann hat man wiederum alles verkehrt rum. Aber es dauert dann kürzer, das wieder auf den Originalzustand zurückzubekommen. Ich habe dir auf jeden Fall die Möglichkeit, mal durch so eine Umkehrbrille durchzugucken. Genau. Ich meine, die sind hier an dem Ding festgemacht, an dem Podest, aber mit der Schnur kann man sich zumindest in der Ausstellung mal umgucken. Ja, genau, also ist schon sehr faszinierend. Und man hat doch Koordinationsschwierigkeiten, wenn man dann damit rumlaufen würde. So, dann gehen wir weiter nach links. In den zweiten Ausstellungsraum. Hier links gibt es ein Video, was ich ziemlich cool fand. Also ich bin immer so, Filmkunst ist bei mir immer ganz schwierig. Das hier fand ich aber cool. Da hat er einmal als junger Mann sich selber aufgenommen und Fragen gestellt. Ach, ja. Auf Englisch. Mhm. Und die beantwortet er jetzt irgendwie 30 Jahre später oder so selber, aber in seiner Muttersprache, irgendwie auf Serbokroatisch. Untertitel sind auf Englisch, leider nicht auf Deutsch. Aber ich glaube, er hat sich damals die Fragen ausgedacht und antwortet jetzt aber recht authentisch. Und das finde ich ziemlich cool. Ja. Das habe ich als Kind auch mal gemacht. Ich habe mir selber einen Brief geschrieben an meinen Selbst in der Zukunft. Und ja, das war so im Rahmen von so einer Gruppengeschichte. Also wir haben das mal mit der ganzen Gruppe gemacht. Und eigentlich hat die Lehrerin gedacht, sie hebt das jetzt vielleicht für ein halbes Jahr auf. Und ich habe gesagt, naja, heb mal auf, bis ich 18 bin. Und hat mir tatsächlich zum 18. dann diesen Brief geschickt. Ne? Ach, hat sie auch dran gedacht. Das war dann 5 Jahre später. Und das war natürlich auch sehr, sehr spannend, das danach zu lesen, was man sich dann selbst in der Zukunft geschrieben hat. Ich habe auch mal, auf YouTube findest du auch ein Video von jemandem, der das auch nochmal gemacht hat. Ich glaube, es ist auf Englisch. Dann sich von seinem, ich glaube, irgendwie 12-jährigen selbst im Alter von 30 interviewen hat lassen. Das ist auch sehr lustig. Kann man auch sehr empfehlen. Also es ist ein interessanter Effekt, weil man merkt, wie sehr man sich dann doch verändert in der Zeit. Nicht? Also, genau, man spricht mit sich selber und sollte meinen, das hat ja auch irgendwie was Spiegelndes. Aber man merkt trotzdem, es sind irgendwie ganz unterschiedliche Personen irgendwie bei rausgekommen. Fragst du auch so, wie empfindest du mich? Also in der Vergangenheit und sagst so, ja, du wirkst ein bisschen, als wärst du jetzt irgendwie nur darauf bedacht, dies und das gerade irgendwie rüberzubringen oder so. Und spricht auch so ein bisschen kritisch mit sich selber. Ja. Also ich habe mich damals in meinem Brief auch sehr kritisch mit mich in der Zukunft, mir selbst in der Zukunft auseinandergesetzt. Das ist auch sehr lustig, wenn man das. Man vergisst es ja tatsächlich, was man da damals gemacht hat. Und also es ist ein sehr netter Effekt, kann man, glaube ich, auch mit seinen Kindern mal machen, wenn man welche hat. Sowas ist, glaube ich, sehr schön, um auch den Kindern mal zu zeigen, wie sehr man sich selbst auch verändern kann. Na, die Chance hat man ja nur einmal beim Aufwachsen. Richtig. Okay, wo willst du als nächstes hin? Achso, es gibt ja diese automatische Richtung, ne, im Museum. Eigentlich immer eigentlich läuft man rechts rum, ne? Rechts rum. Ich dachte, Rechtshänder laufen tendieren dazu, auch immer rechts rum zu laufen, wie im Supermarkt. Ich hatte immer gelernt, man müsste im Uhrzeigersinn die Ausstellung ausrichten. Aber ich dachte, das wäre dann gegen die natürliche Bewegung des Menschen. Laufen ist es tatsächlich andersrum. Ne? Also eigentlich mal, ich glaube, gedacht ist es immer rechts rum. So sind doch auch Supermärkte aufgebaut. Du kommst mal rein in die Obstabteilung, läufst erstmal rechts lang und dann irgendwann links. Da gibt es wahrscheinlich auch wirklich keine Ich meine, hier gibt es jetzt keine festgelegte Reihenfolge, was ich auch mal ganz nett finde. Und bisher sind auch noch nicht, ich meine, wir sind wirklich zur Öffnungszeit reingegangen. Deswegen sind noch gar nicht so viele Besucher unterwegs. Genau. Ja, das nächste Exponat ist natürlich das, was das Ganze alles bewirkt, nämlich unser Gehirn. Jedenfalls ein künstlerisches 3D-Modell davon. Mein Gehirn. Da hat jemand sein eigenes Gehirn 3D drucken lassen. Ach, das ist sogar das eigene Gehirn. Mhm. Ach, das ist ja cool. Das gibt's ja unten auch als Postkarte, wo ihr es selber hält. Ich würde ja mal gerne mein eigenes Gehirn haben. Ich weiß nur nicht, was mir das sagen soll. Ich meine, man sieht dann ja so seine Windungen, aber man kann ja nicht mehr damit sehen. Aber ja doch, die sind doch, glaube ich, auch individuell. Die sind aber auch wie so ein Fingerabdruck, oder? Fingerabdruck, ja genau. Also du kannst tatsächlich dann, gut, man sieht natürlich nur das Gefäß als solches, aber es hat natürlich schon was, ja. Es ist sozusagen auch ein Abbild seiner selbst, weil wenn man davon ausgeht, dass irgendwie die Persönlichkeit im Gehirn steckt. Na, da kann man natürlich jetzt philosophieren, wie weit da noch andere Dinge noch mit reinspielen. Wie Dinge wie Seele oder auch nicht. Genau, Situs Inversus. Ich glaube, mit dem EEG-Gerät ist man ja irgendwie mal auf die Suche nach der Seele gegangen in den Gehirnströmen. Ja. Situs Inversus, das heißt, das Herz ist auf der anderen Seite, ne? Nicht, glaube, die ganzen Organe. Ach, ganzen Organe, ja. Also wir stehen vor einem Wachsmodell der inneren Organe und bei einem bestimmten Anteil der Menschen, ich habe jetzt die Zahl vergessen, schlagt mich nicht, kann es passieren, dass die Organe spiegelverkehrt angerichtet sind und das wurde auch mal in so einem Wachsmodell festgehalten, um 1900. Ja, mein Vater ist ja, deswegen wahrscheinlich auch so ein bisschen das Interesse an Medizin, mein Vater ist ja auch Arzt, er sagte, einmal in seiner gesamten Laufzeit ist ihm das passiert, dass einer mit einem Situs Inversus kam. Der hatte dann auch das Herz auf der, nicht am rechten Fleck sozusagen. Ach, das ist aber auch. Aber war sonst, glaube ich, in Ordnung. Also passiert ab und an mal, ja. Aber sehr selten. Und angeblich hat es wohl auch gar nicht so große Auswirkungen. Nee, außer dass man, wenn man operiert wird, dass die Leute woanders suchen müssen. So ist es. Was im Notfall natürlich Mist sein kann. Das ist ganz blöd. Also sie müssen dann auch immer irgendwas dabei haben, dass sie, also quasi ein bisschen noch ein Bändchen am Arm, dass sie ausweist, dass sie. Ich würde mir das auf den Notfall Bauch tätowieren lassen, glaube ich. Genau, am besten auch noch das Herz ist hier oder sowas. Ja. Ja, wahrscheinlich, ne? Wäre wahrscheinlich das Sinnvollste. Bis sie dein Portemonnaie rausgekramt haben, um zu sehen, huch. Ja, stimmt. Oder am Armbändchen. Mhm. Eben, dann ist wahrscheinlich schon zu spät. Ja. Was mir allerdings gut gefällt, ist das hier in der Mitte. Ah, wir scheinen selber jetzt plötzlich im Bildschirm und werden immer wieder gespiegelt. Und zwar in diesem, Spiegel im Spiegel im Spiegel. Was fällt dir bei dem Bildschirm da hinten auf? Der Bildschirm da hinten ist... Oh, das ist zeitverzögert. Das ist gruselig. Ja, weil man, wenn man sich bewegt, plötzlich an einer anderen Stelle steht. Das irritiert, ja. Und es ist auch, es ist, glaube ich, so 5 Sekunden oder so zeitverzögert. Ja, das ein paar Sekunden auf jeden Fall. Ziemlich lange. Ja, und das ist natürlich sehr skurril. Funktioniert jetzt auf der anderen Seite dann auch? Wahrscheinlich. Der eine ist in Echtzeit, der andere ist 5 Sekunden verzögert, was aber einen echt coolen Effekt hat. Und da fand ich die Frage, die dann in dem Heft stand, total interessant. Da wurde dann irgendwie gefragt, fühle ich mich dafür verantwortlich, was auf diesem zeitverzögerten Bildschirm irgendwie passiert? Da musste ich irgendwie gleich an so Drohnenpiloten denken oder sowas. Ja, die haben ja auch zum Teil so ein verzögertes Bild dann, ne? Also das ist ja dann auch nicht unbedingt oder immer allein, dass man es über den Bildschirm sieht. Ja. Macht es was mit dir, dass du deine eigenen Handlungen, ich meine, wir sehen uns ja hier selber, wie ein bisschen wie wenn man in einen Supermarkt reingeht, wo man dir nicht traut, wo du dich dann selber so über so einen Fernseher siehst, aber halt zeitverzögert und das entrückt einen schon so ein bisschen von sich selber. Genau. Diskrepanz zwischen Wahrnehmung, zwischen der Ausführung der Körperbewegung und dem Fehlen unmittelbarer Feedbacks, das man von einem Spiegel erwarten würde. Deswegen auch der Spiegel dann im skurril. Ja. Also diese Installation finde ich echt cool. Also man kann sich dann da irgendwie selber bei beobachten. Aber diese 5 Sekunden, die reichen schon aus. Ja, vor allem man hat das Gefühl, das ist jemand ganz anderes, der da langläuft. Nicht? Oder ist es doch nicht? Es ist sehr skurril, ja. Das ist ein interessanter Effekt, ja. Also noch zur Vorwarnung, in diesen Räumlichkeiten ist Filmen und Fotografieren leider nicht gestattet. Deswegen müsst ihr leider herkommen und euch das selber angucken. Ja, das ist ja auch der Effekt dabei bei diesem Podcast. Wir wollen ja möglichst neugierig machen auf gewisse Dinge. Genau, obwohl ich versuche eigentlich immer auch eine kleine Bildergalerie drunter zu machen, wenn es geht. Ja, mal gucken. Zumindest auf die Webseiten. Hier sehen wir einen Spiegel, der nur dadurch funktioniert, weil das ein reflektierender Stein ist, wahrscheinlich, was ist das, Obsidian, Marmor? Mhm. Obsidianspiegel, genau. Da ist was für mich, sehr schön, das ist nämlich ein archäologischer Fund. Es ist ein Obsidianspiegel aus, oh Gott, Huexotia. südamerikanisch. Genau, aus Mexiko nämlich. Stammt auch hier vom Ethnologischen Museum. Datiert 1325 bis etwa 1520 irgendwo in dem Dreh. Und zeigt, man hat sich immer schon versucht, irgendwo selbst im Spiegel zu sehen. Obwohl da auch der Text in der kleinen Broschüre wieder sehr hilfreich ist. Ich glaube, da stand dann nämlich, also man muss sich wirklich, also die an den Objekten selber sind gar nicht so viele, ist nicht viel dran, eher nur so die Daten und so die Objekttexte sind wirklich in diesem Booklet. Und wenn man bereit ist, die durchzulesen, dann kann man das so nachholen. Ich finde es eigentlich mal ganz cool, dass es nicht direkt dran ist. Und da stand, glaube ich, dass für die, waren das jetzt Maya, Azteken, ich verwechsel diese ganzen Leute immer, das tut mir immer leid, aber dass diese obsidianpolierten Steine als Spiegel verwendet wurden, aber auch immer so ein Tor in die andere Welt waren. Und ich musste da gleich sofort an Minecraft denken, das ist das dann echt Absicht, dass man aus Obsidian dort das Netherportal baut, um dann da in die Unterwelt runterzugehen. Das ist schlau, ja. Nee, also tatsächlich der Spiegel ist immer schon für die Leute faszinierend gewesen. Das gestehen, das finde ich jetzt gerade. Die sind durchnummeriert. Achso, das da müsste so eine kleine, da steht so eine kleine blaue 26. Ist das 26? Manchmal ist es einfach, wenn man dann darauf achtet, wie es denn heißt. Wie funktioniert ein Museum? Genau. Zwei Museumsmenschen im Museum. Da ist er. Genau, die sagten, benutzten sie zur Weissagung zu kultischen Heilungspraktiken, da sie glaubten, dass diese dem Anwender erlauben, in andere Welten hineinzublicken, ohne in jene einzudringen. Das ist, wie gesagt, spannend, weil das tatsächlich auch in anderen Kulturen vorkommt. Also ich hatte zum Beispiel. Das hat doch selbst Michel Foucault mit seinen Heterotopien, hat doch, glaube ich, auch den Spiegel so als was einen neuen Raum eröffnet, der dahinter ist und mit Verweis auf die jetzige Realität, also. Ja. Das wurde ja bis in die Gegenwart, wird sich damit immer noch beschäftigt. Spiegel eben, sind genau, immer noch. Oder, ja, 16. Jahrhundert, John Dee, der berühmte Hofmagier Hof der Königin Elisabeth I. in England, der hat einen Obsidianspiegel gehabt. Vor ein paar Wochen stand ich nämlich davor in einem britischen Museum. Wo ich mal sagen muss, ich kann mich da drin gar nicht so super krass spiegeln. Nee, also man muss natürlich, man ist heute natürlich gewohnt, dass man diesen schönen, klaren Spiegel hat. Also da sich drin jetzt auch selber zu schminken oder sowas, das wird wahrscheinlich, oder die Haare zu schneiden daran, wird ein bisschen schwierig werden. Kein Wunder, dass die mal die Augen so krass geschminkt hatten. Genau. Nee, konnten sie sehen. Aber tatsächlich gibt es ja natürlich auch andere Möglichkeiten, wie eben auch Metallspiegel, genau, mit Silber und allem Möglichen. Da kannst du natürlich schon einiges machen. Wasserpfützen kann man natürlich auch nehmen und Ähnliches. Aber das natürlich macht einen schönen Bogen, dass man merkt, dass es jetzt um Spiegelneuronen geht und genau. Selbstwahrnehmung und Spiegel, aber dass so die Beschäftigung mit Spiegeln immer noch nicht abgeschlossen ist. Das ist immer noch so, es steckt immer noch voller Mysterien, dieser geheimnisvolle Raum dahinter. Genau, ich meine, jeder zweite Horrorfilm spielt mit diesem Spiegel. Oder Fernsehbildschirme auch. Oder Fernseher, genau. Wie bei The Ring. Ja, genau. Wo das Mädchen dann zum Schluss aus dem Fernseher gekrabbelt kommt, Tamara. Das ist schwer gespoilert. Mein Gott, das wird dann gespoilert. Komm, so ein bisschen, dass man so diese Klassiker von Horrorfilmen schon mal gesehen hat, davon setze ich jetzt voraus. An dem Exponat bin ich letztes Mal vorbeigelaufen. Ich habe gerade gemerkt, ich hatte dazu was gelesen, aber. Ja. Das ist ein besonderer Spiegel, der. Kein Spiegelbild, doch. Der kehrt nämlich nicht um. Nicht links und rechts. Genau. Also eigentlich kehrt er ja nicht um. Spiegel kehrt er nicht um. Die Wahrnehmung. Dieses Spiegelbild, das ist ja umkehrend. Also so, dass man sich selber nie so sieht, wie andere einen sehen. Genau, sondern weil man sieht ja immer, so dieses direkte Lichtstrahl fällt ja direkt wieder ein, wie er draufgefallen ist. Und der ist jetzt an der einen Seite so, wie war das, konvex, wenn es nach innen gedrückt ist? Konkav. Da hilft es einem, wenn man Latein hatte, cavere aushöhlen, schneiden. Oder man merkt sich, dass ein X in die Mitte schmaler wird. Und dann weißt du nämlich, konvex ist, in die Mitte wird es schmaler. Oder so, ja. Weil mein Latein ist zu schlecht. Aber das ist doch konkav. Nee, andersrum, oder? Ich glaube, konvex ist wirklich so. Ich dachte, konkav ist ausgehöhlt. Mach meine Eselsbrücke nicht kaputt. Entschuldigung. Ich weiß es nicht mehr. Zwei Blinden reden von der Farbe. Sehr schön. Aber es ist ein interessanter Effekt, weil man sieht es relativ schwach, aber man sieht, wenn man sich tatsächlich ans linke Auge greift, sieht man das linke Auge, nicht das rechte. Ne? Ach, zeig mal. Ja. Ich habe mich gerade auch so. Buh. Stimmt, das ist falsch. Also für das, was man normalerweise von dem Spiegel erwartet. Ach warte, und man kann den Text, deswegen ist der Text innen reingeklebt. Man kann den Text nämlich lesen. Man kann im Spiegel lesen, dass das ein nicht umkehrender Spiegel ist. Das ist auch mal ein Fnord, oder? Herrlich. Ich musste neulich erst mal googeln, was genau ein Fnord ist und ich bin nicht schlauer geworden. Weil anscheinend ist ein Fnord alles und nichts. Genau, das ist ja das Wesen eines Fnords. Oder vielleicht auch nicht. Da! Diese Nerds machen mich wahnsinnig. Hier ist... Hier hängt eine Kugel, eine Glaskugel mitten im Raum, auch sehr abenteuerlich aufgehängt. Ist das so eine Art Schusterlicht, ne? Die soll natürlich spiegeln, was dahinter ist, was man aber am besten sieht, wenn man mal drunter durchkrabbelt. Ah, genau. Jetzt sieht man sich nämlich auf dem Kopf stehend. Wenn man jetzt von hier durchguckt, sieht man natürlich den Rest des Ausstellungsraumes. Aber ich bin jetzt einfach auch mal drunter durchgekrabbelt. Ich sehe jetzt vor allem dich auf dem Kopf stehend. Hallo. Genau, sie ist mit Wasser gefüllt und sie ist aufgehängt an Kupferdrähten, Baumwollfäden und einem Stahlseil. Das habe ich aus dem Booklet. Ach so, okay. Das weißt du doch, mein Gott. Ja, klar. Die Dinge in der Auswendigkeit. Das ist toll. Es geht nämlich auch die Bewegungsrichtung um, ne? Also wenn du es jetzt quasi die Hand dahinter hältst, kommt die Hand. Nee, das stimmt nicht. Das muss doch ganz viel schwer sein, es ist wassergefüllt. Ja, das müsste, so 2-3 Liter sein, ne? Oder mehr. Mehr würde ich sagen. Ja. Ist das jetzt mehr Kunst oder mehr, soll das was erklären? Ich glaube, es ist eher Kunst. Ich glaube, es ist eher Kunst. Es geht dann auch irgendwie um die Veränderung des Materials. Das ist das Kupfer irgendwann. Da ging es um die Parzen und die spinnen deinen Lebensfaden. Ja, okay. Und dieser Baumwollfaden, der geht durchs Wasser und der wird irgendwann wird der schwächer und das Kupfer korrodiert irgendwann, aber das Stahlseil bleibt. Und es heißt auch irgendwie für Edi und die Parzen oder sowas. Und da ging es um diese Schicksalsspinnerinnen. Und wenn die aufhören zu spinnen, ist dein Leben vorbei. Die spinnen doch, die Parzen. Hoffentlich. Hoffentlich noch lange, Ja, das heißt für die Parzen, für Edi. Genau. Nur das Stahlseil hält die Straffheit. Das Garn symbolisiert unser Leben. Hören die Parzen auf zu spinnen, ist das Leben zu Ende. Mit ein bisschen Mythologie drin. Ich mag, wenn Kunst sowas aufgreift. Das ist schön, ja. Man muss doch gucken, dass man sich selber da nicht in Lebensfaden abschneidet. Wenn man drunter durchläuft, ist nämlich ein bisschen niedrig für mich. Na stimmt, du bist relativ groß, du klingst klein. Ich weiß nicht, was das sagen soll. Ich stell mir Leute immer zu klein vor, ich weiß auch nicht. Echt, ja? Oder ich bin überraschend klein. Ja. Das ist auch wieder so ein Effekt, groß. Den man eine andere Wahrnehmung hat als die Wirklichkeit tatsächlich. Wieso? Bin ich größer, als du dachtest? Tatsächlich. Was? Ich klinge auch kleiner. Warum klingen wir alle kleiner als wir sind? Das ist komisch. Vielleicht wahrscheinlich irgendwie eine falsche Einstellung bei Auphonic oder so. Genau, filtern, größer Level drehen. Kleiner machen. So wird Zeit. Ja, das ist ja in der nächsten Vitrine. Jetzt sind wir wirklich im medizinisch-historischen Bereich. Der berühmte Augenspiegel beim Arzt. Mir ist eingefallen, dass mein Arzt früher sowas noch hatte, aber dass ich das jetzt echt lange nicht mehr gesehen habe. Ich habe das auch nicht mehr gesehen. Wahrscheinlich, weil man heute die Also Lampen diese auch CD, die man irgendwie so an der Stirn hat und dann da so durchguckt. Wobei ich immer noch nicht genau weiß, was der Effekt davon eigentlich sein sollte. Irgendwie spiegelt der damit Licht in deinen Rachen und durch das Guckloch kann er durchgucken. Ach so, war das ja. Wir können es immer runterklappen. Man hätte natürlich auch eine Stirnlampe nehmen können. Heute kann man das wahrscheinlich auch einfacher. Diesmal habe ich es auf Anhieb gefunden. Hast du es auch, wenn du beim Zahnarzt oben dann so einen Spiegel an dem Ding hast und du selber dabei in den Mund guckst? Nee. Oh Gott. Das will man gar nicht wirklich sehen, was wir da. Hier drin rumfürksen. Ich erzähle bisher nicht von meinen letzten Operationen, wo man das dann auch. Aber angeblich bist du ja hart gesotten. Ich habe dich ja nach meinem Vorbesuch gefragt, so kannst du das ab? Ja, ich schon. Ich weiß nicht, ob unsere Hörer jetzt regelmäßig in Ohnmacht fallen. Es wird ja wahrscheinlich noch intensiver werden in den nächsten Stockwerken. Auf jeden Fall. Wir sind ja erstmal nur im Sonderausstellungsbereich, in der Sonderausstellung. Ja. Aber ich fand die Reihenfolge auch gut. Mir ist dann nämlich aufgefallen, nach dieser Spiegelausstellung, wenn du dann in so einen Präparateraum gehst mit diesen Sachen, die ja irgendwie auch in dir selber drin sind, das ist nochmal ein cooler Effekt, den man nicht hat, wenn man nicht vorher in der Spiegelausstellung war. Ja. Genau, hier liegt noch ein Ophthalmoskop. Ein Ophthalmoskop. Ein Augenspiegel. Und eine Zeichnung des Augenhintergrundes. Also, dass das man mit Hilfe von Spiegeln anscheinend auch so in den Körper gucken kann. Sei es jetzt erstmal nur von außen mit dem Stirnreflektor oder mit einem Spiegel den Augenhintergrund, dass man so durchs Auge durchgucken konnte. Das dafür auch genutzt wurde. Mit dem schönen blinden Fleck, den wir ja alle haben. Wo die Nerven durchgehen. Zusammenlaufen, ja. Das ist auch ein schönes Argument gegen Kreationismus, weil die immer sagen, das Auge ist so perfekt, das kann ja nicht per Zufall entstanden sein, das muss ja quasi geschaffen sein. Ja, wenn man ein Auge kreieren würde, würde man wahrscheinlich nicht die Nerven mitten durch das Sehzentrum leiten. Oder man würde das Gehirn dann so drumherum bauen, dass es das ausblendet. Verdammt. Erwischt. Naja, hättest du einfacher machen können. Das ist ein bisschen von hinten durch das Auge. Ich bin kein Kreationist, aber ich kann. Kannst widerlegen. Ich kann rumspinnern. So, ich glaube, da sind wir durch den Raum schon fast durch. Genau. Und da hinten die Ecke haben wir noch nicht. Stimmt, da vorne geht es noch mal kurz, ne? nochmal hinter dem eerie, genau, mal gucken. Finden. Jetzt kommen wir erst. Es ist so spooky. Es ist sehr spooky, ne? Es ist nicht eine richtige Filmaufnahme von sich, weil sie läuft weiter und weiß nicht. Ja. Das gefällt mir. Und vor allem will ich dann den nächsten Schritt und die nächste Handlung überlegt man ganz genau, man weiß nämlich, was dann dass es ja gefilmt wird. Das ist schon merkwürdig. Oh, zerbrochene Spiegel bringen ja immer Unglück, aber es sind in dem Fall nur Glasscheiben. Es sind Glasscheiben. Aber sie sind zerbrochen. Und zwar genau gespiegelt. Das muss man auch mal hinkriegen, ja? Nee, nicht mal gespiegelt, identisch. Ja, ach, sind identisch, ja. Sonst wäre ja der Bruch auf der Seite. Ja, stimmt, richtig, ja, ist identisch. Der Kniff dabei ist, das eine ist durch Zufall, das andere wurde nachgemacht. Ach, Und du sollst dir jetzt Gedanken darüber machen, welcher ist welcher? Ach, und was ist Original, was ist Fälschung, ja, sozusagen, ja. Und auch, was ist die Kunst, ja. Es so zu machen oder es nachzumachen, was ja irgendwie viel mehr Können erfordert. Ja. Oder sowas. Aber es wird auch nicht, es wird nicht aufgelöst, was ist, das macht mich wahnsinnig. Das ist gemein, ja. Aber ich meine, man sieht die Bruchkanten, das hier sieht ein bisschen zerknüttelter aus und irgendwie bei dem einen da oben fehlt auch ein bisschen mehr als bei dem. Also, das sagt natürlich nichts, ne? Also und ich weiß aber auch nicht, wie man so wie man Glas schneidet. Gibt es da so eine Kneifzange oder gibt es da wirklich so eine Säge, mit der man da so durchgehen kann? Weil dann würde ich sagen, das Bewegungsprofil da sieht aus, als wäre man da mit so einem Drill irgendwie so durchgegangen. Ja, also man kann das, glaube ich, mit verschiedenen Methoden machen. Aber dass es wirklich exakt so wird, das vor und dann so. Wahrscheinlich haben wir wenn man genau hinguckt, sieht man wahrscheinlich irgendwelche Vorzeichnungen. Meinst aber du? Vermutlich, weil sonst kriegst du ja nicht so exakt hin. Oder nach Schablone oder sowas, ne? Also irgendwie musst du es ja hinkriegen. Aber man kriegt es nicht raus. Das ist echt, das ist gemein. Also hier sieht's halt, hier sind die Bruchkanten halt sehr gerade und hier sind sie halt so gruselig, bisschen geschwungener. Aber das ist die Frage, ob man das. Ich zerbreche nicht so oft Glas, dass ich mir jetzt wirklich ein Urteil darüber erlauben könnte, was von den beiden jetzt natürlich Gebrochenes ist. Ich glaube, das Gebrochene ist eher gerade, weil der Schlag ist ja natürlich wahrscheinlich etwas gleichmäßiger. Wahrscheinlich ist das recht das Gebrochene. Aber wir sagen euch nicht, welches. Natürlich nicht. Verdammt, ihr müsst es aber rauskriegen. Ja, letztes Exponat bei unserem Rundgang, was ich bis als letztes Exponat gedacht ist, wahrscheinlich das letzte Exponat hinten eher die Kugel mit den Lebensfäden. Ich behaupte, es gibt keine Reihenfolge. Oder so. Es wirkt alles für sich. Ist alles gespiegelt hier drin wahrscheinlich. Selbst der Ausgang ist eigentlich der Eingang. Nee, Spiegelkabinett haben wir zum Glück nicht. Da wäre ich der erste Kandidat, der da reinrennt. Ja, das ist auch toll sowas, ja. Aber es ist eine sehr spannende Ausstellung, auf jeden Fall. Sehr lustig. Ich finde auch schön hier, dass der Eingangstext ist auch auf dem Spiegel eingebracht, ja. Stimmt. Ein bisschen verzerrt. Und Deutsch und Englisch, ja. Ich hatte in der ganzen Ausstellung das Bedürfnis, Spiegel-Selfies zu machen, aber ich darf leider nicht. Das ist gemein, ne? Aber das Problem ist natürlich, weil das hier ist, glaube ich, eine Sonderausstellung, die auch nicht vom Haus selbst ist, sondern. Oh, jetzt habe ich gar nicht nachgeguckt, wo die herkommen. Es ist auf jeden Fall eine Zusammenarbeit mit jemandem und ich glaube, es gibt noch ein Kunstwerk. In der Schering-Stiftung, was aber ausgelagert ist. Ach so, verstehe. Ist angeblich fußläufig zu erreichen. Ich war beim letzten Mal nur so müde, dass ich nicht mehr weitergegangen bin. Ja. Ich muss sagen, es gibt in diesem Museum unglaublich viel zu sehen. Besonders wenn man dann auch bei allem stehen bleibt und sich Gedanken macht. Wie ja manche Leute, so wie ich, gerne durchs Museum gehen. Ja. Dann ist man danach schon ganz schön durch. Das glaube ich, ja. Wir haben erst mal einen Stock geschafft von insgesamt dreien, ja. Jetzt haben wir. So, wir sind jetzt die Treppe hinauf. In der klassischen Dauerausstellung. Oh ja, fängt schon gut an. Stehen wieder sozusagen genau einen Stock höher von dem Ausstellungssaal, in dem wir waren. Noch kurz so für als Service-Ding, was ich schön finde, hier gibt es so einen Ständer mit so kleinen Hockern, wo man sich einen wegnehmen kann, wenn man nicht so lange stehen kann. Die sind toll, weil die so eine, einerseits kann man die auch als für ältere Leute auch als Stütze verwenden. Okay. Und man kann die halt zusammenklappen und überall halt das Ding aufbauen. Ja, wir stehen sozusagen forschungsgeschichtlich auch ganz am Anfang der Medizingeschichte. Ein bisschen museumsgeschichtlich, oder? Ja, das ist toll. Deswegen gleich wieder. Ja. Ist das nicht schön? Das Krokodil. Das habe ich neulich auch erstmal gelernt. Ich war auch in Heidelberg, da gibt es das Deutsche Apothekenmuseum. Ja, das war doch das Zeichen der Apotheker. Das ist das Zeichen der Apotheker. Also wir müssen uns sehen, was wir da sehen. Über uns schwebt da ein Krokodil, ein ausgestopftes. Und Kugelfisch. Und ein Kugelfisch, genau. Und die Dinge hingen natürlich gerne in Apotheken. um auch potenzielle Kunden anzulocken. Weil das sah man immer von außen. Nicht? Man hat das quasi sozusagen im Schaufenster hängen gehabt. Und die Assoziation sollte natürlich gar nicht so sehr das Krokodil sein, was natürlich in diesen Breiten ja gar nicht bekannt war, sondern eher tatsächlich der Drache. Ach, der Drache. Ich dachte, es ging jetzt irgendwie so um so ein bisschen abergläubische Heilmittelzeuges. Ja, ist auch. Also natürlich, man glaubt ja dem dann Drachenschuppen und was ich für Drachenblut und solche Dinge haben magische Fähigkeiten. Und daher immer die Idee, dass diese exotischen Tiere irgendeine besondere Heilwirkung haben. Daher war das natürlich immer ein beliebtes Werbeschild sozusagen. Und auch so, auch so mit dem Gemälden so von verschiedenen an Apotheker eine Zunft, das will ich gerade, Berufsstände. Dann, wenn man oben, weiß nicht, wo man so durch so ein Fenster reinguckt, und ist so ein Berufsstand dargestellt und oben ist ein Krokodil, hängt an der Decke, da weiß man, ah, das soll der Apotheker sein. Das ist ziemlich cool. Und aber auch so dieses, wie man früher Museum gemacht hat. Genau, das ist dieses Kunst- und Kuriositätenkabinett. Genau. Ja auch, wo der Name meines Podcasts ein bisschen herkommt, das geheime Kabinett. Da hattest du mich bei der Nullnummer schon. Perfekt. Das einfach mit der Namenserklärung schon, Babo. Ja. Super. Ja, das war klar, dass das sein musste, weil es natürlich genau um diese Dinge geht, die immer sonst in den geheimen Kabinetten weggeschlossen worden sind. Sprich, das waren so die etwas anzüglicheren, die man dann den ethisch-moralisch gefestigten Personen nur zutrauen konnte. Und das basiert natürlich auf der Idee, dass man früher Dinge in eigenen Räumlichkeiten, in eigenen Kabinetten aufbewahrt hat, indem man versucht hat, sozusagen die Gesamtheit der Kunst und Natur der ganzen Welt sozusagen. Also man wollte die ganze Welt in einem Raum abbilden und deswegen hat man auch Sachen unter die Decke gehängt und ganz hier das in der Mitte finde ich so abgefahren. Guck mal, dieses, also da wir wissen ein bisschen was über Museumsgeschichte, wir dürfen die Hörer dabei nicht vergessen, glaube ich. Sonst sind wir nur in unserem eigenen Klüngel. Man hat früher einfach so diese Räume einfach nur vollgestopft mit allem und wollte ein Abbild der ganzen Welt in einem Raum versammeln und hat das auf irgendwie sehr recht seltsame Art und Weisen gemacht. Zum Beispiel hier in der Mitte dieses Korallenriff, was im Endeffekt aus Nierensteinen und sowas besteht. Ach, das Nierensteine, das ist rechts hier an der Wand stehen, oder Gallensteine, alles, ne? Blasensteine. Nicht alles. Ist auch kannst du unter Nummer 13, rechts an der Wand. Ach, das ist die, Das mag ich nicht so gern, wenn die Beschreibung dann so versteckt ist. Nee, ich finde das total super, weil wenn hier einer steht und sich die Sachen anguckt, der wird nicht gestört davon, dass da einer sich eine Stunde lang hinstellt und die Dinger durchliest. Gut, so gesehen schon, aber das ist jetzt fast ein bisschen zu versteckt hier. Das sind Gallen, Harnblasen, Nierensteine, mit Gefäßausgüssen. Und ja, genau, Gefäßausgüssen. Eine Allegorie. Genau, und das ist aber halt wie ein Korallenriff aufgemacht. Und oben ist noch ein Schmetterling drauf gepappt. Aber das ist halt so, man wollte einen Überblick irgendwie über irgendwas schaffen. Genau. Und hat irgendwie alles zusammen auf ein Ding gemacht. Das ist total krass. Ja, das ist natürlich auch ganz beliebt in der Anfangszeit dieser Kabinette, dass man versucht, tatsächlich Kunst und Natur miteinander zu verbinden, dass man versucht hat, aus Korallen dann entsprechend Skulpturen zu machen. Es gibt ja auch so schöne Darstellungen von Gottheiten, die dann aus den Köpfen dann Korallen wachsen und solche Dinge, nicht? Also wo man da wirklich die Sachen miteinander verbunden hat. Was ich hier auch immer total schön finde in dem Museum, wenn du halt so eine Ausstellungsstücke hast, wie das hier unten, das ist, glaube ich, ein Elefantenzahn. Du hast immer noch die alten Inventarschilder drauf. Ja, genau. Und zwar auch so, dass du sie lesen kannst. Ja. Für Leute mit Museumshintergrund ist das immer ganz großartig. Ja, ja auch mal bei den Hauern. So ein Walrossnase oder so? Da ist auch noch ein altes, geklebtes Schild dabei. Was ist das? Gute Frage. Das handelt sich um eines Walross, ja? Hast du gut erkannt. Aus dem 19. Jahrhundert gesammelt. Ach, ich mag die Vitrine, einfach weil es so ein... Das ist toll, ja. Kann man schon mal vorstellen. Das ist so voll gestopft wie früher ein Museum. Ich finde das... Genau. Ich glaube, so eine alten... Kunst- und Wunderkammern, ich glaube, irgendwo ist noch eine erhalten, so ungefähr wie die jetzt ist, aber ich war noch nicht da. In Halle, in Frankischen Stiftung gibt es zum Beispiel noch eine. Die ist steht noch fast 100%ig erhalten, die ist toll. Kann ich nur empfehlen, wenn man da mal hingeht. Die ist wirklich noch so vollgestopft mit allem, was man sich nur vorstellen kann. An der Decke hängen dann Schiffsmodelle und Globen stehen in der Ecke und die ganzen Schränke, die also noch original erhalten sind, sind auch noch, glaube ich, fast vollständig noch mit den originalen Präparaten. Oh, da will ich hin. Stücken. Da hat mich doch mal einer ein. Sich die, genau. Können wir vielleicht die nächste Mal machen, wenn wir uns in Halle treffen. Halle ist vielleicht von hier aus von Berlin mit der Bahn eine Stunde. Ach, das geht. Das ist machbar. Da braucht man kein Hotelzimmer. Nee, das geht. Ah, das wird man da auch noch so durchgeführt, wie man früher durchs Museum geführt wurde? Da kann man ja wirklich nur mit menschlicher Begleitung rein, mit einem, der die Sachen rausholte, erklärte. So der war das der Kurator früher oder der Kustode? Damals gab es, glaube ich, nur Kustoden. Also das waren meistens auch nur eine Art Hausmeister, die auf- und zugeschlossen haben, die vielleicht noch, wenn du viel Glück hattest, noch ein bisschen was von der Materie wussten. Ach echt? Ich dachte, es wäre immer so gewesen, dass der dir aufgemacht und dich da auch direkt durchgeführt hat. Also ja, die haben dich durchgeführt, aber wir hatten meistens keine Ahnung von der Materie. Also es gab ja keine Wissenschaftler oder sowas. Nicht? Sondern das waren dann meistens irgendwie Leute, ältere Herren, denen man sich dann dafür eingestellt hatte, je nachdem. Das ist dann ja, man war auf diesen Menschen angewiesen. Ich glaube, man durfte auch selber nicht so an die Vitrine ran und da gab es, glaube ich, auch keine Texte oder irgendwie so Kram. Du warst darauf angewiesen, dass der Typ dir da irgendwie erzählt hat. Ja. Also ich weiß gar nicht, wie das in Halle jetzt gemacht wird. Also ich war einmal dort und die haben keine Führung angeboten, sondern man konnte selber durchgehen, aber man sah natürlich die Stücke nur durch die Gläser der Vitrinen. Also man kriegte da jetzt auch nicht so viel Erklärung dazu. Ja, mein Gott, wir sind noch gar nicht durch den Raum gekommen. Schon gleich am ersten. Das ist ja leider ein Stück Museumsgeschichte. Festgefressen. Es geht ja gerade so weiter, sehr schön. Es geht nämlich gleich mit der Anmutung eines anatomischen Hörsaals daher. Na, hier in diesem Museum ist auch viel der Geschichte des eigenen Museums drin. Hier die Sammlung besteht wohl im Kern oder wurde gebaut von Rudolf Virchow. Ja. Das war es bis 1902, hat er irgendwie gelebt. Warte, ich habe vorhin geguckt, 21? Mist, steht im Flyer. Also bis 1902. Und er hat so diese Grundlage gelegt für diesen, nicht im Sonderausstellungsbooklet, sondern in dem vom Museum ganz allgemein. Das habe ich jetzt nicht dabei. Und halt diese Person, den Rudolf Virchow, den findet man hier überall im Museum wieder. Und auch hier die Geschichte, auch noch alte Fotos, nachher in einem Durchgang zeige ich dir nachher noch, wie das hier früher war und dass die Präparatesammlung auch eigentlich wieder genau da steht, wo sie früher stand. Also das war hier früher schon als so angelegt. Das ist toll, ja. Das ist eine historische Haus und eine eigene Geschichte hat, die sich dann selbst sozusagen auch wieder reflektiert. Liebster ist ja da vorne, Rudolf Virchows Schreibtisch. Ja. Da hat er gesessen und gearbeitet. Ich finde sowas, so eine Stücke, das ist so großartig. Sowas, da muss man einfach auch davor stehen. Das kann man auch irgendwie nicht durch kein Medium übertragen, wie toll das ist, vor dem Schreibtisch von Rudolf Virchow zu stehen. Ja, Virchow ist ja natürlich auch interessant für uns Archäologen, denn er hat natürlich auch einiges quasi erforscht, was dann für unseren Fachbereich wichtig wurde. Nicht? Also gerade diese Frühzeit der Forschung war ja noch nicht so disziplinär auseinanderdividiert, dass man da nicht sozusagen übergreifend gearbeitet hat. Insofern verdanken wir ihm auch sehr, sehr viel aus dieser frühen Zeit. Leider ist im Krieg also ein Großteil seiner Präparatesammlung hier ist zerstört worden. Ja. Aber danach hat man sich dann wieder versucht, sie anhand von dem, was man wusste, wieder aufzubauen. Also und das findet sich hier auch alles wieder. Hier rechts gibt es einen Zeitstrahl hier und im Stockwerk drüber über die Geschichte der Charité zu verschiedenen Zeiten, auch über Vorgeschichte, die Menschen, die hier waren, also die Angestellten sowie die Patienten, über die Zeit im Krieg und alles. Also es geht, zieht sich auch durch. Medizingeschichte, Museumsgeschichte, Rudolf Virchow. Es gibt hier verdammt viel zu sehen. Ich bin auch so ein Fan von Zeitstrahlen. Ich finde sowas immer sehr schön. Also wenn man dann einen kleinen Überblick hat, vor allem so wie hier, dass man also versucht, auch so kleine Präparate mal zwischendurch in den Zeitstrahl selber reinzusetzen. Hier sehen wir dann auch so Siegel und jetzt auch mal irgendwelches Geschirr aus der Zeit der Hospitals. Na guck mal, Charité 1710. Das steht sogar noch drauf auf dem Teller. Und auf den Löffeln. Charité. Und auf den Löffeln, oh ja, tatsächlich, damit die wahrscheinlich nicht mitgenommen werden. Das ist auch anscheinend eine sehr alte Geschichte. Ich habe mal eine Zeit lang in Freiburg gearbeitet und da gibt es das Augustinerkloster, das dann auch zum Teil eben auch für als Hospital genutzt worden ist. Und selbst da haben die schon im Mittelalter auf die Holzteller den Zeichen A eingraviert für Augustiner. Also von Holzgespräch ja noch wieder runtergestitzt. Aber ist ja krass, ja hier die Vorgeschichte, der Zeitstrahl beginnt 1710. Und Gründung der Charité 1727, also das ist echt schon. Was sagen die Sie auch denn? Berliner Anatomietheater, also ja. Wie das hier alles angefangen hat. Ich finde auch ganz großartig, dass sie diese Bilder auch auf die auf die Verschattungen sozusagen. Genau. Ja, ja. Mhm. Man muss ja das böse UV-Licht ein bisschen aussperren. Ja, ja. Das ist eine schöne Möglichkeit. Das kann man in hässlich machen oder in schön, so wie hier. Genau. Mhm. Meistens passiert es in hässlich. Genau. Aber jetzt ist es nett gemacht, weil man auch diese Anmutung gleich dieses Hörsaals dann auch aufgenommen hat hier mit so einer Sitzbank, die dann sozusagen auch im Raum aufgenommen worden ist als Möglichkeit, sich vor die Präparate hinzusetzen. Ich glaube, hier starten dann auch die Führungen. Hier kannst du dann. Das ist schön, ja. Mhm. Kann man auch so zweireihig gleich sitzen. Genau, hier kann man sich dann kurz mal niederlassen. Und steht dann auch hier vor einer Wand mit Vitrinen, mit medizinischen alten Präparaten, angefangen von so explodierten Schädeln, also die man ja auch tatsächlich gesprengt hat, ne? Die hat man, also man hat versucht, Wie mit Sprengstoff? Nein, nicht gesprengt. Oder eher im Sinne einer Explosionszeichnung. Ja, yeah, quasi so. Also man hat die schon auseinandergenommen. Also insofern, ich weiß nicht, wie sie es gemacht haben, mir wurde es mal erklärt, also die werden irgendwie so auseinandergetrieben, dass die Nähte, also da, wo die Schädelplatten verwachsen sind, dass die sich wieder auflösen. Und spannend. So ist das hier auch gemacht worden. Da sieht man also die einzelnen Schädelplatten nämlich dann. Kann das dann insbesondere bei spannend ist es ja wohl noch bei Neugeborenen, weil da noch die Sachen noch nicht so verwachsen sind und dann wachsen die dann erst diese Fontanellen, ne? Heißen die doch, glaube ich. Genau, da hatte ich geguckt, hier oben steht irgendwo ein Kinderschädel und da wollte ich, aber der steht so hoch, dass ich nicht oben auf den Kopf gucken konnte. Doch, da. Ja, du kannst es vielleicht, weil du groß bist. Das Museum ist offensichtlich genau für mich ausgelegt, ich sehe schon. Genau, es ist aber auch durchgängig barrierefrei, also auch für Leute im Rollstuhl, die ja definitiv niedriger sitzen. Es gibt hier überall Fahrstühle, es gibt automatische Türen und es ist hier viel Platz. Man kommt hier auch so durch oder auch mit anderen Gehhilfen oder sowas. Mhm. Und wie gesagt, die Stühle kann man ja auch noch überall verwenden. Also ist wirklich jeder darf super orientiert. Ja, genau, da ist auch gesprengte Schädel. Ach, deswegen steht da gesprengt. Ah. Kabum. Ich finde es gut, dass es halt zu jedem... So, es steht hier wirklich bei, ich mag das manchmal in den staatlichen Museen nicht, dann hast du da wirklich nur so sowas wie Öl auf Holz. Ja, Öl auf Holz, Relief, genau. Stein, Griechenland oder so. Und hier hast du halt wirklich immer eine ordentliche Bezeichnung, wo es herkommt, aus welcher Zeit, was für eine Art von Präparat und die Inventarnummer ist immer noch gleich mit dabei. Also ich finde die, was da mit dran steht, hier sowas wie männlichen Becken mit Ausbildung eines Übergangswirbels. Ja. Kann man schon ein bisschen was anfangen. Genau, richtig. Trockenpräparat, 33 Jahre alt und männlich. Also man hat manchmal sogar noch das Geschlecht mit angegeben. Und es ist ja, glaube ich, auch eine Lehrsammlung. Also hier sollen ja auch Studierende, glaube ich, immer noch lernen. Und da braucht man so eine Angaben auch. Aber ich finde die auch so als Besucher, finde ich die krass. Wobei natürlich als Besucher mit dem Inventarnummern relativ wenig machst. Das ist dann noch eher so Meta-Information für uns. Trotzdem, aber ich finde das immer toll, auch hier bei den... Man sieht es hier bei diesen Glas-Nasspräparaten und an der Seite ist ins Glas immer eine Nummer eingeritzt. Und als ich das auch entdeckt hatte, dachte ich so, yes, das ist so Archivgeschichte, Sammlungsgeschichte, sowas finde ich toll. Oder auch immer, wenn man hier von unten durch das Glas durchgucken kann, die ganzen Inventarnummern. Aber das ist persönliches das Interesse, ist glaube ich. Ja, genau. Die anderen interessiert wahrscheinlich eher so hier, also wenn wir, glaube ich, das erste Mal, ich finde so Schädel, Knochen, so gehen immer noch. Wo mir das erste Mal war, oh Gott, das sind wirklich Menschen, war hier das Ohr, weil der hat Haare dran. Da ist noch ein Teil von der Frisur, da war mir das erste Mal ein bisschen schlecht. Und dann hier die präparierte Hand, wo noch die Fingerkuppen dran sind. Und wenn du genau hinguckst, kannst du noch so die Fingerabdrücke sehen. Also da fing es dann so an, wo ich so dachte, so, okay. Dann ein bisschen anders, aber dann darfst du wirklich nicht nach Halle in die Mecklische Salamander. Die ist nämlich wirklich die ist sehr, sehr krass. Also da geht es ja auch dann um Verwachsungen. Also die Meckelsche Familie hat insbesondere gesammelt sozusagen Missbildungen bei Menschen und Tieren. Das ist hier auch noch, aber nicht Tiere. Ja. Aber wir sehen es ja auch schon bei den Schädeln hier, dass da auch so Missbildungen, das hat die Mediziner natürlich damals besonders interessiert, weil man eben glaubte, anhand der Missbildungen kann man natürlich dann auch sozusagen, forschungsgeschichtlich gesehen, kann man natürlich auch die Entstehung von sozusagen dem natürlichen Prozess nachvollziehen. Aber ich glaube, das hat irgendwann umgeschwenkt. Ich glaube, anfangs wollte man einfach, wie ist der Mensch aufgebaut? Wie ist der normale Mensch aufgebaut? Genau. Der gesunde? Und dann hat man ja angefangen, ja, wenn man wissen will, wie Krankheiten entstehen, wo die herkommen, dann ist man irgendwie tiefer gegangen und hat dann angefangen, ist krankhaft, pathologisch, ich will jetzt die Wörter nicht durcheinander bringen, also kranke Körperteile zu präparieren, aufzuheben, um dann zu zeigen, wie Krankheiten aussehen, von außen und von innen. So ist es, ja. Mhm. Also da war dann irgendwann so ein Umschwenk. Daher haben wir auch durchaus hier solche Dinge wie Knochenschwund, Knochengewächse, Syphilis, Verwachsungen, langer Schädel eines Kindes und ähnliche Dinge. Das ist, glaube ich, eher schon ein bisschen härter für Leute, die solche Geschichten nicht so mögen. Das kann schon sein. Holgi würde zum Beispiel nicht reingehen, oder? Holgi hat doch immer so ein, bricht in seinem Podcast immer, dass er immer sofort an seine eigenen Erkrankungen denken müsste. Okay. Oder Möglichkeiten, krank zu werden. Ich finde so diese Präparationsarten, also hier, dass das so mit Metall ausgegossen wurde, um Sachen sichtbar zu machen. Mhm. Was war das? Nummer 9. Lungengewebe mit Quecksilberinjektion der Arterien und Venen. Das war ja noch vor Gunther von Hagen mit seinen Plastikationen. Man musste natürlich irgendwie dann auch diese eher vergänglichen Teile des Körpers wieder haltbar machen. Das ging dann da vor allem mit Metallen oder eben. Und für Studenten natürlich auch anschaulich. Genau. Ich glaube, man muss ja auch erstmal ein Auge dafür entwickeln, wonach man sucht. Und wenn du es nicht siehst oder nicht sicher bist, dann lernst du natürlich auch schlechter. Ja. Deswegen gehört es ja bis heute noch zum Medizinstudium, dass du dir Leichen anschaust, weil sonst, wenn du das nicht einmal gesehen hast, also quasi wo du nichts mehr falsch machen kannst, dann weißt du nicht, wie es beim Lebenden funktioniert. Kannst du nicht aus der Uni schicken und sagen, so jetzt hier, Skalpell, mach mal. War ich schon diese. Ja, man kann sich hier, das sind so Hiebverletzungen da oben, die dann aber auch schon wieder, wo man sieht, dass die angefangen haben zu verheilen. Sowas kennst du als Archäologe ja das wahrscheinlich kenne ich dann natürlich auch. Häufiger, ja klar, das ist halt häufiger, so viel, oft habe ich das natürlich auch nicht in der Hand gehabt, aber ich kenne das natürlich aus den Büchern. Gerade natürlich in den Zeiten, in denen kriegerische Verletzungen häufiger der Fall sind. Das hier ist hübsch. Die Gallensteine. Oh, die sind so hübsch aufbereitet. Mhm. Hier gab es mal eine ganze Ausstellung über Steine, die aus dem Körper kommen. Das war mal eine Sonderausstellung. Das hat hier jetzt ein bisschen so einen Platz gefunden. Und hier ist dieses Museum Anatomicum als Buch von Johann Gottlieb Walter und Friedrich August Walter, die haben tolle Zeichnungen gemacht. Das ist auch das Buch, was da vorne drin steht. Ja. Plus, genau. Sie haben sogar ein paar der Präparate, die in dem Buch abgebildet sind. Das ist toll. Das finde ich total Das ist spannend. Ich meine, das ist natürlich modern aufgemacht. Teilweise sieht es ein bisschen nach Faksimile aus oder so. Oder sie haben es halt gut gemacht. Ist das eine Faksimile? Ich meine, das hier, diese Abbildung natürlich nicht. Das sieht modern aus, ja, das stimmt. Ja. Aber halt so auch auf Latein, wie sie es halt damals beschrieben haben. Mhm. Also Deutsch und Latein. Masse so fest und ebenso stark färbend wie recht sehr gute, feine, weiße Kreide. Und jetzt nochmal auf Latein. Jetzt musst du durch. Wo sind wir denn da? Massa, das ist aber was anderes hier. Das ist Cretacea. Stimmt, das ist viel kürzer. Ja. Ist das überhaupt dasselbe? Nee, glaub nicht. Hier zum Beispiel die Zahlen. Doch, Nummer 49. Das ist ja noch. Aber es stimmt, der Ex-Viro Sexaginta Quinque Anorum, also ein Mann von 65 Jahren, ja. Passt, ja. Ja, stimmt. Aha, Sie haben die Zahlen nicht als arabische Zahlen hingeschrieben, sondern lateinisch. Es ist zu lang her. Es wurmt mich, dass ich kein Latein mehr kann. Hier, guck, der hier liegt da zum Beispiel in der Vitrine. Da links vorne. Ach ja, stimmt. Ja, richtig. Ja, ja. Und der ist halt auch aus diesem Buch, also die Texte, wie es dazu kam, dass das waren Vater und Sohn. Die haben mir fürs anatomische Theater seziert und aufgezeichnet und inventarisiert. Das findet sich alles an verschiedenen Texten, die zwischen den Fenstern angebracht sind. Mhm. Viel zu lesen auf jeden Fall. Durchaus. Also man kann hier, glaube ich, sehr lange Zeit verbringen. Oh ja. Mich dafür interessiert. Ja, wir stehen auch im Seziersaal der Pathologen. Deswegen passt das ja genau hierher. Sagt uns jedenfalls der Raumtext. Also hier geht es dann auch so wirklich um die Medizingeschichte, hier geht es um, wann wurde Narkose oder wie wurde narkotisiert auf verschiedene Weisen durch die Zeit, wann Hygiene, Chirurgie und innere Medizin, wie das sich mit der Zeit entwickelt hat, das findet man hier in verschiedensten Texten und immer viele, viele Objekte. Mhm. Ach, das finde ich schön. Also man muss sich erstmal auch mal klar werden, dass wir der Großteil der Menschheitsgeschichte ohne Narkose ausgekommen ist. Nicht? Das heißt, es gab keine Möglichkeit oder kaum Möglichkeiten, Schmerzen zu lindern, sei denn durch Alkohol oder ähnliches, Opiate. Aber es gab einfach keine Möglichkeit, Leute vor Narkosen erstmal zu sedieren. Nicht? Und nicht nur davor, während die Abheilzeit. Ja, oder solche Dinge. Du musstest ja nicht nur erstmal die Operation durchstehen, du musstest ja auch noch die Abheilungsphase, wo du wahrscheinlich dann noch eine Infektion bekommen hast, weil die Säge wahrscheinlich schon eine Weile nicht mehr nicht abgewaschen worden ist. Also das ist echt, dass man heute diese Errungenschaften hatten, das verdanken wir sozusagen vielen, vielen, vielen Tausenden von Menschen, denen man das sozusagen live ausprobiert hat, nicht? Bis man überhaupt zu unserem Stand heute gekommen ist. Insofern muss man sich, glaube ich, immer wieder vor Augen führen. gerade erst neulich nochmal einen schönen Bericht über Trepanation gelesen. Es ist ja, dass man die Schädel von Menschen, die noch lebten, geöffnet hat. Ach, das war das. Schon in der Steinzeit, also dass man quasi so kreisrunde Löcher reingeschnitten hat oder manchmal auch quadratisch oder rechteckige Löcher, um vielleicht irgendwelche bösen Geister raus oder gute Geister reinzulassen. Ja. Und das ohne Narkose. Wir machen immer den Kopf auf, da muss ein guter Geist rein. Oh. Genau. Oh nein, die Furcht. Und das haben die ganz oft überlebt. Das ist echt erstaunlich. Also trotz mangelnder hygienischer Voraussetzungen, trotz dieser unglaublichen Schmerzen, die das bereitet haben muss. Also es, ja, zum Teil sogar mehrfach. Ja. Und das ist auch eine sehr gruselige Wand. Das sind jetzt Wachsabgüsse von Leuten mit irgendwelchen Problemen mit den Augen jeweils. Ich glaube, abgegossen. Das ist, glaub, das sind so Moulagen. Ich glaube, die sind extra hergestellt worden. Auch zur Lehre von Studierenden, um zu sehen, wie verschiedene, hier geht es, glaube ich, so um Augenkrankheiten. Genau. Geht. Eine gruselige Augen gucken einen da an mit allen möglichen Verwachsungen von Entzündungen aller Art. Hier hat sogar noch, hält noch jemand das Auge offen. Vielleicht noch einen Finger noch mit dargestellt. Oder sind das doch irgendwie, also die können nach der Natur wahrscheinlich schon geformt sein. Ich meine, es sind ja verschiedenste Altersstufen, also es sind halt auch wirklich Gesichter. Ja, das sind wahrscheinlich konkrete Patienten. Ich weiß gar nicht, wie man so eine Wachsmoulagen herstellt. Wahrscheinlich tatsächlich abgegossen, so wie es jetzt quasi da aussieht. Ne? Die haben die Augen offen. Ja, ja. Na gut, das kann aber ja lieber, ich meine, du hast ja nicht immer, von wann sind die? Um 1900. Hattest wahrscheinlich sonst nicht das Lehrmaterial. Was wolltest du sonst nehmen, um daran zu lernen? Irgendwie so Fotografien oder so Kram? Um daran zu lernen, wie wolltest du das machen? Also es sind Wachsabdrücke offensichtlich. Ach doch, Abdrücke, okay. Text, genau. Modelleure, die von den kranken Körperregionen abgenommen worden sind. Ich will nicht Wachs auf mein Auge bekommen. Nee, das ist nicht so hübsch. Aber wahrscheinlich die Frage, ob du direkt Wachs abkriegst oder ob du quasi irgendwie das nur den Ab, irgendwie so ein Tuch oder sowas drüber. Nee, wie das genau im Einzelnen funktioniert hat. Oh, der sieht wirklich nicht gut aus hier. Oh, der mit dem Narbenektropium. Ja, da ist auch die Nase schon abgefallen. Hm. Also nicht im Modell, sondern wahrscheinlich wirklich im Original. Ja. Oh. Ich glaube, ein Detail, was man hier noch vergessen kann, es gab hier noch den, hier oben. Guck, so groß bist du nämlich gar nicht. Ach, des Riesenwilkens. Nee, so groß bin ich dann doch nicht. Es fehlt noch ein paar Zentimeter. Wer ist der Riesenwilkens gewesen? Der ist Riesenwilkens. Ich glaube, ein Foto von dem ist da in diesem Guckkasten zum Beispiel noch drin. Ach so, ja. Ich glaube, das war ein Riesenpatient hier in der Charité. Offensichtlich, ja. Und an der einen Säule ist markiert, wie groß er wirklich gewesen ist. Und der war doch schon ein bisschen höher, ja. Sieht man ihn? Also man kann, du kannst rechts durchklicken. Was ist noch? Ah, da ist er. Der 24-jährige Riese Louis Wilkens, der 1900, oh ja, der ist sehr groß, hat übrigens denselben Bart wie ich. Also musst du noch ein bisschen größer und wachsen. Dann kannst du als Riesen Wilkens durchgehen. Genau. Aber Riesen haben die Leute schon immer fasziniert. Also es gab dann auch, ich kenne so einen Fall von einem schottischen Riesen, der hatte zu Lebzeiten das, die sind ja leider nicht alle nicht so richtig alt geworden, aber der hatte zu Lebzeiten dann die Sorge, dass man nach seinem Tod sein Skelett klaut und hat dann also verfügt, dass man ihn heimlich beerdigen soll und hat trotzdem alles nicht funktioniert. Also der Riese ist dann noch jahrelang ausgestellt worden, bis er sein Skelett. Okay. Bis man dann irgendwann ihm sozusagen dann doch seinen Wunsch erfüllte, wieder in Ruhe irgendwo beerdigt zu sein. Das ist natürlich auch, das war ja auch einer dieser Diskussionspunkte jetzt, glaube ich, auch bei den Körperwelten. Ich meine, dass man sagt, ja, die Leute haben ihren Körper, glaube ich, dafür gespendet. Was, weiß nicht, wird das angezweifelt? Irgendwie gab es da ja auch Diskussionen drüber. Ja, ich weiß gar nicht genau, wie. Die ersten Leichen seien wohl angeblich chinesische Dissidenten gewesen, die deren Körper dann sozusagen ohne deren Zustimmung verkauft worden ist. Das ist natürlich nicht in Ordnung. Ja. Wir sind jetzt gerade durch einen kleinen Durchgang gegangen. Hier hinten sind wir jetzt in der alten Präparatesammlung. Auch in dem Raum, in dem sie vorher war. Ach so, da wollte ich dir das Foto noch zeigen. Aber jetzt passt es gerade. Es gibt hier noch, gleich wenn man reinkommt, links einen Text zum Gedenken, dass natürlich viele Präparate von denen, die Virchow damals gesammelt hat, dass da nicht unbedingt wie heutzutage eine Einwilligung geholt wurde. Ja. Aber dann finde ich den letzten Satz uns natürlich auch schön. Oh ja. Wir verneigen uns vor allen Menschen, die durch die ausgestellten Präparate in diesem Raum versammelt sind. Wir gedenken ihrer in Dankbarkeit. Genau, das finde ich toll. Also, dass man das, ja. Man muss ja irgendwie damit umgehen. Ich meine, das sind immer noch sehr wichtige Präparate. Und aber wie macht man das so, wenn die halt das nicht damals freiwillig gegeben haben? Ich wollte ja nur noch kurz hier die alten Fotos nochmal ein Bild von heute. Und man sieht, das sind noch dieselben Säulen. Und hier ist das alte von 1904. Und dass das eigentlich nur geringfügig geändert wurde. Das stimmt. Ich meine, hier sind also irgendwie da, die Vitrinen stehen nicht auf Füßen, die hier schon, aber angeblich sind die irgendwie nur so minimal verändert worden. Aber es ist noch, es sind geschichtsträchtige Räume. Ja, sind auch noch die das alten, die sehen auch noch fast nach den alten Regalsystemen aus, den alten Vitrinen. Außer, dass hier unten halt, die rechten haben keine Füße. Und das links hier ist von 2000. Aber hier ist es so durchgängig. Ach so, ja, gut, es kann sein, dass das nochmal verändert ist. Aber sie sehen sehr nach den, nach alten Vitrinen aus. So ähnlich hatten wir in Halle übrigens auch. Das, die sind toll, weil die schließen nämlich auch wirklich dicht ab. Das ist ja auch so ein Problem bei den, so ein Meta-Problem eher, ne, bei den Museumsmenschen, dass die Vitrinen nie so richtig dicht zu kriegen sind, dass ein guter Vitrinenbauer das Klima stabil behalten kann. Aber das ist natürlich schon toll, wenn das noch die alten sein sollten. Kann schon sein, ne? Aber das haben welche nachgekauft, das kann ja sein. Hier ist so die Präparatesammlung. Kurz zum Aufbau. Es gibt einen Mittelgang, man läuft zu auf eine Büste von Rudolf Virchow. Das überrascht jetzt nicht. Ja. Genau, es gibt immer verschiedene Vitrinen zu verschiedenen Themen, zum Beispiel Ablauf einer Sektion hier vorne, dann aber auch verschiedene Systeme im Körper, das Gehirn, Atmungssystem, Blutkreislauf. Und ich glaube immer, wenn man zwischen die Reihen geht, gibt es immer rechts so einen längeren Text zu einem bestimmten Krankheitsbild. Zum Beispiel da der Gehirntumor und links Arthritis, Arthrose und dazu dann auch passende Objekte. Also es gibt unglaublich viel zu sehen. Hier kann man echt viel rumlaufen, entdecken, lesen, gucken. Vielleicht werden Wimmern rauskriechen. Also ich meine, hoffen wir nicht. Ja. Ich glaube, ich bin hier so bestimmt irgendwie anderthalb Stunden irgendwie durch und irgendwann war es echt so, Gott, ich würde gern sitzen irgendwo kurz. Atmen. Aber das ist toll, weil man kann wirklich auch Dinge entdecken, nicht? Also es hat wirklich noch so die alte Aufstellung. Heute macht man es ja eher so, dass man versucht, die Präparate oder die Objekte zu reduzieren und auf die Hauptobjekte auszugehen. Und hier ist halt wirklich noch alles vollgestellt. Du merkst, es ist halt auch ein bisschen moderner, weil ich denke, die Präparate, wie man präpariert und sowas, das hat man sich ja nicht in alten Sammlungen gezeigt. Aber das macht zum Beispiel auch das Naturkundemuseum. Die haben hinten auch die haben so einen Teil, wo gezeigt wird, wie man so Präparate herstellt. Ich finde das toll, diese Arbeit. Die auch ja unter anderem fürs Museum oder damit Leute daraus lernen, dass das auch mit eingebunden wird. Also ich bin da ein großer Fan von. Nee, finde ich auch gut. Also das muss man auch machen. Ich dachte nur, das gehört eben nicht in die ursprüngliche Aufstellung, aber das passt natürlich sehr schön rein, dass man das jetzt mit reinnimmt. Es gibt auch so ein paar Präparate, zum Beispiel da drüben mit einem künstlichen Hüftgelenk und sowas. Also oder auch ein Bypass. Und also klar, Virchows Präparat, aber sie sind nicht dabei stehen geblieben, das einfach nur wieder herzustellen nach der Zerstörung, sondern sie haben auch Neues und Modernes da irgendwie mit reingebracht. Genau. Das lebt ja auch weiter. Also die Sammlungen werden ja weiter auch fortgesetzt. Das ist übrigens auch in Halle mit der Meckelschen Sammlung so. Da hat uns dann derjenige, der uns damals geführt hat, gesagt, ja, es sei sogar ein Stück von seinem eigenen Sohn mit im Museum. Denn der hatte irgendwie einen verwachsenen Backenzahn, der immer mal gezogen werden musste. Und der wurde dann auch als Präparat in die Ausstellung eingefügt. Also gerade bei Dauerausstellungen hat man ja manchmal das Problem, dass da man das Gefühl hat, dass da irgendwann mal die Zeit stehen geblieben ist. Weil irgendwann war die Dauerausstellung fertig konzipiert und dann hat man irgendwie nicht weitergemacht. So ist es ja. Das ist dann manchmal. Gehen dann eben Jahre. Meistens sind die so, haben die so eine Lebenszeit von so 10, 12, 15 Jahren, theoretisch. Aber ganz oft ist es dann so, dass das eben aus finanziellen Gründen oder aus Gründen der Manpower dann einfach weiter so bestehen bleibt. Klar, das ist ja auch eher so Wunschdenken. Genau. Was man machen könnte, wenn man sich mal was wünschen durfte. Ja, auch wieder so gruselige Kinderskelette, wo man auch nicht drüber nachdenken darf. Aber das ist immer ein normales Kind. Also das hat jetzt keine Verwachsungen. Genau, aber das ist hier das Krankheitsbild, was hier rechts mit beschrieben wird, ist die Rachitis, also die Knochenweiche. Und dann gibt es dann halt klar zum Vergleich. Es ist dadurch, dass alles so dicht gepackt ist, kann man natürlich super Vergleiche anstellen. Wenn man sich da mal so rein vertiefen möchte, dann hat man links das Skelett eines normalen Kindes, also eines normal entwickelten Kindes und daneben aber auch gleich eins mit Skoliose, mit verkrümmter Wirbelsäule oder wirklich, wie war das, wenn man früher mit Ziegenmilch ernährt wurde, weil man keine Kuhmilch hatte, weil man arm war, dann hat man doch auch diese Kalziummangel und Knochenweiche einfach bekommen. Und das hier so dicht nebeneinander versammelt zu sehen, ist wirklich schon beeindruckend, ja. Lehrreich, beeindruckend. Und man darf sich nicht, man neigt immer zum Gedanken, Gott, das könnte mir irgendwie gut, Rachitis kriege ich jetzt vielleicht nicht mehr, aber gerade wenn es irgendwie Richtung Arthritis, Herz, Gehirn geht. Ja, das ist ja was wir dann doch eher alle häufiger kriegen. Also wer da ein bisschen, muss halt schon ein bisschen hart im Nehmen sein, sonst wird man hier schreiend rausrennen. Gerade die rachitischen Geschichten, ja, stimmt, da sind jetzt die Hüftgelenke. Genau, hier sind wir im Arthritis- und Arthrosebereich oder auch im Knochen, in der Knochenabteilung. Hier gibt es dann halt verschiedenste, also wirklich, weiß nicht, das sind so Trockenpräparate, Feuchtpräparate heißen die, ne? Mhm, genau. Die also quasi in Alkohol oder in anderen Flüssigkeiten eingelagert sind. Je nachdem, wie alt also die Gläsern. Präparate sind. Manche sind halt wirklich noch aus Wirkungszeiten und manche sind moderner. Es gibt so viel, was man nicht haben will. Sehr, sehr spannend, ja. So, erstmal, dass ich, glaube ich, Arthrose sehe. Ich habe, glaube ich, die auch noch nicht im Präparat gesehen bislang. Wo bist du gerade? Solche Verwachsungen zum Beispiel hier. Ach so, ja. Ankylöse nach chronischer... Ach, da, wo das Hüftgelenk festgewachsen ist. Ja. Man will da noch gar nicht sich vorstellen, wie es den... Das ist ja aus Menschen, ja, wie es denen ging, die das irgendwie hatten, bis es irgendwann zum Präparat wurde. Durchaus, ja. Und diese künftigen, sag ich schon. Künftig sind sie auch vielleicht, ja. Die künstlichen Gelenke, das ist ja auch was man immer häufiger hat. Also das wird auch gar keine so große Wo die sind aus den 1980ern, da eins aus 1991, wahrscheinlich sehen die heute schon wieder ganz anders aus. Der viel moderner, also mittlerweile kriegst du die ja fast schon ambulant eingesetzt, nein, nicht ganz, aber man hört das doch immer wieder von den eigenen Verwandten, die dann was kriegen, dann relativ schnell auch wieder raus sind und auf den Beinen sind. Das ist heute also gar nicht mehr so ein großes Problem. Mal hier so sehr, also das finde ich dann immer noch, je mehr Fleisch irgendwie noch mit dran ist, desto mehr wirkt es natürlich auch menschlich. Ja. Und jetzt hier so eine komplette Hand mit Gicht, die irgendwie schon total verformt ist, also als Nasspräparat, also wirklich, wo man auch sieht, dass da steckt ein Mensch hinter, also so der sichtbare Teil. Ich meine, so ein Schädel sieht man nicht alle Tage, aber so eine Hand mit Gicht nicht. Gott sei Dank, ja. Gehen wir in Herrn Wirche vorbei. Kommt zum Verdauungssystem, das hat, glaube ich, keinen inhaltlichen Zusammenhang zwischen Wirche und Verdauung. Jeder hat Verdauung. Auch Herr Virchow hat Verdauung wahrscheinlich. Genau. Gehen wir von aus. Genau, dann verschiedene Darmpräparaten. Das eine hat nicht in die Vitrine gepasst. Oh ja, das ist ein sehr großer Darm. Also der was war, ist das denn für einer? Morbus Hirschsprung nennt sich das. Ich glaube, das war, da ist auch so ein Krankheitsbild, der einfach immer mehr sich füllte und irgendwann... Die Darmentleerung kann nicht mehr regelmäßig stattfinden. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Das führt dann irgendwann auch zum Tode. Das ist ja offenbar auch der Fall gewesen. Mhm. Ich meine, das kannst du nicht überleben. Nee, das kannst du nicht überleben. Das sieht auch nicht sehr schön aus. Ich glaube, ja, dafür ist es dann ja auch, oh Gott, da mal dieser Bandwurm. Den habe ich beim letzten Mal. Ich war hier wirklich schon öfter, aber ich finde hier gerade auch schon wieder. Immer wieder neue Dinge, nicht? Der Bandwurm ist echt beeindruckend. Offensichtlich ein Bandwurm. Sieht aus wie Snake geboren. Zu Ende gespielt. Also so. Ja, genau. Nur in dir drin. Das ist ja nicht so schön. Gibt es ja zum Teil heute noch. Also, dass Leute. Also, ich weiß nicht, ob es. Ist nicht nur eine Urban Legend, sondern es passiert tatsächlich, dass man so aus über die Post quasi sich Eier von Bandwürmern bestellen kann, weil das angeblich dann hilft abzunehmen. Das hilft zwar tatsächlich, aber so richtig gesund ist das nicht. Dann lieber anders. Genau. Also hier sind wir bei Gallenblasen, Gallenstein, hast du gesagt? Oh Gott, ja. So, genau, hier sind wir bei der Leber, der Lebervitrine. Die ist riesig. Also ich hätte nicht gedacht, dass eine Leber so groß ist. Ich muss gerade denken, auf meiner eigenen Arbeitswelt sozusagen, wenn neulich jemand noch erzählt, dass es auf Schloss Friedenstein in Gotha mal eine Ausstellung gab, beziehungsweise zum 1.4. eines Jahres eine Ausstellung angekündigt wurde von Luthers Gallenstein, den hätte man wieder entdeckt und hätte dann da eine Ausstellung machen wollen. Okay. Das war natürlich ein Scherz, aber dennoch. Gut, das hätte aber jetzt hätte gepasst, wo ich ja, vorhin ja erzählt hatte, dass es hier eine ganze Ausstellung über Steine aus dem Körper ging. Richtig, ja, ja. Also es wäre nicht abwegig gewesen, aber es war in dem Fall tatsächlich nur als April-Scherz gemeint. Natürlich nur von einer Person, also ein bisschen tiefgängiger dürfte das schon sein. Ich glaube auch, ich kenne es teilweise krass, jetzt hier gerade so ein Gallenblasenstein. Der sieht schon richtig hübsch aus eigentlich. Ja, ja, aber er ist auch so riesig, der muss doch ja, die ganze Galle ausgefüllt haben. Das ist doch nur dieses kleine Organ an der Leber. Die bauen sich aber in so Schichten offensichtlich auf, wenn die lang genug dann da sind, sich aufbauen können. Das sieht aus wie Edelsteine, wenn man die aufschneidet und poliert. Das stimmt, ja. Ja, tatsächlich, so dieser in der Mitte hier. Das könnte man auf den ersten Blick für so eine, wie heißt das, Geode oder sowas halten. Ne? Hm. Ja, hat auch was Ästhetisches, ne? Oder wenn du hier unten so diese Leberzirrhose anschaust, eigentlich ist von der Farbe her sehr hübsch. Gut, sind natürlich auch eingefärbt. Ich glaube, andere Leute würden das anders sehen. Wahrscheinlich, aber meinst du normale Menschen? Ja, nicht so Leute wie du und ich. Genau, also bei dir, du kommst ja aus der Medizinerfamilie, bei mir zu Hause wurde auch am Mittagstisch meine Mutter war Tierarzthelferin und, ja, oder ist immer noch, deswegen war sowas bei uns auch immer Thema, verschiedenste Krankheiten, Mutti, was hast du heute behandelt? Also wir haben immer ganz viel gefragt, wir fanden das auch immer sehr, sehr interessant, ich und meine Schwester, aber ich glaube, andere Leute, die würde ich hier, die würden das nicht so als so hübsch empfinden, farblich. Also, ist auch wirklich schwierig, also ich... Ja. Da macht sich jeder seine eigenen Gedanken. So ganz hinten, so finde ich jetzt auch wirklich die, ja, schon so die bewegendste. Ich weiß nicht, ob die mit Absicht hier ganz hinten ist. Hier hinten sind halt Fehlbildungen im Mutterleib. Oh ja, das ist dann immer die, das ist komisch, was immer hinten. Also auch in der Mettlischen Sammlung haben sie es auch ganz hinten hingesteckt. Ich weiß nicht, ob das eine Absicht ist, ob man das so langsam den Gruselfaktor sich arbeiten kann. Ich will es mal gar nicht Gruselfaktor nennen, aber dass man vielleicht schon am Anfang merkt, ich ertrage diesen Raum nicht, damit man auch wieder gehen kann. Weil ich glaube, wenn das ganz am Anfang steht, dann bist du, wenn du das nicht erträgst, dann, dass man einfach gar nicht bis hier hinten durchgeht. Ja. Also ich würde dem Ganzen schon auf jeden Fall Absicht unterstellen, weil hier so ein voll entwickeltes Baby mit Nabelschnurumschlingung, was dann aber bei der Geburt gestorben ist. Das ist fertig, da kannst du auch nicht mehr abstrahieren. So bei dem anderen kannst du vielleicht sagen, ja, so ein unterentwickelter Embryo sieht noch gar nicht nach Mensch aus, aber der war fertig. Der wäre auch einer geworden. Ja. Oder hier diese extrauterine Gravidität, also hier außerhalb der Gebärmutter eingenistet in diesem winzigen Embryo da drin. Aber selbst der sieht irgendwie schon nach einem kleinen Menschen aus. Das ist einfach... Das ist schon, deswegen das hier hinten, finde ich einfach... Nimmt einem sehr mit, ja, das stimmt. Ja. Das ist wirklich krass. Ja. Und bei einem... zum Beispiel, das ist ja, finde ich auch so krass, hier die Zystennieren bei einem Neugeborenen. Und wir hatten ja, hier steht immer dabei, das ist riesig, also das ist so groß, dass ein Neugeborenes. Hier steht ja immer mit dabei, wie alt die Menschen waren bei jedem. Mhm. Und hier hast du halt, es war ein Mädchen und es ist 10 Minuten alt. Und das finde ich, das ist, Das ist also echt gruselig, spätestens hier bist du einfach platt. Das hört dich mit Nerven, Es ist ein super interessantes Museum, aber das sollte man echt im Hinterkopf haben, dass hier hinten so dieser Bereich ist, der einfach wirklich, verstehe ich, wenn hier nicht jeder reingeht und nicht jeder sagt, das ist ein krasses Museum, eins, was man unbedingt gesehen haben muss oder so. Oder das ist natürlich in der Mecklischen Sammlung insbesondere, also weil die natürlich gerade spezialisiert waren auf derartige Fälle, Verwachsungen. Hast du dann auch solche Meerjungfrauen oder eben diese Verwachsungen des Kopfes, das schon fast nach einem Tier fast aussieht. Oder diese Fehlbildung der Großhirnanlage, wo das Hirn dann außerhalb des Schädels ist. Da ist man irgendwann, wenn man hier rausgeht, also ist man schon. Man ist so, wie viel da schief gehen kann. Und dass man selber irgendwie noch einigermaßen okay ist. Ja, das hätte auch anders sein können. Da ist man dann irgendwie, man geht hier schon ein bisschen dankbar raus. Durchaus, ja. Und sagst so, ein Glück, das. Aber vielleicht, wenn man darf darüber dann gar nicht nachdenken. Wenn ich hier als werdende Mutter irgendwie reingehen würde, würde ich auch denken, das könnte alles passieren. Ich glaube, du schließt Ich glaube, da wirst du wirklich wahnsinnig. Also vielleicht gleich einen Spoiler Trigger-Alert heißt das dann, ne? Wenn man hier reingehen sollte, dann sollte man schon wirklich nicht im schwangeren Zustand vielleicht hineingehen. die Dinge waren ja auch sozusagen notwendig, damit die Medizin so weit ist, um solche Dinge vielleicht zum Teil auch verhindern zu können. Genau, man kann ja heutzutage von von außen schon viel sehen, allein durch wir sind jetzt bei der, also hinten beide Vitrinen gehen um so viel Bildung auch im Mutterleib. Und was ich hier auch krass fand, hier unten gibt's auch welche, wo der die heißen Amorphus und weiter ist der lateinische Name Monstrum Humanum Amorphum. Ich finde das eine krasse Bezeichnung. Krass, ja. Also Monstrum, ja irgendwas Monströses, Humanum, Mensch, Amorph ist ja so gestaltlos oder deformiert. Also, man kann auch nicht was irgendwie ansatzweise Baby geworden wäre, wie Monster nennt. Wobei gerade, das ist interessant. Wahrscheinlich bedeutet Monstrum was anderes, heißt oder? Eigentlich, genau, man verbindet es eher mit so einem Bestie, mit dem Tier. Ne? Aber Monstrum heißt in dem Fall tatsächlich von der Wortbedeutung her eher tatsächlich andersartiger Mensch. Und es gibt auch gerade sehr schöne Bücher zu dem Thema. Ich glaube, von Anheim Simek gibt es auch ein ganz neues Buch über Monstren, in dem man das Ganze auftröselt. Und eigentlich sagt dieses Monster in dem modernen Sinne, was den Begriff mit Mörder zum Beispiel verbindet oder sowas, das ist eine relativ junge Geschichte. Man hat früher die Monstren gar nicht so als gefährlich gesehen, sondern eher tatsächlich für eben andersartige Menschen. Also man glaubt ja zum Beispiel, dass am Rande der Welt irgendwelche merkwürdigen Wesen wohnen, die also nur einen Fuß haben, der so groß ist, dass sie auf den Rücken legen können und der Fuß ihnen Schatten bietet. Ach, und solche Dinge, nicht? Die hat man als Monstren bezeichnet, gar nicht so sehr tatsächlich gefährliche Menschen. Also wenn man hier so als Mensch, der sowas nicht weiß, hier reingeht, also mir ist das gleich irgendwie aufgefallen, also das können die doch nicht Monster nennen. Das, ja, aber ist klar, gar nicht so gemeint. Das kommt von was anderem, aber darüber bin ich gestolpert. Aber es ist natürlich interessant, dass das genau diese Fehlbildungen sind, die dann wiederum, ich weiß nicht, ob es tatsächlich einen Zusammenhang gibt, aber sind ja offensichtlich solche Gestalten, die dann in den Sagen und Märchen auch immer vorkommen. Wie Sirenen, wie den Zyklopen, also auch ein Kind, das nur ein Auge hat oder scheinbar nur ein Auge hat in der Stirn, dass das vielleicht tatsächlich irgendwie auch eine Herkunft dieser Ideen ist. Nicht? Also vermutlich hat man ja diese Fehlbildung dann bei den meist totgeborenen Kindern ja dann auch quasi erlebt und hat die dann mit diesen Sagengestalten verbunden in irgendeiner Form. Was gab es zuerst? Ja, eben was. Diese Ei quasi zuerst. Wenn man sich vorstellt, wäre das jetzt groß geworden, was wäre das geworden? Oder gab es die Idee schon und das hat man dann übertragen auf diese Fehlbildung? Ja, ich glaube fast eher das Erstere, dass das tatsächlich, dass da vielleicht auch die Mythen herkommen. Gut, manchmal sind natürlich auch einfach, gerade bei der Meerjungfrau kann man überlegen, ja gut, die Idee, dass es ein Zwitterwesen zwischen Fisch und Mensch gibt, ist jetzt gar nicht so weit hergeholt, dass man das auch andersweitig erfinden kann. Da hört man ja die Story mit den Seehunden, Manatees, diese Meereslebewesen, genau, dass man die dafür eher gehalten hätte oder so. Aber hat man dann wieder eine Erwartung projiziert auf dieses Tier, was man dann im Nebel gesehen hat? Also gab es die Idee schon vorher im Kopf? Ach, ein endloser Kreis. Sehr, kann man wahrscheinlich auch gar nicht nachweisen. Also, es gibt ja durchaus auch Kinder, die so überleben. Also ich hatte auch mal irgendwo gelesen, dass es auch einen Fall gibt, wo ein Mädchen das so, und die hatten ganz gutes Leben. Wo die Beine so zusammengewachsen sind. Genau, richtig, ja. Aber ich finde das hier, also es gibt auch wieder, also was ich an dem Museum schätze, zu jedem Exponat steht was dabei. Und hier zum Beispiel sowas, Fehlen der Beinanlagen und andere Sachen werden aufgezählt. Zu dieser Entwicklungsstörung kann es unter anderem durch übermäßigen Alkoholgenuss der Mutter ab der dritten Schwangerschaft kommen. Also das kann sowas man nicht dann oft auch genug sagen. Kein Alkohol, wenn man schwanger ist. Auf jeden unbedingt. Fall. Also und nicht rauchen. Und dass das hier mit dabei steht, das finde ich dann, also es belehrt nicht nur Studenten, sondern auch Menschen. Man nimmt sozusagen auch was mit. Ja, Menschen wie du und ich. Ja. War das denn neulich, wo ich tatsächlich auch so eine Mutter mal getroffen habe, die auch trotzdem, weiteren Bekanntenkreis, eine Mutter, die trotzdem getrunken hat, also die gerade schwanger war und trotz, dass sie es wusste, Alkohol getrunken hat. Also, unverantwortungslos sowas. Ich habe auch schon mal eine Aussage gehört, wie ich habe während der Schwangerschaft geraucht und das hat meinem Kind überhaupt nicht geschadet. Genau. Das ist so, da merkt man wieder, es ist noch nicht vorbei. Nee, leider nicht. Also das setzt sich leider immer noch nicht durch. Ne? Wir sind jetzt ganz hinten angekommen. Achso, jetzt sind wir schon im virtuellen Mikroskop. Genau, hier geht es jetzt nochmal in die Moderne. Das hier ist jetzt quasi das Mikroskop in Verbindung mit dem Internet, der Übertragung von Daten, dem Bereitstellen für verschiedene Menschen an verschiedenen Orten, damit da jeder mit dran arbeiten kann. Und hier kann man sich dann auch mal ans Mikroskop setzen und mal durchschauen und sich mal so eine akute Blutstauung der Leber anschauen. Oh Gott. Wenn du möchtest. Du musst schon das Alk vom Alkohol hatten, ne? Na, wenn ich so bedenke, wenn man so den Vergleich hat zwischen den Steinen, die hier, jetzt habe ich den Namen schon wieder vergessen, in dem Buch da so aufgemalt wurden, mit der Hand, doch mit Brille machen. Was wirklich beeindruckend künstlerisch aussah, weil man einfach keine Möglichkeit hatte, das Ding anders, also es gab ja damals auch keine Fotografie. Nee, ja. Du kannst dichter und da. Und dann gibt's an der Seite noch zwei Rädchen, das kannst du hoch und runter. Und das Präparat auch nach vorne und hinten verschieben. Ich glaube, das Präparat ist irgendwo schon. Ich sehe nämlich irgendwie nur den Hintergrund. Ah, jetzt ja. Also was auch der Fortschritt im Bilderfesthalten irgendwie bedeutet. Das finde ich auch ganz spannend. Man sagen kann, man musste von abmalen, irgendwann vielleicht fotografieren und jetzt kann man so digitale Bilder machen und die dann quasi gleichzeitig auf der Welt verteilen, damit Leute mit drauf gucken können, dass das Fortschritte für die Medizin das bedeuten macht viel muss. Aus. Ja, genau. Also, dass man quasi dieses kleinste hineinschauen kann. Aber natürlich auch ein Sicherheitsloch irgendwie sein kann, weil es sind natürlich dann auch Daten, die da irgendwie wieder irgendwo hingeschoben werden. Das ist immer das Gefährliche, ne? Aber speichern dir doch schon deine Krankenkassenkarte, deine essentiellen Daten. Und sowas kann natürlich, war das nicht auch gerade beim 32? Ich überlege gerade, es gab diesen Talk über diesen Herzschrittmacher mit dem diese Programmiercode, der dahinter ist und ihre Frage, so würdest du deinem Hausarzt zutrauen, diesen Code zu debuggen, wenn da irgendwas mit falsch ist? Also, nee. Mhm. Und dass das Ding einfach hackbar ist, ja. Und dass darauf Daten gespeichert werden, die durchs Internet gebracht werden und dass man die auslesen kann und von alten nicht mal gelöscht werden. Und war ein beeindruckender Talk, den habe ich mir auch angeguckt. Definitiv. So, dann haben wir hier noch einmal die Vitrine zum Alltag universitärer Pathologen, also wirklich auch so die moderne Arbeitsweise mit den verschiedenen Laborgerätschaften und in Fotos dokumentiert. Mit Färbemitteln und Tütchen und Förmchen, Wachsspänen. Was die Leute so zur Arbeit brauchen. Also wer sich dafür interessiert, für die Arbeit. Der kann sich hier dann umtun, aber darf sich nicht aufstützen. Genau, steht dabei bei der gleichen kurz drauf. Das machen die Leute offensichtlich. Also, diese Schilder haben durchaus immer also eine Geschichte. Jedes Schild hat eine Geschichte. Genau. Man sieht es auch daran, dass sie nämlich hier die Ränder nochmal mit Holz an. Da waren bestimmt andere Befestigungen vor. Das scheint nochmal erneuert worden zu sein. So ein Ding hatte mein Vater auch immer in der Praxis stehen. Das sind diese schönen Präparate, also diese Plastikmodelle, die man auseinandernehmen konnte. Ich glaube, ich habe so ein Ding schon hundertmal auseinandergenommen und wieder zusammengesetzt. Hast du dabei was gelernt? Kind, nee, natürlich nicht. Aber als Kind hat man ja in der Praxis seines Vaters, wenn man dann warten musste, bis der Papa mal fertig ist, nichts zu tun. Dann gab es dann auch solche Dinge als Spielzeug. Da habe ich dann immer irgendwelche Herzen gebrochen. Schon in so jungem Alter. Ja, früh angefangen. Mal hier so gerade alles, was mit dem Herz passieren kann. Aber hier unten auch Herzschnitt mit künstlicher Herzklappe. Also sowas sieht man ja sonst nicht so eingebaut. Eben, ja. Also man sieht manchmal so, die Geräte werden ja manchmal gezeigt. Vielleicht auch mal so ein Ultraschallbild oder sowas, aber jetzt wirklich so im Herzen, wie es eingesetzt ist. Ja, diese Geräte sehen natürlich sehr, sehr... Hier sieht man ein ganzes Sammelsurium an verschiedensten Herzschrittmachern, die von links nach rechts mal kleiner werden, habe ich den Eindruck. Ja, glücklicherweise. 1977 glaub, bis 94. Das waren immer richtige Klopper, so in der Größe von einer alten Taschenuhr bis hin jetzt zu hoffentlich immer kleiner werdenden Stücken, die jetzt eher so... Also winzig sind sie immer noch nicht, aber... Immerhin noch so daumengroß sind. Vor allem, wenn du denkst, musstet ja vorher irgendwie so wurde ja irgendwie eingenäht, ne? Wenn du so einen Kasten dann hattest. Noch niemanden, glaube ich, kennengelernt, der sowas hatte. Sogar dieses ganze Thrombosenzeug. Oh ja. Da habe ich irgendwie das Bedürfnis, joggen zu gehen oder ja, so. Ja, unbedingt. Und im Flugzeug immer häufig aufzustehen. Ach Gott, ja, so ein Kram. Das oder ist da, auch sowas, ne? Das da drüben, die Krampfader. Die sieht echt nicht schön aus. Dass es so riesig ist. Das ist gigantisch, ja. Ah, gut, das Präparat, ne, was heißt gut, aber das Präparat ist noch von vor 1873. Also das ist... Oh, ja. Das ist auch ein extremes Stück. Ich finde das krass, was ist das, wie lange sich so auch so eine Präparate halten. Das ist unglaublich. Und dass man daraus immer noch was sehen kann. Also ich sehe jetzt so oh Gott, so riesig können die sein. Und so, man sieht von außen manchmal so bei Menschen, aber dass es von innen so aussieht. Gott, sieht böse aus, ja. Also wer ernsthaft, also jetzt kein Vorwurf, wer ein bisschen hypochondrisch veranlagt ist, Vorsicht. Ja, das wird mir schon prophezeit, dass ich möglicherweise so ein Aneurysma kriegen könnte, weil das bei mir in der Familie steckt. Yay. Das ist schön, wenn man sowas sieht. Möchte man das wissen oder hättest du das jetzt lieber nicht gewusst? Ach, ich habe da gar kein Problem mit. Also das ist ja eigentlich eher informativ, weil ich dann weiß, wie sowas aussieht. Nicht? Also ich bin eher so ein jemand, der es gern wissen möchte. Ich habe heute, gestern Abend auf Nein-Gag irgendwie, wenn du hier die Möglichkeit hättest, hier ist ein Zettel, da drauf steht dein Todesdatum. Ja. Würdest du reingucken oder nicht? Ja. Gute Frage. Ich glaube, würde erstmal sehr lange überlegen, ob ich es tun würde oder nicht. Und was macht man dann damit? Sagt man dann, yay, bis dahin lebe ich es jetzt? Oder ist es dann so, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Es lohnt ja alles sowieso nicht mehr. Obwohl man das natürlich jeden Tag denken könnte, weil irgendwann könnte man auch im Glas stehen. Ja, selbst wenn der Zettel jetzt stimmen würde, du wüsstest ja trotzdem nicht, ob die Prophezeiung stimmt, nicht? Also du weißt ja selber trotzdem nicht, selbst wenn das jetzt eine Berechnung ist deines Todeszeitpunktes aufgrund von biologischer Daten oder keine Ahnung von, hast du ja keine Ahnung, ob das wirklich zutrifft oder ob du quasi vorher vom Auto überfahren wirst. Ja gut, das könnte natürlich sein. Dinge. Aber gerade so diese Daten, die sie über deine Krankheiten sammeln und diese dann vielleicht irgendwann in irgendeiner schrecklichen Zukunft deinem Arbeitgeber vorher geben, der dann irgendwie sagt, ach naja, der hat ja... Das lohnt sich nicht, weil der hat jetzt hier, weil der ist veranlagt für so ein Hirnaneurysma. Ja, die Möglichkeit besteht durchaus. Nicht? Also dass es macht, was man den Menschen in die Hand durchaus. Gibt. Ich befürchte, das wird auch kommen. Was ich auch immer krass finde, so ein Aortenbogen. Wie dick. Oh Gott, wie dick diese Adern sind, da passt mein Daumen durch. Ja. Das hätte ich nie gedacht. Also gut, aber das ist natürlich auch die dickste Stelle in deinem Blutkreislauf. Aber nicht? So dick. Aber das ist schon ordentlich. Die hat noch das Herz. Da drüben haben wir jetzt, glaube ich, noch die Haut. Das größte Organ unseres Körpers. Ich muss ja gestehen, ich mag die eingelagerten Tätowierungen irgendwie. So makaber es auch klingt, aber die finde ich irgendwie. Die haben was, ja. Sind da auch alt, ne? Nehme ich mal an. Die sind von 1918. 53. Ja. Hier steht was von 1901. Und die älteste Tätowierung, die wir kennen, ist ja Ötzi, ne? Bisher. Und auch da scheint es ja so zu sein, dass das ein medizinischer Faktor war. Also der hat auch nur so Striche quasi auf der Haut. Aber die könnten möglicherweise, weil die so, jedenfalls ist es die Vermutung, weil die so auf verschiedenen Körperregionen liegen, medizinisch gemeint sein, dass die sozusagen irgendwelche kultische Bedeutung hatten oder dass man glaubte, damit irgendwelche die Krankheiten, die er vielleicht hatte oder Wehwehchen, die er hatte, damit zu beeinflussen. Okay. Das ist zumindest eine Deutung. Ja, also richtig künstlerisch scheinen die jetzt nicht. Nee, wahrscheinlich nicht so wie heute aus kosmetischen Gründen. Ja, genau. Aber es zeigt, dass das uralt ist. Ich meine, wir haben das dann offensichtlich schon seit der Bronzezeit. Oder was die Menschen so an Körpermodifikationen gemacht haben. Das sowieso. Da haben sie sich, glaube ich, immer. Also man fässt sich ja heute manchmal an den Kopf, wenn man so denkt, was sich die Leute machen. Aber in Virchows Schreibtisch liegt noch so ein Schädel aus Peru oder so, glaube ich, wo sie den Kindern irgendwie so Bretter auf den Kopf gemacht haben und festgebunden, damit der Schädel sich schön verformt. Genau, das hat man hier auch gemacht. Das gibt es gerade bei den Hunnischen. Deutschland hier? Ja, hier in Deutschland hier. Also es gibt es im Frühmittelalter, da wird das gemacht. Offensichtlich ist das so eine hunnische Mode, die von den Hunden übernommen wird und man weiß gar nicht genau, warum. Also es gibt die Möglichkeit, dass das entweder ästhetische Gründe hatte, dass man so einen Langschädel haben wollte. Das ist irgendwie der Hinterkopf besonders das war lang dann, wird. Das war dann eher so Richtung Ägypten eigentlich, das oder? Das gibt es auch in Ägypten. Bei den Pharaonen war das doch dann immer mit diesem... Ja. Und es scheint aber auch bei hier quasi in diesem Raum zu sein. Und meine Vermutung, also ich habe mal einen interessanten Beitrag von einem Mediziner gelesen, der sagte, ja, das scheint ja einen gewissen Druck auf bestimmte Hirnareale auszuüben, auf diese Weise, dadurch, dass das Gehirn verformt wird. Und er könnte sich vorstellen, dass das damit zu tun hat, dass man bei den Leuten epileptische Anfälle auslösen wollte. Weil das galt ja wiederum als so eine Art Hellseherei, so schamanische Geschichten. Ne? Könnte durchaus sein. Also weiß nicht, ob es so stimmt, aber würde man natürlich auch experimentell nicht nachvollziehen würden. Aber wäre zumindest mal ein Ansatz, warum man sowas macht. Nicht? Ich habe was außerhalb der Ausstellung gelernt. Dank der Ausstellung. Genau, das soll es ja auch immer sein. Mhm. Das da oben fand ich noch interessant, dieser gestielte Hautlappen zur Autologen-Transplantation. Also wenn du irgendwo anders Haut brauchst und dann irgendwo anders die Haut dehnst, um das dann weiterzubringen. So sieht man ja sonst auch nicht. Das ist auch nicht so häufig, nee. Das ist halt auch eine... Auch eine Methode, ja. Wie soll man es sonst machen? Heute kann man künstliche Haut züchten, Gott sei Dank. Aber es ist immer noch besser, quasi noch die Eigenhaut zu nehmen, weil die eben nicht abgestoßen wird. Und dann oben im Krankenbettraum gibt es dann, glaube ich, noch, wie man früher auch so Nasen rekonstruiert hat. Oh, okay. Dann so eine Kriegsverletzung. Oh, da gibt es noch ein paar Schädel. Ach, ein Schiefschädel. Mhm. Bunt bemalt. Deformation, ja, genau. Ja, das ist ja auch sowas, was man eher so im ersten Moment, wenn man sagt, ja, bemalte Schädel, ja, so südamerikanische Kulturen, ne? Nee, aber ist ja das hier ist auch hier süddeutsche Beinkammer. Genau, Süddeutschland, Hallstatt und Tirol haben die ja noch sowas, kann man es ja noch besichtigen. Da hat man dann die Schädel seiner Vorfahren wieder rausgenommen und hat dann schön draufgeschrieben, wer es ist. Mit Ach, es Gübchen ist drauf. Nicht der Name des Besitzers, es ist der, doch. Also der ehemalige Besitzer dieses Schädels quasi, aber sozusagen. Nicht der, dem er gehörte. Doch, dem Sammlungseigentümer, oder? Nein, ist schon der Mensch, der so heißt. Das ist Besitzer, ja. Besitzer, also wirklich der Besitzer. Der ursprüngliche Besitzer des Schädels. Doch, also das hat man schon gemacht. Und dann auch gerne mal noch so Jahreszahlen dazu, Lebensdaten, Blümchen wie hier oder andere Dinge. Krass. Und man sieht schon natürlich auch, dass in solchen Schädeln wie Mikrocephalus und sowas, warum man anfangs geglaubt hat, der Neandertaler sei nur so ein rachitischer Mensch gewesen, nicht? Stimmt, das ist. Das ist, glaube ich, war das nicht sogar Virchow, der das anfangs sogar behauptet hat? Oh, das weiß ich nicht ganz genau. Hätte ich mal vorbereiten sollen. ich will ja keinen Vortrag im Museum. Genau. Man soll ja erzählen, was man schon weiß. Genau, oder auch nur so Halbwissen, gefährliches Halbwissen. Ja, bitte. Und da hat man anfangs tatsächlich lang gestritten, ob diese Vormenschenfunde wirklich quasi andere Menschenformen sind oder ob es sich nur, gerade natürlich Anhänger des Kreationismus in der Zeit, der noch nicht so hieß, also eben der Schöpfungslehre, die glaubten ja dann daran, dass das eben nur krankhaft veränderte Schädel seien, die man da gefunden hat. Man sieht, was es hier für verschiedenste Schädelformen gibt. Eben, der Gedanke ist jetzt gar nicht so abwegig. Weil da gibt es dann durchaus solche oder da drüben merkwürdigen umgangssprachlich Formen. Wasserkopf, Hydrocephalus. Hydrocephalus, ja. Was das auch für einen riesen Schädel macht. Schädel einer 18-jährigen Frau, ja. Was, die ist 18 geworden damit? Ja. Ja, ist überraschend. Also wir hatten in Halle haben wir eben auch einen Hydrocephalus aus der Jungsteinzeit. Okay. Der auch ein Kind eigentlich, aber das hat auch sehr lange überlebt. Und man kann quasi dann auch sagen, dass das Kind wohl selbst eben nicht überlebt hätte, wenn es nicht gepflegt worden wäre von der Gemeinschaft. Also das zeigt also ganz das wurde nicht an, dass zurückgelassen. Das nicht irgendwie ausgesetzt wurde oder sonst umgebracht wurde, sondern dass man das in der Gemeinschaft aufgezogen hat. Und man hat das offensichtlich also nicht als böses Omen oder sonst was aufgefasst, sondern eben als reine Krankheit oder wie auch immer, vielleicht sogar was Göttliches, gerade umgekehrt. Ganz oft werden die solche Dinge dann umgedeutet. Ja. Und das ist schon wieder beeindruckend. Also die Gesellschaft geht da ganz unterschiedlich auch mit solchen Geschichten um. Deswegen, was ich bisher immer so im Kopf hatte, wäre eher so die Alten und Kranken und die, dass das eher als Belastung empfunden worden wäre und aber... Nicht immer. Also es kommt immer auf die Zeit und auf die Epoche sozusagen an. Aber es wird ganz unterschiedlich gehandhabt. Okay, bevor wir wieder rausgehen, haben wir hier noch links und rechts zwei Vitrinen. Hier links geht es genau. Hier geht es nochmal um die Berliner Charité-Geschichte. Ach, da haben wir übrigens den erwähnten Meckel, der hat nämlich auch hier angefangen. Genau, das sind alles die Pathologen, die mal in der Berliner Charité gearbeitet haben. Mit ein paar Lebensdaten oder auch manchmal sogar was, so ein bisschen Abschriften von ihren Aufzeichnungen und sowas. Das ist ja hübsch gemacht, ja. Also nur mit so einem kleinen Bild find dazu. Spannend. Dann entsprechende Gerätschaften. Zum zum Schild des Direktorenzimmers. Sehr nett, ja. Der scheint etwas jünger gewesen zu sein. Manfred Distel. Dietl, der auch schon mal einen kleinen Laptop drin stehen hat, der auch schon museal ist. Ja, mittlerweile. Ach so. Ja, ich glaube so, dass man auch dann so für die Zeit und für diese Forschungsweise immer so vielleicht auch so typische Geräte hat, hier vom Mikroskop über Sezierbesteck und da sieht man auch so ein bisschen, wie sich so das Arbeitsequipment oder wahrscheinlich irgendwie der Schreibtisch quasi irgendwie verändert hat. Das finde ich ganz cool. Und auf der rechten Seite haben wir noch Pathologiegeschichte, ein bisschen allgemeiner von Vier-Säfte-Lehre Oh ja. Zum Beispiel. Der habe ich ja letzte Zeit noch ein bisschen zu tun gehabt. Na, das hatte ich dann auch für meine mündliche Prüfung. Das Thema, was ich mir rausgesucht hatte, war Medizingeschichte im Mittelalter, in Europa und im arabisch-islamischen Kulturraum im Vergleich. Ja, er kommt ja natürlich aus dem arabischen Kulturraum, die vier Säfte Lehre, nicht? Also diese Wissenstransfere dazwischen. Genau. Wann ist Wissen verloren gegangen durch irgendwelche Bibliotheksbrände und wo kam es dann? Kam es wieder? Wurde was Neues irgendwie eingeführt? Da waren schon echt, es war stressig, aber es war auch schön, sich auf diese Prüfung vorzubereiten, weil das Thema, was ich mir ausgesucht habe, hat mich einfach interessiert. Mhm. Das war cool. Das ist auch wieder schön, wie gesagt, da gibt es wieder Beziehungen zu Wittenberg, denn da sind jetzt auch Funde rausgekommen, ich weiß gar nicht, ob ich das schon verraten darf, aber es hat auf jeden Fall sehr viel auch mit der medizinischen Fakultät dort zu tun, auch mit Anatomie. Das erzähle ich dann nochmal offline sozusagen, was wir da an schönen neuen Sachen gefunden haben. Wird, glaube ich, auch Ende des Jahres eine Ausstellung dazu geben in Halle. Da sieht man ein bisschen auch die Verquickung zwischen Medizin und Astrologie und insbesondere Alchemie. Gerade die frühen Mediziner sind ja auch alles Alchemiker. Na, noch zu Zeiten, wo du nicht in den Körper reingucken durftest, konntest, wolltest. Viel durfte. Durfte, ja, genau. Also es war ja anfangs auch nicht verboten. War ja verboten. Und hier Vesal, der hier auch abgebildet ist, ja auch der einer der ersten, der wieder anatomische, also offen anatomische Studien vornimmt. Weil das haben natürlich die Ärzte vorher zum Teil auch schon gemacht, aber eben nicht erlaubterweise. Nee, heimlich. Ja. Wo war das in Jena, glaube ich? Da hatten sie da auch einen schönen Hörsaal, anatomischen Hörsaal, auf dem man eigentlich nur Tiere präpariert hat, das war ja noch in Ordnung. Nicht? Galen zum Beispiel hat ja versucht, die Anatomie des Menschen über die Anatomie des Schweines herzuleiten und lag natürlich deswegen auch ein paar Mal falsch. Aber in Siena haben sie dann trotzdem versucht, ich glaube es war in Siena, haben sie versucht, die Pisa, schon Pisa war das so, aber in Pisa haben sie es dann im anatomischen Lehrsaal so gearbeitet, dass sie dann den Seziertisch drehbar gemacht haben. Das heißt, oben konnte eine Leiche seziert werden, sobald aber das Ganze durchgesickert ist, dass da gerade ein Mensch seziert wird, konnte man den ganz schnell umdrehen und da hat man schon auf der Rückseite ein Tier angebunden. Ja, der ist dann runtergeplumpst und unter dem Hörsaal war dann gleich ein Wassergraben, der die Leiche entsorgt hat. Na gut, das wurde auch hart bestraft, ne? Ja, das ist galt also okay, sicher auch als Kapitalverbrechen, glaube ich. Die Darstellungsweise hier fand ich irgendwie noch hübsch, ja. Ja, den Baum der Hautkrankheiten. Also wirklich diese Darstellung als Baum. Also immer so ein Ast, es erscheint immer was Großes und dann zweigen davon diese kleinen Sachen ab. War das so als Baum dargestellt zu sehen? Das ist interessant. Interessante ja, Art der Darstellung. Das hast du ja auch in anderen Bereichen, nicht? Also die Entwicklungsgeschichte der Menschheit. Manchmal ja, deswegen Baum da so eher so und solche, ja, Familienstammbäume. Ist ja eigentlich eine logische Einteilung, nicht? Aber ich habe es noch halt noch nicht mit Krankheiten gesehen, das war mir neu. Jetzt kommt hier gerade tatsächlich aus der Biologie, diese Idee des Stammbaums und sowas, diese Einteilung in diese Schubladen sozusagen, das kam natürlich ursprünglich bei den Biologen zunächst mal auf, die versucht haben ja erstmal zu klassifizieren, was alles so gibt. Und so die Idee ist ja gar nicht so falsch, dass man sagt, es gibt irgendwo einen Ursprung und manche Dinge haben sich dann voneinander sozusagen, leiten sich voneinander ab. Das hast du ja in verschiedenen Bereichen durchaus, nicht? Klappt nur nicht immer, gerade beim Schnabeltier ist zum Beispiel so ein Problem bei der Klassifizierung. Ach Gott, ja, wo soll man das nur hin tun? Genau, ich glaube, das haben die aber auch mittlerweile irgendwie lösen können. Ist das ein Biber? Ist das eine Ente? Es legt Eier. Oder, nee, Quatsch. Warte, doch. Ja, das ist gerade total verwirrt. Hat aber Fell, ist ein bisschen skurril. Genau, du schreibst hier schon welche, wollten wir uns, glaube ich, noch anschauen, ganz kurz, weil du sagtest, da ist irgendwas noch zu sehen gewesen. Nimm die Aura auf. Ja, das ist toll. So ein, ist der nicht toll? Der ist wirklich. Ich glaube, da drüben ist auch noch ein Foto davon. Ach, ja. Wie er damals aufgebaut war. Aber sitzt nicht selber dran? Nee, leider nicht, wie er dran sitzt. Auch so schön verkrustelt, wie man sich wirklich vorstellt. Aber guck, auch hier ist auch, hier dieses Skelett ist auch jenes, was dort steht. Ach ja, mit dem verwachsenen Rückgrat. This is where the magic happened. Ich liebe das. Wenn man sagen könnte, das da drüben ist mein erster Patient. Ja. Wahrscheinlich. Dann wäre ein bisschen anhänglich gewesen. Ja, auch hier so gerade so auch wieder so handschriftliche Zettelsachen und Zeichnungen und seine toll. Fächer. Und ja. So ein Schreibtisch hätte ich auch gerne wieder zu Hause, muss ich sagen. Ne? Das ist doch toll. Würde ich auch nehmen. Ja. Da oben aber so mit den Schädeln oben drauf. Und also das ist für mich so echt so ein Highlight-Ausstellungsstück. So einfach, weil es gehört irgendwie mit dazu. Das ist toll, wenn man sowas noch hat, ne? Es ist erstaunlich, wie oft es das noch gibt, auch gerade in Museen. Nicht? Viele Museumsdirektoren haben ja irgendwie die alten Schreibtische ihrer Vorgänger rausgeschmissen. Aber wenn man ganz viel Glück hatte, wie es immer so in Museen ist, die bewahren sowas dann auf. Und ich habe das schon oft jetzt wieder in anderen Häusern gesehen, dass die dann sagen, ja, ich war der Erste, der wieder den alten Schreibtisch rausgekramt hat und wieder aufgestellt hat, weil das gehört irgendwie zur Museumsgeschichte und es ist, hat irgendwie einen eigenen Flair, an dem Schreibtisch zu sitzen, an dem schon meine Vorgänger gearbeitet haben oder die Begründer des Museums gearbeitet haben. Irgendwie, das der lädt sich doch auf. Ja, natürlich. Das ist so. Also, da merken wir es. Wir sind doch eigentlich auch wieder so ein bisschen im magischen Denken noch drin, nicht? Dass wir denken mit so einem Objekt. Museum ist halt ist ein magischer Ort. Ja, ein bisschen durchaus. der ein bisschen Zeit entrückt. Ein bisschen schon, ne? Ich würde mal gerne eine Ausstellung machen, ich habe auch mit einem Kollegen mal drüber gesprochen, eine schöne Ausstellung über die Aura zu machen, also über die Aura eines Objektes. Warum wirkt ein Original anders, als wenn ich eine Replik hinstelle? Weil man sich selber im Kopf so hin konstruiert, oder? Ja, wahrscheinlich, ne? Also man muss da ja ganz viel reinlesen. Ansonsten ist ja Aura eher verpönt. Also dieses von Walter Benjamin auch, die Aura, warte, das Bild im Zeitalter der technisch Reproduzierbarkeit oder so, da ging es auch um die Aura, aber irgendwie sagt man das ja nicht mehr so. Aber jetzt kann ich es dir nicht komplett herleiten. So, wir haben jetzt gerade mal kurz wieder den ersten Teil der Dauerausstellung verlassen, sind kurz im Treppenhaus. Jetzt gehen wir kurz die Batterien wechseln, weil er hat schon gar keinen Strich mehr. Wir haben schon 2 Stunden aufgenommen. Ja. Wir machen kurz Stopp und melden uns gleich wieder, wenn es weitergeht. Ich schnaufe. Das ist nichts für Leute, die gar nicht gut Treppen steigen können. Es gibt ja Fahrstuhl. Ich weiß. So, dann geht's gut weiter. Es gibt Automatiktüren, die aber wie nicht so richtig automatisch aufgehen. Na doch, hier gibt's einen Knopf draußen. Ach so, Tür zu einfach. So. Genau, wir gehen jetzt in den zweiten Teil der Dauerausstellung, dem Leben auf der Spur 2. Es geht um Körperbilder, Krankengeschichten aus der Medizin des 20. und 21. Jahrhunderts. Gut, wir stehen wieder in dem großen Saal, der wieder mit diesen selben Säulen. Es gibt hier auch wieder einen Zeitstrahl an der Wand, der beginnt diesmal 1861. Ja, wahrscheinlich da, wo der andere aufgehört hat. Würde ich vermuten, ich weiß nur noch nicht genau, wo er jetzt aufhört. Das habe ich jetzt auf. Bis zur Einrichtung der Dauerausstellung, weil es geht dann so lange. Das könnte natürlich sein. Ja. Und wir stehen erstmal wieder in so kleinen, ja, durch Zwischenwände oder Vitrinen besser gesagt, unterteilte Räume. Im ersten Raum geht es um Labor und Experiment, beziehungsweise, wie es so heißt, die Erforschung der Körpermaschine. Genau, so ja. Die Wahrnehmung des Körpers als Maschine und ob man den irgendwie, hier unten liegen schon die Frösche. Genau. Da geht es also um Experimente mit Strom oder. Genau, Froschschenkel, die man zum Zucken bringen kann, indem man elektrische Ladungen ansetzt. Gerade mit diesen ganz alten, als man die Elektrizität erforscht hat, hat man ja dann auch quasi die Drähte überall rangehalten, auch an sich selbst. Da muss man ja gemerkt haben, dass man unkontrolliert zuckt. Genau, richtig, ja. Da gab es ja lustige Experimente, als man damit angefangen hat, gerade so diese Leidener Flaschen. Ich glaube, hier oben sehen wir auch eine. Ist das eine? Nee, das ist ein Wellenschreiber. Das waren so eine Batterievorläufer, oder? Das waren so quasi, Strommach. Genau, also Batterie, kurzfristige Speicherung von elektrischer Ladung, glaube ich. Jetzt werden mich gleich alle Physiker wahrscheinlich erschlagen. Grüße an methodisch inkorrekt. Also wir sind völlig methodisch inkorrekt hier. Und da hat man dann alles Mögliche mit ausprobiert. Unter anderem hat man dann eben auch festgestellt, dass Muskeln sich bewegen, wenn man dort Strom ansetzt. Und tatsächlich hat man dann natürlich dann daraus aufbauend natürlich auch die Entwicklung die Erforschung der Muskeln im Körper hergeleitet. Genau, wir werden. Auch hier geht es auch um Weiterleitung von Schall. Hier liegen so Stimmgabeln und sowas. Wie funktioniert der Körper? Und hier stehen so ganz viele Gerätschaften, mit denen man anscheinend am Körper auch experimentiert hat. Also hier geht es wirklich um labormäßige Erforschung des menschlichen Körpers. Immer wenn man so die Auswirkungen von etwas auf den menschlichen Körper erforscht hat, dann ging es dann ja damit auch immer weiter. Was können wir jetzt damit anfangen? Mit Strom wurde ja auch viel versucht, therapeutisch zu behandeln. Wie bis heute noch, ne? Also es gibt ja noch heute noch so solche Breitstrombehandlungen und sowas, wo ich glaube auch sehr entstritten ist. Wie damals so bei Geisteskrankheiten Elektroschocks zu verteilen. Doch, oder auch sowas. Auch noch. Das hat ein bisschen schlechten Ruf gekriegt durch diesen Einer Flug übers Kuckucksnest, weil da hier suggeriert wird, dass die das bei Bewusstsein quasi, dass man ihnen das quasi ohne Betäubung offeriert. War ja ursprünglich auch so, oder? Was? So die ersten Versuche wahrscheinlich. Die ersten Versuche sicher schon. Aber heutzutage oder auch damals, als der Film gespielt hat, hat man das schon längst natürlich unter Narkose gemacht. Und es gibt wohl tatsächlich, habe ich mir erzählen lassen jedenfalls, das gibt es wohl tatsächlich auch Heilungserfolge bei bestimmten Erkrankungen. Da bin ich aber nicht ganz firm. Aber das ist ein bisschen in Verruf geraten, eigentlich zu Unrecht. Man hat natürlich den Menschen gerne auch als Versuchskaninchen für alles Mögliche verwendet, ob es sinnvoll war oder nicht. Aber gerade diese ersten Experimente hat man natürlich dann literarisch wieder aufgefangen durch Mary Shelley zum Beispiel mit ihrem Frankenstein. Naja, genau. Da geht es ja tatsächlich um diese Geschichten, dass man mit Strom wieder Menschen zum Leben erwecken könne. Na, oder überhaupt, ob Strom das grundlegende Anstoßen von Leben überhaupt ist. Genau. Kann richtig, daraus Leben entstehen. Ja. So aus, und das, ja stimmt, es waren ja auch so Leichenteile, aber dann geht es ja auch weiter Richtung, kann man einen künstlichen Menschen herstellen. Mit der kleinen Labormaus ein bisschen. Genau, wir sind vor das Labor in der Praxis. Also hier geht es auch wirklich wieder um Forschung, um Heilungsansätze. Hier geht es um Heilen mit Arsen. Hier geht es Heilen von Tuberkulose, Diphtherie, Tetanus. Und Entdeckung von Bakterien. Ah, Robert Koch dann auch, ja, genau. Also früher die Annahmen, dass es dann ja irgendwie unreine Luft oder, hieß das damals? Miasma, genau. Dass es die Luft ist, die dich krank macht, bevor man halt Instrumente wie das Mikroskop hatte, um überhaupt Bakterien finden zu können. Sowas ist auch alles, also sowas kann man hier auch in der Ausstellung finden. Darum geht's ja auch. Wie hat sich das Forschen gewandelt, die Medizin an sich, das Arbeiten des Arztes? Jetzt sind wir quasi, schauen wir in die Menschen hinein. Ist genau, es wird moderner. Erfindung des Röntgens. Da haben die auch anfangs auch wie Schindludur getrieben. Nicht? Die haben das auch so als Party-Gag zum Teil genommen. Sich dann kommt gewundert, nämlich warum sie sowas dann, bei raus. Ja. Hier unten ist so ein Wachspräparat. Chronische Röntgendermatitis mit Ulkus. Ui, hübsch, ja. Mit Röntgenstrahlen spielt man nicht, das darauf musste man auch erstmal kommen. Ja, das Gleiche mit natürlich auch mit Radioaktivität, nicht? Das hat ja auch bis heute sind ja die Aufzeichnungen von Marie Curie und Peter Hahn bis heute verstrahlt. Also die kann man zwar im Museum sehen, aber man sollte sich nicht zu lange da aufhalten. Yeah, hey. Das ist wirklich noch leicht strahlend. Was ist das? Diagnostische Röntgenröhre. Ja, irgendwo mussten ja die Röntgenstrahlen auch erzeugt werden. Ja, also aber das habe ich noch nie gesehen. Man sieht als Patient ja immer nur den vorderen Teil. Genau, man sitzt ja immer nur mit der Schürze irgendwie irgendwo vor. Davor, ja. Das ist schon ewig her. Ich habe doch nie so eine Glühbirne da irgendwie. Ja, ich habe eine große Röhre. Also im Prinzip ist es ja Röntgen auch nur eine Strahlung, die erzeugt wird und die man dann. Ich habe mir noch nie Gedanken gemacht, wo die Strahlung herkommt. Nee. Da kam halt dann einmal im Monat kam der Mann mit dem Röntgen vorbei, ne? Und dann hat dann immer, hat die nachgefüllt. Genau, wie der Eiswürfellieferant oder so. Richtig. Nein, natürlich nicht. Das so, hier finde ich noch ganz. Instrumentarium. Das finde ich jetzt nicht. Ach, das ist zur Schädelvermessung, ne? So ein Gerät mit so einer Art Zange mit Skala. Ah, ich glaube auch so. Ja. Sieht man das in Filmen nicht auch immer so, dass die dann gucken, wie dick man ist? So. Das kann sein, ja. Das finde ich das hier, kann man das mit dem Maßband eigentlich auch schon machen. Das braucht man beim ich finde das hier übrigens so ganz nett gemacht. Genau, du hast auf dieser Seite kannst du so durchgucken und siehst dann hier nur ganz knapp medizinische Fachliteratur, Operationsbesteck, also vom Text her. Und auf der anderen Seite hast du Vitrinenwand, ja. Genau. Und auf der anderen Seite hast du dann aber Texte dran. Das finde ich ganz, ganz hübsch gemacht und du siehst aber dieselben Objekte nochmal, aber unter einem anderen Aspekt. Ah. Da wird das in einen anderen Kontext gestellt. Ja, das finde ich. Das ist gut gemacht, ja. Und hier geht es dann noch um die etwas düsteren Seite der Medizin. Nämlich das, weil du es sagst, ich habe überlegt, hier ist das einzige Fenster, das frei ist, ob das so gedacht ist, dass Licht auf dieses düstere Kapitel fallen soll. Ja. Könnte das so gemeint sein? Weiß ich es nicht. Ich dachte gerade, es hätte vielleicht irgendwas mit den umliegenden Gebäuden vielleicht auch zu tun. Aber guck mal, der Blick aus dem Fenster ist ein Museumsobjekt. Blick auf die psychiatrische und Nervenklinik der Charité, siehst du? Indem du einfach das Fenster frei lässt. Ja. Ich mag das. Schlaue Museum. Idee, ja. Also wirklich ganz einfache Mittel, aber eigentlich eine gut durchdachte Idee. Dann auf der einen Seite stand Mikroskop, auf dieser Seite steht Krankenmorde. Ja. Oder Menschenversuche, Zwangssterilisation. Auf der anderen Seite steht ein Operationsbesteck. Also man geht dann rum und merkt, es gibt diese Instrumente, aber da steckt noch ganz viel dahinter. Hier gibt es auch was zum Anhören. Das ist, glaube ich, die einzige Hörstation hier. Da kann man sich was anhören. Eine Frau über ihre ermordete Schwester. Die war, glaube ich, behindert. Ja. Ein Mann über seine Zwangssterilisation. Also hier wird es auch persönlicher. Hier geht es dann auch so auch die Menschenseite kommt nicht zu Wort. Also die Menschen gibt es hier nicht nur im Glas, sie haben hier auch eine Stimme. Das finde ich auch wichtig, das darf man halt nicht vergessen. Durchaus, ja. Sonst sagt man so, dass der Mensch wird hier so als Objekt dargestellt, aber ich finde, hier gelingt dann auch so der Twist zum Menschen, Patienten, Leidenden. Ist sehr, sehr wichtig. Also ich hatte mal spaßeshalber in der guten alten Zeit, als man noch etwas freier studieren konnte, hatte ich auch ein Semester einfach mal eine Vorlesung besucht bei den Medizinhistorikern. Und die haben tatsächlich damit eigentlich angefangen, gesagt, naja, also man muss immer dran denken, die ersten medizinischen Erkenntnisse, die wir sozusagen in der Neuzeit haben, gehen natürlich zurück auch auf Menschenversuche. Und nicht nur erst bei den Nationalsozialisten, sondern schon weit früher. Die haben ja schon viel früher auch angefangen, an Leuten so rumzuexperimentieren, an Patienten rumzuexperimentieren, ohne deren Zustimmung oder deren Wissen sogar, weil sie es einfach konnten. Und da muss man natürlich immer mit im Hinterkopf behalten, dass die Erkenntnisse, die wir heute haben, auch nicht immer auf dem besten Wege gewonnen worden sind. Nicht? Wobei natürlich gerade. Also man darf es nicht verschweigen, aber man muss es irgendwie auf jeden Fall auch behandeln. Ja, aber ich fand es sehr gut, dass sie damit auch angefangen haben, also dass man das auch zeigen musste. Das ist die Grundlage, davon gehen wir aus. Genau. Das passt eigentlich traurigerweise genau zu heute. Ich weiß nicht, ob du die Nachrichten verfolgt hast. Mit den Medikamentenversuchen in Frankreich. Genau, da ist ja dann so schief gegangen, dass dort jetzt einer Hirntot ist und die anderen. Und fünf oder sechs haben jetzt irgendwie müssen mit ihr Leben lang wahrscheinlich mit Behinderung weiterleben. Genau, liegen auf der Intensivstation. Also das ist natürlich immer die Kehrseite dieser Versuche. Und auch oft ist es ja so, dass weiß nicht, als Student hat man ja auch öfters mal solche Anzeigen gelesen, ne? Medizinische Versuche, oh, klingt doch toll, 3 Wochen irgendwo freie Kost und Logis und du musst halt nur irgendwelche Mittelchen schlucken und kriegst auch noch viel Geld dafür. Kannst in der Zeit irgendeine Arbeit schreiben. Aber man sieht, das ist nicht ganz ohne, nicht? Ich würde das auch nicht, ich für mich selber nicht machen. Also, nee. Ja. Ich weiß nicht, wie man darauf reagiert, das. Ich brauch mich noch. Ja, andererseits ohne die Versuche kriegen wir natürlich auch keine Präparate zugelassen. Das ist natürlich immer daran, das hat die Kehrseite davon, nicht? Und allein mit Tierversuchen oder eben mit anderen klinischen Methoden kriegst du es halt dann doch nicht raus. Man sieht es ja zum Beispiel bei Contergan, da ist ja auch erst sehr, sehr lang später aufgefallen, dass es zu Erbschäden führen kann. Ja. Und die Folgen haben wir dann gesehen, ne? War ein wunderbares Kopfschmerzmedikament, ne? Das war, viele Ärzte waren traurig, weil sie gesagt haben, Schlafmittel war es, so genau, Schlafmittel. Und hatte also sonst keine Nebenwirkungen, aber normalerweise dann doch sehr verheerende. Für den werdenden Menschen. Den werdenden Menschen, ja. Ja, das ist schwierig, ja, gerade auch wieder. Um Tierversuche ist ja auch gerade wieder viel Diskussion. Ja. Deswegen, also hier wird es, das ist auch die einzige graue Vitrine hier im Raum. Die anderen sind eher so braun, also es ist auch nochmal so ein bisschen herausgehoben. Ja. Ein bisschen klinischer, also. Ich finde es auch, also jetzt wieder der Museumskundemensch sagt wieder auch eine interessante Wahl des der Farbigkeit, ja. Audio Dingens, weil das auch so aus Metall ist. Er aussieht wie ein Duschkopf. Ja, aber da gibt es auch nicht so viele Anbieter, muss man dazu sagen. Aber hier passt er. Hier passt er gut, ja. Hier sieht es ein bisschen. Man hätte auch einen alten Telefonhörer oder so umbauen können. Ja, irgendwie sowas. Hätte auch gepasst. So einen alten, ja. Also dieses Metall, neben dem metallenen Operationsbesteck und diesen Knöpfen, es passt hier. Ja, wobei ich fast schon ein bisschen zurückhaltend wäre, es zu benutzen, wenn ich gerade das daneben habe. Da weiß ich nicht, ob es dann im ersten Moment hat man es ein bisschen Arbeit dann davor, das euch anzuhören. Ne? Also man wird so vorbereitet, dass auch natürlich dann wahrscheinlich der Inhalt auch etwas krasser sein dürfte. Ja, der Regenweg in die Rassenhygiene, im Buch Richtlinien für Schwangerschaftsunterbrechung und Unfruchtbarmachung aus gesundheitlichen Gründen. Auch solche Bücher sind hier ausgestellt, ja. Nicht zum Reinlesen, aber mal allein der Titel, dass es dieses Buch gibt, ist ja schon mal eine Tatsache. Ich glaube, ich lag auch richtig mit diesem Vermessungsinstrument für Schädel. Ist doch Schädel, Formen. Ja. Also stimmt, weil es ging ja bei Rassenhygiene, ja. Also wo man ja glaubte, dass man über die Schädelform etwas über die Menschentypus aussagen kann oder gerade die Rasse, was sich ja auch medizinisch mittlerweile völlig als Humbug herausgestellt hat, nicht? Dass da also gar keine Relevanz ist. Ich glaube, es gab ja auch ein Kapitel über die Charité im Nationalsozialismus. Das sind Geschichten, die man nicht verschweigen darf. Das ist zum Beispiel quasi die nächste Stufe sozusagen vom Röntgen, das ja noch etwas krude war zum Teil, jetzt schon etwas moderner mit Computertomographie. Und so mehrschichtig. Röntgen war ja immer nur eine Schicht, ne? Genau. Und hier geht es jetzt um Computertomographie, Positronenemissionstomographie. Ach ja, PET. PET-Scan habe ich schon mal gehört. Ja, richtig, ja. Aber noch nie den ganzen Namen. Und Magnetresonanztomographie. MRT. Also hier wird es dann, wird es auf jeden Fall schon wie sehr, also sehr modern. Nee, Computertomographie 1972. MRT seit 1982. Nee, ist gar nicht so. Gar nicht so. Ist schon eine Weile. Ja. Und die alten Sonographie-Geräte. Da kenne ich die in meiner Praxis, mein Vater. Ich war immer ein Versuchskaninchen für neue Modelle. Echt? Ja. Kriege ich da immer diese eklige Gel dieses Leitgel da drauf. Auch immer eklig war, was nie wieder abgekriegt hat. Dann kriegt er immer nur diese kratzigen Tücher dazu. Ich weiß nicht, warum niemals irgendein paar. Es waren immer diese heftig papierhaltigen oder holzhaltigen Die sind quasi Tücher, Holz. Ne? Ja, das ist quasi vom Baum runtergerodelt. Ich glaube auch, ja. Man hat das Gefühl, man kriegt Splitter. Ja, richtig. Aber wie die es schaffen, aus dem Zeug irgendwas rauszulesen, fasziniert mich immer wieder. Also das ist auch, muss auch wieder das geschulte Auge des Mediziners sein. Definitiv. Aber ich glaube, das ist einfach wirklich Erfahrungssache. Wenn du mal einmal erkannt hast, was das ist, dann ist es leicht, dann wieder zu erkennen. Man kriegt ja auch immer gezeigt und man konnte ja immer mitgucken. Ich habe auch nie was kapiert, was das sein sollte. Mein Vater erzählt dann immer was. Ah, das ist jetzt das und da hast du jetzt irgendwo eine Zyste und guck mal da. Aber so selber als Patient, wenn der Arzt einem sowas zeigt, so hier sehen Sie das und das und das. Ja, man sagt schön. Man sagt doch auch immer, haha, und wie sollen Sie denn jemals lernen, dass man selber das nicht kapiert. Ich glaube, das... So können Sie, wir spiegeln ihn ja auch, man will sich nicht die Blöße geben und sagt dann... Sehe ich nicht. Genau, ja. Die können Ihnen alles erzählen. Wahrscheinlich tun sie das auch. Ah, jetzt sehe ich eher, bis 2007 geht der Zeitstrahl. Ach ja, genau. Die sind dann mittlerweile durch den Raum gegangen. Kann man ungefähr schon einschätzen, wann diese Ausstellung eingerichtet worden ist. Ich schätze mal, das wird ungefähr in dem Jahr passiert sein. So wie wenn die Archäologen vom so und so viele Jahre vor heute reden, dann meinen sie 1950. Okay. Es gibt so eine Datierungsmethode, gerade bei der C14-Datierung. Da nimmt man nämlich das Datum sozusagen des ersten Mals, dass man sich mit dieser Methode beschäftigt hat. Und das ist der neue Zeitraummethode nach Libby, glaube ich. Und das war dann, genau, darf man nicht verwechseln mit dem heutigen Zeitpunkt, weil wir blöd, sich immer auf heute zu beziehen, weil das heute verändert sich ja auch immer. Ja. Deswegen heißt das einfach dann tatsächlich das Jahr 1950. Muss man wissen. Genau, sonst, muss man wissen, sonst ist man da etwas Irritation, ja. Genau, Nervenkitzel heißt hier die Präsentation auf dem Bildschirm. Da geht es, was Nervenzellen erregt. Ich nehme an, das sind vor allem elektronische Impulse. Genau, der Blick in die Arbeit des Gehirns, soweit wie man. Ah ja, genau. Da kann man ja mittlerweile verschiedene Regionen festmachen, wo was passiert, wo welche Bereiche aktiv sind, welche nicht. Hat man es ja insbesondere dadurch rausgekriegt, dass welche Bereiche durch Verletzungen ausgefallen sind, was sich dann verändert. Ausschlussverfahren, das kommt man ja so machen. Es gibt auch sehr, sehr interessante Geschichten von Leuten, die irgendwelche Rohre im Kopf hatten oder durch einen Unfall und was dann mit den Leuten passiert ist. Da muss man auch erstmal gucken, was genau. Es gibt eine schöne Huxilla-Folge übrigens dazu. Ein Mann, der so eine Eisenstange durchs Gehirn kriegte und dessen Persönlichkeit gehört. Sich verändert. Von den Huxilla. Da wird die Frage, ist das wirklich so passiert oder nicht? Doch, das war eine. Ach so, als Story der Woche? Nee, ist eine Einzelfolge gewesen. Ach so. Ja. Oh, da muss ich nochmal nachgucken. Kommt halt in die Shownotes. Stimmt, genau. Also ich glaube, weiß nicht, ist man mittlerweile schon weiter, als dass man sehen kann, was aktiv ist, wann? Also mit Gedankenlesen geht ja, glaube ich, immer noch nicht so richtig. Jein. Es gibt tatsächlich Darstellungsmethoden. Also man hat schon hinbekommen, dass man Patienten irgendwelche Bilder zeigt oder Leuten Bilder zeigt, das sagt den Versuchspersonen, und anhand der Muster erkennen kann, welches Bild gerade gezeigt aber wurde. Aber nur bei der bestimmten Person, oder? Weil man Bild weiß, dachte, wie diese Person darauf reagiert, oder? Ja. Weil ob ich jetzt an eine Katze emotional denke oder als kratzendes Mistvieh? Ja, eben, das funktioniert noch nicht. Aber man merkt, es geht so langsam in die Richtung. Also man könnte, wenn das so weitergeht, wenn das wirklich funktioniert, kann man vielleicht tatsächlich mal so ein bisschen Gedanken lesen bei den Leuten machen. Aber nur, wenn irgendwie alle Menschen gleich denken würden, oder? Aber ich glaube, solange jeder noch individuell denkt, wird es schwierig. Da muss man ja vorher schon auswerten, wie dieser Mensch denkt oder tickt. Aber es gibt ja schon so Sachen wie nach links denken und nach rechts denken und das kannst du dann im Cursor bewegen und sowas. Und das geht schon ganz gut. Kram. Ne? Ja, stimmt. Das geht auch schon. Es gibt auch irgendwie so ein, warte mal, ich habe neulich so ein YouTube-Video gesehen von einer, die hat was ausprobiert. Mhm. Die macht immer so, kauft so Scene-on-TV-Dinger und testet die aus. Und da hatte sie so einen kleinen Hubschrauber oder irgendwie so ein kleines Fluggerät. Habe ich auch gesehen, glaube ich. Ja, ja. Und die konnte es besteuern damit, ne? Sie hat es versucht. Ja, sie hat es nicht hingekriegt, ihr Freund aber. Ja. Sie war irgendwie zu hektisch. Und das Ding ist immer irgendwie auch irgendwie aber random Schuss, irgendwie oder wieder runtergeknallt und so. So ganz hinten an der Wand. Genau, in, jetzt wieder Kisten. Im Museumsraum geht es um die Entzifferung, nach der Entzifferung des Genoms. Ja. Also irgendwann wurde es ja mal entschlüsselt. Ach ja, wir sind an 2003. Da hinten steht noch so ein Nachbau da in der Mitte von diesem Genommodell. Da gehen wir gleich auch noch mal hin. Als es ja irgendwann als es irgendwann entschlüsselt war, was ab da weiter passiert ist. Ja. Das war doch diese Craig Venter, ne? Der 2003, das habe ich so auch gerade gelesen, dass es 2003 war. Seit April 2003 gilt das menschliche Genom als entziffert. Genau, ja. Mittlerweile kann man sich das ja quasi im Internet schon bestellen. Ein paar Dollar. Das ist recht einfach zu kriegen. Du schickst irgendwie eine Speichelprobe hin und kriegst dann dein Genom zurück. Mit sogar Angaben von möglichen genetischen Anlagen für Krankheiten. Wenn man es denn wirklich wissen möchte. Das war die Diskussion von eben wieder, ne? Ja. Von wegen Sterbedatum. Aber möglicherweise, wenn du Pech hast, kannst du natürlich die Dinge schon jetzt schon rausfinden. Ja, ich glaube, hier geht's, diese Blöcke, die sind dann wirklich so, nicht nur, man fängt an mit Lesen des Genoms und dann fängt man an drin rumzuwursteln. Und das irgendwie zu gucken, was können wir jetzt mit diesem Wissen anfangen? Ab da wird's dann irgendwie stellenweise unheimlich, glaube ich. Ja, insbesondere wird natürlich, das geht natürlich auch mit, auch wird ja auch erwähnt, Essen mit Hintergedanken, nicht? Genetische Veränderungen von Lebensmitteln, die durchaus auch ihren Nutzen haben. Nicht? Also wenn ich denke an Getreide- und Reissorten, die dann einfach unten widerstandskräftiger gegen Krankheiten, gegen Fressfeinde sozusagen werden, wo man auch weniger Gift draufsprühen muss, hat natürlich auch wieder Vorteile. Vielleicht wieder gesünder. Ne? Also ich bin nicht so ein unbedingter Gegner von Gentechnik, aber es hat natürlich seine Vor- und Nachteile. Ich bin man bei sollte jeder das technischen skeptisch betrachten. Definitiv, ja. Und nicht einfach nur drauf losrennen. Nee, das ist immer das Gefühl, das haben wir ja in der Menschheitsgeschichte gesehen, dass das nicht immer eine gute Idee ist. Und da gab es auch neulich auch ein gutes, ging es über Twitter rum, so die Wissenschaftler können den Tyrannosaurus Rex klonen und die Geisteswissenschaftler können dir sagen, warum das vielleicht eine schlechte Idee wäre. Genau, richtig. Also vielleicht sollten da beide Seiten mal drauf gucken. Durchaus, da wäre ich ganz cool. Ja, ja. Das hier habe ich gar nicht gesehen beim letzten Mal. Ach, hier gibt es wieder ein Fenster als Ausstellungsobjekt. Ja, und man guckt. Und da ist die Veranstaltung. Ah, deswegen, verstehe. Mhm. Die uns aber jetzt nicht gestört hat, trotz einer Ankündigung. Aber es ist ein toller Raum. Also die Hörsaalruine ist fast schon ein archäologisches Objekt hier drin. Der alte Hörsaal. Ja. Das war ein lustiger Effekt, weil man sieht im Hintergrund an der Wand ein Bild des alten Hörsaals, wie noch vor, keine Ahnung, 70, 80 Jahren der Hörsaal gefüllt ist mit Menschen. Männern. Ich sehe nur Männer. Ja, alles Männer mit Bärten. Und darunter sitzen auch hauptsächlich Männer mit Bärten. Ja, da sind noch ein paar Frauen dabei. Genau in derselben Pose. Und hören da einen Vortrag zu. Und wissen gar nicht, dass sie gerade als Ausstellungsobjekt erhalten. Ausstellungsobjekt widerwillen. Das war's für ein Bildzeichen. Das hast du ja manchmal gegen seinen Willen zum Ausstellungsobjekt gezwungen. Na gut, in manchen Kunstinstallationen gehört der Mensch, der Besucher ja mit rein. Ja, ja, stimmt. Wir haben auch so ein schönes Objekt bei uns, also nicht direkt im Museum, aber es gehört eigentlich sozusagen mit zur Geschichte des Museums. Das ist so ein Panel, also ein bisschen aufgebaut wie ein Triptychon. Mhm. Und da ist ein Stuhl mit eingebaut. Und der Stuhl, du sollst dich als Besucher sozusagen auf diesen Stuhl setzen. Traut sich keiner, oder? Traut sich natürlich keiner. Nee, denkt man, das ist Kunst. Und es Kunst, da traut sich keiner drauf. Lustigerweise, diese Stühle sind bis heute Bestandteil unserer normalen Büroausstattung. Aber wenn man sich nicht sicher ist. Ja, eben, das. Hier werden Hirnströme aufgezeichnet oder wurden bisher gemacht, ja. Ach ja, Hans Berger. Ja. Da ging es geht's wieder ums EEG-Gerät. Genau. Mhm. Von der Kopfoberfläche Gehirnströme abzuleiten und diese Kurven dazu festzuhalten. Und irgendwie da, ich habe darüber mal, glaube ich, im ersten Semester oder so irgendwie einen Text drüber gelesen, da ging es irgendwie um Schlafforschung und da ist man dann wirklich auf die Suche nach dem Bewusstsein des Menschen gegangen. Genau, wo das, man hatte, wie es schön heißt, die Zickzackkurve der menschlichen Seele gefunden zu haben. Das ist natürlich wieder schön. So die Entdeckung dieser REM-Schlafphasen ist auch, glaube ich, richtig, mit dem Gerät dann irgendwie gelungen. Wie schläft man? Genau. Und genau, das war ein Seminar zu Schlaf als Kulturtechnik. Das war ein total tolles Seminar. Ich mochte das. Schlaf als Kulturtechnik. Das ist schön. Da habe ich auch eingegangen. Wo gehört Schlaf hin? Warum ist man 8 Stunden am Tag wehrlos und kann... Das ist ja auch spannend. Das ist eigentlich bis heute nicht so richtig eigentlich geklärt, genau, Warum der Mensch das eigentlich macht. Weil es würde ja auch reichen, dass wir uns irgendwo stumm in die Ecke setzen, um uns zu regenerieren. Oder wie ein Delfin nur das halbe Gehirn abschalten oder irgendwie eben Sowas. Aber das ist doch total gefährlich. Eine Erklärung, die ich mal gelesen hatte, war, wie war das... Deswegen, damit wir nicht irgendwie müde durch die Gegend rennen und uns verletzen. Da weiß ich jetzt gar nicht, auf welchem Stand da die Schlafforschung ist, aber das hat mich damals schon echt angefixt, so dieses Seminar. Das ist so sowas Alltägliches, womit man sich sonst nicht beschäftigt. Ja, stehen vor allem sehr abstrakt aussehenden Modelle der DNA, nehme ich an. Ja, yep. James Watson, Francis Crick und ihr DNS-Modell. Und das hier ist ein Nachbau dieses Modells, was die sich damals ausgedacht haben. Das ist schick, ja. Ja, eins der Meilensteine der. So viel vergrößer als ich. Ja, ungefähr so groß wie du. Ja, aber auch nur gemogelt. Das steht ja auf dem Sockel. Wie war das, wenn man die DNA ausrollt, käme man auf eine Länge, die bis zum Mond reicht oder sowas? Das ich habe keine Ahnung. Extrem viel. Das ist auf jeden Fall sehr kompakt. Er ist sehr kompakt. Also da ist sehr viel Information drin und ist wirklich enorm. Hier drüben haben wir noch. Hier geht es um Herzströme. Ah ja, genau. Das EKG. Elektrokardiogramm. Hirn und Herz. Das kenne ich. Die beiden gut Widersacher. Noch. Ja. Ja, mein Vater hat da sehr viel mitgemacht. Ich musste da auch immer wieder. Belastungs-EKG, da gab es dann so ein schönes Fahrrad, wo man dann treten muss. Muss es auch wieder als Testobjekt herhalten. Das ist immer wieder gegen seinen Willen zum Experiment gezwungen. Nein, ich habe immer mitgemacht. War auch immer spannend. Es wäre aber schön, wenn da so alte Fotos mit drin liegen, so die Situation, in der das damals gemacht wurde. Auch da drüben, das Rollo wurde wieder benutzt, um Bilder drauf zu tun. Genau, das ist eine schöne Idee. Wie er da so die Röntgenplatte hält. Ist das, wo das Bild drauf gemacht wurde? Ja, genau. Das müsste Bildträger sein, den er da hält. Muss man es damals so selber festhalten. Aber dahinter sieht man diesen komischen Kolben da sogar. Ja, genau. Also es ist noch. Aber das ist ja heutzutage eher nicht sonderlich gesund, so wie das da gemacht ist. Heute geht ja die Sprechstundenhilfe, die es meistens dann macht, ne? Die geht dann raus, oder MTA, oder wie die heißen, weil die sollen ja eben die Strahlung nicht abkriegen. Die kriegen sogar mittlerweile, ich weiß nicht, ob das immer noch so gemacht wird, früher hatten die so kleine Plättchen am Revers tragen müssen, die Jahresbelastung gemessen wurde. Das ist, glaube ich, auch gar nicht so sinnlos. Nee, ich glaube, es wird heute auch noch gemacht, weil die werden ja doch etwas höherer Strahlendosis ausgesetzt insgesamt. Ja, sind wir hier schon durch? Ja, ich glaube, ne? Genau, das war jetzt hier die Entwicklung der Technik und auch die Forschungssachen. Ja. Und auch hier, wie gesagt, der Zeitstrahl, der bis dann 2007 reicht. Mhm. Gehen wir in den nächsten Saal? Aber hier drüben gibt es noch eine geheime Tür. Oh, lass mal gucken. Da steht nicht betreten, geheim. Sollen wir da mal versuchen reinzugehen? Was da wohl dahinter ist? Hallo und herzlich willkommen zur kurzen, aber überraschenden Spezialausgabe des Geheimen Kabinetts. Für die, die diesen Podcast noch nicht kennen, geheime Kabinette gab es im 19. Jahrhundert in einigen großen Museen, wie zum Beispiel in Neapel und London, die dort Objekte verwahrten, die nur die moralisch gefestigten Besucher zu sehen bekommen sollten, was nach damaligem Verständnis Männer waren. In diesen Schränken, manchmal auch in ganzen Räumen, befanden sich Artefakte und Kunstwerke, die man als obszön oder anderweitig verwerflich einstufte. Dieser Podcast widmet sich dementsprechend Themen und Geschichten, die in den Geschichtsbüchern eher ausgelassen werden, weil sie zu anstößig oder als zu profan angesehen werden. Aber auch diese Aspekte waren wichtige Bereiche des täglichen Lebens und verdienen es daher durchaus, ebenfalls erzählt zu werden. Zudem sind sie oft sehr skurril und amüsant. So viel zur Eigenwerbung, aber da wir hier in dem kleinen Kabinett in der Charité sind, weißt du, Ulrike, wie man früher Leute wiederbelebt hat, bevor es die Herz-Lungen-Wiederbelebung gab? Ulrike schüttelt jetzt gerade den Kopf, das könnt ihr da draußen natürlich nicht sehen. Vielleicht gab es ja schon in der Antike die Erkenntnis, dass im Falle eines Kreislaufkollaps eine Mund-zu-Mund-Beatmung und eine Herzmassage recht hilfreich sind. Das Wissen, wenn es das überhaupt gegeben hat, scheint aber wieder verloren gegangen zu sein. Erst als man im 16. und 17. Jahrhundert von der aus der Antike unhinterfragt übernommenen Lehre der Anatomie des Körpers vom griechischen Arzt Galen, der lebte im 2. Jahrhundert nach Christus, sich langsam löste und wieder Autopsien zuließ, die hatten die Kirche ja zunächst verboten, erst dann wurden die Zusammenhänge zwischen Lunge und Blutkreislauf klarer. Im Jahre 1628 veröffentlichte William Harvey sein 72-seitiges Werk Exercitatio Anatomica de Mutu Cordis et Sanguinis in Animalibus, oder kurz De Mutu Cordis. Also anatomische Studien über die Bewegung des Herzens und des Blutes in Lebewesen, oder kurz über die Bewegung des Herzens, indem er erstmals schlüssig die Aufgabe des Herzens als Druckpumpe für den Blutkreislauf nachwies. Und bereits 1744 fand die erste dokumentierte Mund-zu-Mund-Beatmung nebst Herzmassage durch den englischen Chirurgen Tossach statt. Er beschreibt dies so: Das Herz, der Blutkreislauf, die Atmung des Patienten standen still. Der Mann schien tot zu sein. Anmerkung: Er war ein verunglückter Bergmann. Ich blies ihm so fest ich konnte Luft in den Mund, aber da ich vergessen hatte, die Nase zuzuklemmen, entwich die ganze Luft wieder. Mit der einen Hand hielt ich ihm die Nase zu, mit der anderen übte ich Druckbewegungen auf seine Brust aus, während ich erneut begann, ihm Luft in die Lunge zu pusten. Auf der Stelle nahm ich 6 oder 7 sehr schnelle Herztöne wahr. Seine Brust hob sich, einen Augenblick später konnte ich seinen Puls fühlen. Soweit seine Beschreibung. Es dauerte aber noch einige Zeit, bis sich diese Erkenntnis in Europa herumgesprochen hatte. Immerhin war den Leuten klar geworden, dass es irgendwie mit Luftzufuhr zu tun hatte. Doch die Ideen, wie diese zu applizieren sei, waren sehr unterschiedlich. So gab es unter anderem Vorschläge, man solle dem Patienten warme Luft mit einem Blasebalg, abgebrochenen Pfeifenstielen oder einer Klistierspritze in die Körperöffnungen blasen oder gleich warmen Tabakrauch mittels Blasebälgen in den After pusten. Insbesondere bei Ertrunken versuchte man diese, nachdem er sie entkleidet hatte, mittels Einreibungen mit Branntwein oder vor dem Kaminfeuer zu erwärmen, schob ihnen mit Branntwein getränkte Hühnerfedern in die Nase, ließ sie zu Ader, verabreichte Einläufe aus Tabak, Lampenöl und oder warmem Wasser. Wenn es aber alles nichts half, tropfte man heißen Siegellack auf die Fußsohlen oder träufelte Äther in Mund und Nase. Wiederbelebung war also quasi Unterhaltung für die ganze Familie. Insbesondere die Methode Bicker, die der niederländische Medizinhistoriker Erwin J. O. Campagne in seinem lesenswerten Büchlein Der Penisverkürzer beschreibt. Lambertus Bicker war Ende des 18. Jahrhunderts der Stadtphysikus von Rotterdam gewesen und hatte sich eingehend mit der Wiederbelebung Ertrunkener beschäftigt. Er war zu dem Schluss gekommen, dass natürliche Wärme, also menschliche Körperwärme, den größten Erfolg verspreche. So hatte er angeblich beträchtlichen Erfolg bei der Reanimation von im Hafenbecken von Rotterdam verunglückten Arbeitern gehabt, indem er die nackten Körper der Patienten von Helfern aufwärmen ließ. Am besten von gut gebauten, kräftigen Frauen, optimalerweise gleich von mehreren auf einmal. Denn nur so würde sich das verdickte Blut wieder in Wallung bringen lassen. Immerhin konnte er die Wirksamkeit seiner Methode am eigenen Leib beweisen, wenn auch unfreiwillig. Etwa im Jahre 1780, das Jahr steht nicht ganz genau fest, stürzte die Kutsche einer jungen Patientin direkt vor ihm in den Skikanal. Bicker sprang mutig hinterher und versuchte, das Mädchen zu retten, kam aber wegen des panisch um sich tretenden Pferdes nicht zu ihr durch. Bauern, die den Unfall aus der Nähe beobachtet hatten, zogen den Stadtphysikus und das Mädchen schließlich aus dem Wasser und brachten sie zu einem nahegelegenen Gasthaus. Für das Mädchen kam leider jede Hilfe zu spät, doch Bicker war noch kurz bei Bewusstsein und konnte noch »nur natürliche Wärme« flüstern. Zu den vielen Schaulustigen und Nachbarn, die sich nun allmählich im Gasthaus versammelten, eilte schließlich auch Herminia, die Tochter Bickers, hinzu. Als sie vom Wunsch ihres Vaters nach natürlicher Wärmeapplikation gehört hatte, zögerte sie nicht lange und legte eiligst ihre Kleider ab. Da sie recht wohlgestaltet gewesen sein soll, wahrscheinlich zur Freude der anwesenden Männer. Sie warf sich über ihren Vater, nachdem sie Anweisung gegeben hatte, ihn von dem schädlichen Kaminfeuer wegzutragen. Bicker überlebte und machte später allen klar, dass dies natürlich nur seiner genialen Wiederbelebungsmethode zu verdanken sei. Allerdings wurde diese außer von ihm selbst in der Folge nur noch selten angewandt. Denn es fanden sich verständlicherweise nur wenige Frauen, die bereit waren, sich in aller Öffentlichkeit nackt auf einen ebenfalls nackten Fremden zu legen, den man noch dazu gerade aus einem schlammigen Fluss oder stinkenden Hafenbecken gezogen hatte. Zudem setzten sich danach allmählich ohnehin effektivere Methoden durch. Im 19. Jahrhundert wurde eine Vielzahl verschiedener manueller Verfahren der Atemspende durch direkte oder indirekte Thoraxkompression ausprobiert und beschrieben. So etwa auch die Wiederbelebung nach Silvester. Ihr ahnt es schon, die heißt nicht so, weil sie am 1. Januar angewandt werden sollte, sondern nach Henry Robert Silvester, einem Arzt, der sie 1858 erstmals beschrieb und bei der die Arme des auf dem Rücken liegenden Patienten erst über den Kopf und dann wieder überkreuzt über den Brustkorb gedrückt werden sollten und das Ganze wiederholt werden sollte. Das Verfahren war leicht modifiziert, sogar noch bis in die 1980er Jahre in Gebrauch. Dann wurde dies durch das Verfahren abgelöst, das durch den Arzt Peter Safer, ja, der heißt wirklich so, schon in den 1950ern entwickelt worden war und das nun aus einer Kombination aus Herzmassage und Mund-zu-Mund-Beatmung bestand. Safer verdanken wir übrigens neben dem heute noch in jedem Krankenhaus eingesetzten Beatmungsbeutel auch die Resuski-Anne. Die kennst du sicher auch, Ulrike. Doch, das ist nämlich die Puppe, die heißt manchmal auch Rescue-Anne, die als Übungsgerät bei den ersten Hilfekursen eingesetzt wird. Siehste? Safer hatte die Prototypen 1960 zusammen mit dem norwegischen Spielzeugfabrikanten Esmond Lierdal entwickelt. Das Gesicht der Puppe ist übrigens der Totenmaske eines Mädchens nachempfunden, die im Jahr 1900 in der Pariser Seine ertrunken war und die seither zahlreiche Künstler und Schriftsteller inspiriert hatte. Übrigens ein Tipp, der vielleicht Leben retten kann. Viele, die erste Hilfe leisten, sind zu zögerlich und zu langsam bei der Herzmassage, die etwa 100 Mal pro Minute appliziert werden soll. Als Hilfe dabei kann man das Lied Staying Alive von den Bee Gees summen, das ungefähr den richtigen Rhythmus besitzt. Alternativ, allerdings, das ist vielleicht ein wenig makaber, geht natürlich auch AC/DC's Highway to Hell. Apropos Hell, sollen wir mal wieder aus dem düsteren Kabinett zurück in die Ausstellung gehen? Okay. Interessant, was man noch für Nebenwege gehen kann, wenn man mal eine Tür aufmacht, wo geheim draufsteht. Ja, das sollte man im Museum sonst eigentlich nicht machen, aber in dem Fall hat es ganz gut gepasst. Genau, wir dürfen das. Genau. Die wird auch für normale Besucher, glaube ich, sonst nicht mehr sichtbar sein. Das ist so ein bisschen wie gleich 9¾. Genau, da habe ich auch gedacht. Genau, gehen wir mal weiter. Jetzt gehen wir in den historischen Krankensaal. Erzähl mal, was siehst du? Wir stehen wieder in dem großen Saal, der großzügiger bestückt ist. Und zwischen jeder Säule sozusagen steht etwas längere Installation mit Vitrine und einem Podest. Wirkt so ein bisschen wie, das muss ich sagen, habe ich vorhin schon gehört, so ein bisschen wie die Krankenbetten, die hier aufgereiht sind. Tatsächlich hinten sieht man ja auch dann Krankenbetten. Hier ist auch noch, guck mal, Krankensaal und, in der Charité. Ach, das war auch tatsächlich der Krankensaal, deswegen. Genau, ein Foto von 1910 hängt am Eingang. Das ist ja schlau gemacht. Also man sieht tatsächlich da auch die alten Betten. Damals gab es aber noch keine Säulen, offensichtlich. Das habe ich mich auch gefragt. Auf dem alten Foto. Ist das ein anderer Saal? Aus dem, von den Fenstern her könnte es hinkommen. Ja, aber vielleicht gab es ja noch einen eigenen Flügel. Vielleicht gab es noch einen anderen Flügel. Also kann sein, dass die. Hier drüben gibt es auf jeden Fall so ein Holzmodell davon, wie früher die Aufteilung war. Mhm. Hier steht dann oben immer drin, wer wo gelegen hat. Ach, das ist ja schlau gemacht, ja. Hier zum Beispiel Kretzigen-Weiberstube. Infizierte Weiberstube, Salivationsstube, gut, das sagt mir jetzt nichts. Saliva ist doch Speichel. Ist es nicht Salvia? Oder da ist irgendwie ein I zu viel drin. Salvia. Und auch hier unten gibt es auf jeden Fall das Ganze auch nochmal für die Männer. Kretzigen-Männerstube, die sind also beides voneinander aus geteilt. Ja, also das war getrennt voneinander und nach Krankheiten. Und also in dem Raum werden so, es gibt hier verschiedene Themenblöcke wieder. Ja, also hier fangen wir an mit offensichtlich mit Schusswunden und Ähnlichem. Haut, also hier oben steht es immer oben an der Vitrine. Ah, hier geht es um die Hautgeschwulst. Was hat das mit dieser Waffe auf sich? Das ist eine alte Muskete, die hier liegt. Na, es gibt immer zu jedem dieser Themenblöcke gibt es eine Geschichte, die sich an einem Menschen festmacht. Und das ist... Das sind immer so private oder aus dem Leben dieses Menschen oder auch aus der Krankheitsgeschichte. Das ist nämlich ein gewisser Adam Heinrich, der 35 Jahre alt war und ein... Ist aber wohl anonymisiert worden. Ach so. Also genannt. Um dem Ganzen ein Gesicht zu geben, glaube ich, was ich auch ganz interessant finde, auf jeden Fall das so zu machen. Adam Heinrich L. heißt er ja auch, deswegen. Und der hatte wohl einen Geschwulst, aber er diente in der preußischen Armee, deswegen hat er dort auch den... sozusagen seinen persönlichen Besitztümer, seine Muskete und zwei Spuren mitbekommen. Verstehe. Oder es soll zumindest andeuten, dass wird wahrscheinlich nicht sein Privates sein. Nee, gehört nicht dazu. Aber es ist quasi aus der Zeit. Warte mal, er war Soldat, dann hatte er diese Krankheit und ist nach der scheinbaren Heilung ist er dann wieder zu seinem Regiment zurückgekehrt. Mhm. Das ist so die Geschichte, die sie da ganz kurz erzählen. Und hatte eine Geschwulst, ganz wichtig, die Geschwulst. Ich habe auch lange immer gedacht, das Geschwulst, aber es ist die Geschwulst. Ja, weil die dann irgendwann Kindskopf groß war, steht dabei. Ordentlich, ja. Also offenbar ein gutartiger Tumor, sonst hätte er den nicht zurückkehren können. Oder vielleicht ist er dann auch aus anderen Gründen. Und hier gestorben. Hinten am anderen Ende der Vitrine, also quasi, wenn man von den Krankenbetten ausgeht, so hinter dem Kopfteil. Genau, am Fußende ist immer die Geschichte und am Kopfende ist dann immer Allgemeineres über diese Art der Krankheit. Hier liegt Besteck, Säge, machen wir gerade, also so Schnittwerkzeuge. Amputationsbesteck wahrscheinlich auch, ne? Das ist so ein Sägen und Skalpelle, also wahrscheinlich wirklich Nummer zum 10. Abtrennen von Körperteilen. Wax. Ja. Warte mal, Nummer 10, wo ist denn die Nummer 10? Hier oben, chirurgisches Besteck. Genau, weil der Tumor wurde irgendwie aufgeschnitten. Schädelsäge mit rundlaufender Schneide, Stichsäge, Skalpelle und Messer. Was haben die denn da an den Hals geklemmt? Das sieht so nach einer Wundpresse aus, ne? Ja, aber die haben was durchgesteckt. Das ist ein Pfeil. Nummer 18, Anlegen eines Haarseils. Aha. Bitte? Durch die Öse in den Schenkeln der Zangenspitze sticht der Chirurg eine dicke Nadel. Chirurg. Das klingt immer noch nicht besser. Eine dicke Nadel. Chinese oder Chinese? Chinese. Chemie oder Chemie? Chemie. Die mit einem Leinenstreifen bestückt ist. Das Textilband verbleibt in der Wunde, wird ständig etwas weitergezogen. Aha. Des löblichen Eiters. Das findest du übrigens auch schon in bei Paracelsus, der auch dann davon redet, dass man dann Eiter anlegen soll, weil das angeblich hilft. So absichtlich? Ja, man glaubt ja, dass das so quasi was Gutes ist, was der Körper produziert, um zu heilen. War natürlich nicht wirklich eine gute Idee. Der sieht doch nicht sehr glücklich aus. Nee. Also ist hier so ein Holzschnitt? Ach nee, keine Ahnung. Ja, Kupferstich? Kupferstich, ja. Ja. Auf diesem Kupferstich ist dann man kann auch nicht da so einen Stoffstreifen durchziehen. Offensichtlich schon, ja. Aber macht man ja bei anderen entzündlichen Sachen, hilft das ja auch, dass man irgendwie so einen Faden was so durch eine Eiterblase oder so zieht, ne? Dass das dann aus. Na, nur um es zu öffnen. Ja. Damit es, also manchmal hält man eine Wunde offen, damit das abfließen kann, weil damit sich da drinnen kein Abszess bildet. Aber sonst. Das ist nicht so schön. Spätestens jetzt steigen die Leute aus. Danke, dass wir euch bisher zugehört haben und. Genau, hier gibt's dann auch noch so eine Einführungstext, wie haut eine Tür nach draußen, so die Ansicht dieses Organs und die verschiedensten Sachen, mit denen man da teilweise malträtiert wurde, Lehrbücher. Auch Apothekengefäße mit den allen möglichen, naja, genau, da haben wir es auch, das Apothekenmuseum Heidelberg, die auch eine große Sammlung davon haben, wo man auch solche die Geschichte dieser ganzen Bestandteile anschauen kann. Genau, die haben jetzt nicht unbedingt was mit dem Patienten, der vorne vorgestellt wird, zu tun, sondern eher so um das Medizin der Zeit grobe, sozusagen. Genau. Zickzack oder erst links und dann rechts? Das machen wir passend. Ich stehe nämlich jetzt vor einer schweren Geburt. Dorothea ist schwanger. Das Ungeborene liegt quer. Schließlich wird ein Chirurg geholt, der Charité, der das Kind wenden kann und die Entbindung dann glücklicherweise zum Abschluss bringen kann. Und hier neben liegt dann eher, das finde ich auch ein interessantes Sammelsurium eigentlich, es gibt hier so ein Babymützchen. Da habe ich neulich was, habe ich davon erzählt, mit der Kröte? Hier steht, die Kröte ist seit der Antike ein Symbol für die Gebärmutter. Genau. Als Votivgabe wird sie in Wallfahrtsstätten von Frauen mit Frauenleiden oder einem erfüllten Kinderwunsch gestiftet. Da habe ich nämlich neulich was erzählt, warum Kröte? Ganz einfach deswegen, weil man glaubte, dass die Gebärmutter ein Organ sei, das im Körper herumwandern könnte. Und sich durchaus fühlt sich auch manchmal so an. Das weißt du mehr als ich. Dass sich dann auch durchaus anderswo quasi festsetzen könnte. Bis hin ins Gehirn. Und man glaubte, dass dann die, weil das ja die Hystera, also die Gebärmutter, griechisch Hystera, die würde sich dann quasi bemerkbar machen bei den Frauen als Hysterie. Mhm. Genau. Das sind quasi diese Frauenleiden, die quasi auf der Gebärmutter basieren würden. Naja. Kein Kommentar. Alles Unterstellung. So, anlässlich der Geschichte von Dorothea S. finden wir dahinter einen Gebärstuhl aus dem 17. Jahrhundert. Ich fürchte, die Steine da unten sind, um die Füße drauf zu legen. Ich glaube, eher drauf zu stellen, also nicht irgendwie festbinden oder so. Oh Gott, daran habe ich gerade gar nicht gedacht. Nein, also es soll nur die, man weiß ja nie, was die Leute so gemacht haben, aber einfach nur, dass die Füße ein bisschen hochgelagert sind. Sieht trotzdem nicht bequem aus. Nee, man könnte aber eben die Rückenlehne verstellen, das ist so mit mehreren Stufen. Mhm. Und die Handknäufe zum Festhalten. Zum Festhalten, wahrscheinlich noch ein Holz zum Draufbeißen. Und hier hinten gibt's dann was zu Schlinge oder Zange. Genau, ja, was passiert, wenn Probleme dabei auftauchen? Oder auch hier so Lehrmaterial, also der nachgebaute Beckenbereich einer Frau. Oh Gott. Anscheinend, wo man irgendwie dran gelernt hat. Kann, ja. Da liegt nämlich auch oder ein Kind drin. Oder wahrscheinlich auch das Wenden üben oder irgendwie sowas. Ja, richtig. Also es liegt auch so eine Puppe von einem Kind drin, die man also dann drehen oder wenden kann. Und dann gibt es hier die verschiedensten Möglichkeiten, wie man das Ganze... Es gibt eine Geburtszange, geburtshilfliches Phantom. Ist das? Nee, doch. Das Ding. Gerät, Phantom, ja. Okay. Aha. Gruselige, ansehende Instrumente. Warte, was Nummer? 13 und 14. 13 und 14. Das ist eines müsste einfach eine Schere sein, ne? Wenn das Schneiden wir raus. Das ist sehr heftig, das was man über. Aber die halt Kurzzangen. Selbst die da mit den Widerhaken finde ich ein bisschen krass. Die Nummer 4. Man ist ja nicht zimperlich umgegangen mit den Kindern, ne? Na, wenn es raus muss, muss halt raus. Ist das Leben von beiden in Gefahr. Ja, wahrscheinlich sagt man irgendwann. Alte Ärztewitz, jetzt gehen sie nochmal nach draußen in ein Wartezimmer und schlagen mit der Geburtszange noch den Vater, dann haben sie die ganze Familie ausgelöscht. Den habe ich noch nicht gehört. Wenn der Kandidat in der Prüfung Unsinn erzählt hat. Auch so eine Urban Legend, dass die, wenn man Medizinern rumgeht, dass das irgendwelche Professoren dann erzählt haben. Gibt es für diese Prüfungsfragen, gibt es ja immer solche Urban Legends, ne? Auch so Geschichten wie: Jetzt malen Sie bitte mal einen Strich an die Tafel, ziehen ihn weiter bis zur Tür, gehen aus der Tür raus und schließen sie von außen. Nee, das habe ich noch nicht gehört. Da gibt es eine ganze Menge. Das wäre auch so gesehen, aber wieder. Wir haben letztens aus der Universität. Es geht diesmal um Friedrich August W. Punkt, 28 Jahre alt. Was hat der Mann? Unbekannter Befund, also einfach Fieber heißt auch die Station. So, hier gibt es dazu ein preußisches Militärbett. Das sieht auch sehr preußisch unbequem aus. Aus dem Bettenmuseum in Peenemünde. Es gibt ein Bettenmuseum, Sachen gibt's. In Peenemünde. Ich kenne, in Peenemünde gibt es nur dieses U-Boot. Ja, das kenne ich auch, aber dass es da ein Bettenmuseum gibt. Nee, das war mir auch neu. Ja. Interessant. Und es hängt eine Waage dort, eine kleine Balkenwaage. Genau, hier geht es um Körpersäft und Lebenskraft. Aha, deswegen, weil die im Ungleichgewicht sind, nach alter Vorstellung. Hier wird auch nochmal auf den Patienten eingegangen. Der Patient wird als Aufhänger genommen, um über diese Phänomene oder Krankheiten zu sprechen. Grüner Star, oh je. Hier ein Paar, der Ich nenne es weiterhin Fußteil, weil es ein bisschen bettenähnlich aussieht. Hier gibt es sogar mal eine Schublade. Ah ja, genau. Also so, auch sehr beliebt. Aber nicht bei allen. Ach ja, genau. Das ist die Glaukom-Simulationsbrille, damit du gucken kannst, wie jemand sieht, der ein Glaukom hat, wo dann so bestimmte Sichtfelder nicht zu sehen sind. Du bist schon Brillenträger? Ja, das ist ein bisschen schwierig, vor allem ist die Brille sehr schmal. Also man sieht auch nur so ein... Also wenn man durchguckt, also das sind Teile des Sichtfeldes sind unscharf. Milchig gemacht. Milchig, ja. Die Teile ist wieder klar, sodass man da durchgucken kann, aber immer so Teile des Sichtfeldes frei sind, ja. Wenn du auf dem einen Auge so gar nicht mehr gucken kannst... Das ist nicht schön. Da muss man den Kopf auch immer so komisch drehen. Also ja, ich habe mich damit hier, die Kette ist relativ lang, also es ist festgemacht, aber man kann sich damit mal ein bisschen in so einem Raum bewegen. Umgucken. Auch wenn hier ein Bild in der Schublade ist, was man damit vielleicht auch hätte angucken können, aber im Raum rumgucken ist immer spannender. Das ist richtig, ja. Weil es ja auch quasi mehr die Alltagserfahrung ist. Dann, hier hat es dann aber doch Krankheitsbezug. Hier zum Beispiel dieses Häkeldeckchen, was hier drinnen liegt. Ja. Steht hier, Frau M. kann nach ihrer Operation wieder jede nicht zu feine weibliche Handarbeit machen und jedes nicht zu klein gedruckte Buch ohne Beschwerde ja selbst längere Zeit lesen. Brillenkasten und Probierbrille. Da kamen so ganz, ganz viele verschiedene Linsen. Ach ja, das kenne ich ja früher. Und dann sagt man wahrscheinlich die ganze Zeit nur besser oder schlechter. Genau, hier ist auch eine schöne, eine von diesen Buchstabentafeln. Oh, aus welcher Entfernung muss man die lesen können? Wahrscheinlich aus der Entfernung des Sitzes. Meinst du? Ja, das geht. Meinst du, das wurde berücksichtigt? Also, das geht, glaube ich, mit meiner. Also ich bin ja sehr stark kurzsichtig. Ich habe schon Probleme beim großen B. Was? Ja. Okay. So schlimm ist das. Das ist schon unscharf. Ich kann es noch erkennen, dass es ein B ist, aber ich glaube, lesen kann ich ab der dritten Zeile schon nicht mehr. Ja, ab der zweiten wird schon schwierig. Da muss ich schon die Augen zusammenkneifen. D und E erkenne ich und dann ist. Ja, dann sehe ich auch nichts mehr. Ich teste gerade, wie weit ich muss, damit ich es unten nicht mehr lesen kann. Vielleicht ist der Raum zu Ende. O-L-T. Ab jetzt würde ich jetzt langsam überlegen, ob es ein Z oder ein N ist. Boah, hast du gute Augen. Wow. Das erkenne ich mit der Brille schon mal nicht. Vielleicht bin ich einfach weitersaltsichtig. Ja. Alt. Altersweitsichtig. Weitersaltsichtig. Weitersaltsichtig ist auch schön. So, Tuberkulose oder Gesichtsverletzung? Ja, eine schöner als das andere. Mal mit der Gesichtsverletzung an. Karl H. hat offenbar während des Ersten Weltkriegs einen Granatsplitter abgekriegt. Oh, das war das mit der Nase, was du schon angekündigt hast. Ich sehe da unten schon die Fotos. Oh, schön. Wie man, versucht hat, das wieder zu richten. Und dem wurde, der arme Kerl hatte dann irgendwie 3 Jahre erstmal zu leiden und hat 19 Operationen hinter sich gebracht, bis er dann eine neue Nase bekommen hat. Aber das hat nicht richtig funktioniert. Ja, da oben diese Wachsmoulagen, da sind wieder so eine Verletzungen im Gesicht, die erinnern mich jetzt gerade so ein bisschen an die Fotos aus dem Antikriegsmuseum, wo ich kurz vor Weihnachten war. Oh ja, ja. Hast du gepodcastet, ja. Der Nasen-Josef. Der arme Kerl. Nicht nur, ich glaube, so heißt der Arzt, der die wieder heile gemacht hat. Ach ja, der andere heißt der Karl, richtig, ja, ja. Das war ja nur die Zeit, als man die Krankheiten nach den Ärzten, nicht nach dem Patienten benannt hat. Nee, ich glaube, der Nasen-Josef, Leiter der Abteilung. Also das war der Rekonstrukteur von Gesichtern, wenn ich das verstehe. Genau. Achso, so hat er es generell gemacht. Ja, genau. Der hat Nasen wieder. Aber es gab so eine Zeit, da hat man ja erstmal die Krankheit nach dem Arzt benannt, Alzheimer zum Beispiel. Ja, super. Und dann hat man festgestellt, vielleicht nicht so eine schöne Idee, gute Idee ist, wenn deine Nachkommen jetzt alle nach dieser Krankheit heißen. Nein. Aber man muss so sagen, man hat ihn ganz gut hingekriegt wieder, nicht? Also die Nummer 15 zeigt ihn ja dann nach der Operation. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Narben wieder so gut verwachsen sind. Aber der sieht schon gut aus. Natürlich hat er immer, man sieht ihn ja nur von der Seite, aber der wird natürlich immer, aber gegenüber dem, was er ursprünglich ausgesehen hat. Ja, der hatte so eine ganz kurze Stupsnase, also hier unten in der untersten Vitrine ist so eine Fotoreihe wie einem jungen Mann, der so eine ganz, ganz kurze, weil hier steht da, abnorm kurze Nase infolge Unfalls in früher Jugend hatte und wie das dann aufgeschnitten und der Nasenhöcker abgesägt und so. Und dann von der Stirn, die Haut und runter und neue Nase, tada. Zack, fertig, neue Nase. so schnell kann es gehen. Bei Tycho Brahe, dem Astronomen oder Astrologen damals ja auch. Der angeblich an Harnverhaltung gestorben ist. Ja, was auch nicht so ganz klar ist. Ja, das ist, glaube ich, Urban Legend. Ist ja auch eine Urban Legend. Ja, ich glaube, das ist, die haben, glaube ich, auch sein Grab geöffnet vor nicht allzu langer Zeit und festgestellt, dass es wohl doch eher eine Vergiftung war. Der hatte so angeblich auch so eine Nasenprothese gehabt aus Gold, weil der sich auch nicht durch Kriegsverletzung, aber durch ein Duell mit jemandem die Nase hat abtrennen lassen und seitdem so eine Prothese tragen musste. Oh Gott, das kann doch nicht. Also die hier sieht nicht sehr bequem aus. Also gerade so ein komplett Metallding. Nee, also man wollte es auch nicht wirklich haben, ne? Da vorne am Fußende liegt auch noch so eine Nasenbinde. Also wie so eine Augenklappe in schwarzem Stoff. Und damit man zumindest nach der Kriegsverletzung oder so, wenn die Nase halt ab war, da das halt irgendwie verdecken war, natürlich auch, konnte. Ja, ja. Ach, gerade. Oh, ja. Mir wird immer schon so ein bisschen anders, wenn ich hier so ein ganzes Besteck um die sehe. Das ist nicht schön, nee. Allein schon, wenn man so einen Spucknapf und ein Bett und so dieses blinkende Metall sieht, da wird es einem auch schon irgendwie ganz anders. Vor allem, wenn man sich vorstellt, das wird dann so neben einem gerade so aufgebaut. Ja. Moritz B. hat offenbar Tuberkulose gehabt, in die Lungenanstalt eingewiesen und kriegt dort Liegekuren an der frischen Luft, nachhaltige Nacht. Schon reichhaltige Mahlzeit, nachhaltige vielleicht auch. Und insbesondere die penible Einhaltung hygienischer Maßnahmen bestimmen seinen Tagesablauf. Allerdings wird ihm das nicht wirklich helfen, denn er wird diese Heilanstalt noch mehrfach aufsuchen müssen. Irgendwie in Wissenschaftsgeschichte haben wir das, war das auch öfter mal Thema. Und da wurde irgendwie gesagt, wenn man von Thomas Mann den Zauberberg da mal reinliest, dass das eine sehr realistische Darstellung wäre, wie das damals abgelaufen ist, so der vom Tagesablauf und diese Liegekuren und wo das lag. Habe ich mir dann auch mal, zumindest den Anfang habe ich mir dann dazu mal durchgelesen, einfach was mich auch interessiert hat. Ist ja unglaublich, wie Menschen an dieser Schwindsucht gestorben sind. Ne? Das ist ja auch irgendwie Massenphänomen gewesen. Sie liegt dann auch noch so ein Liegestuhl aus so einer Heilanstalt. Sieht ein bisschen schnörkeliger aus als das, was hier bisher so lag. Aber das waren auch eher so richtig, Militärbetten, aber auch mit verstellbarer Rückenlehne, recht aufrecht. Ja, und also man konnte weniger sogar hin und her rollen. Es gab auch zwei Rollen an der Seite, dass man das also hin und her schieben kann, wie so eine Schubkarre. Ah, furchtbar. Ja. Ich habe neulich erst was darüber gehört, so über das Phänomen des Krankenbettes und wie der Mensch quasi zum Objekt wird, indem du ihn herumfahrbar machst. Ach so, ja. Das fand ich auch einen interessanten Denkanstoß, warum man sich auch manchmal so im Krankenhausbett einfach sofort unwohl fühlt, weil du weißt, du kannst jederzeit irgendwie weggefahren werden. Ja. Das ist auch erstens ein Scheißgefühl. Das und zweitens, dann heißt du auch nicht mehr nach einem Menschen, sondern dann heißt es nur noch die Leberzirrhose auf Zimmer 3 kommt dann um 12 Uhr zur Visite, ne, oder sowas. Ne? Ja, du bist ja so abhängig von dem Zettel, den sie dir da hinten irgendwie ans Bett kleben. Genau, richtig, ja. Also wird der Patient auch sozusagen wirklich zum Objekt gemacht, wie du schon sagst. Eine sehr gruselige Zeichnung einer Ausführung einer Operation. Dann wird der Brustkorb von der Seite geöffnet, auch interessant. Das sieht nach einem Lehrbuch aus, oder? Ja, ist ein Lehrbuch, ja. Technik der verschiedenen Formen der Brustkorbeinengung. Oder in Fettirippe. Oh, okay. Pneumothorax-Apparat. Will ich wissen? Will ich mich erinnern, was ein Pneumothorax ist? Ich weiß nicht genau, was medizinisch ist. Ich weiß nicht, kommt irgendwie im zweiten Medizinfilm vor, oder die Medizinerserie. Das ist doch dann, wo dann der Arzt heldenhaft irgendwo einen Kugelschreiber zückt und ihm dann in den Brust rammt, weil dann sich die Lunge wieder füllen kann. Ich bin gerade nicht ganz sicher und ich kann dieses oder Gerät nicht so ganz deuten. Thorax oder was war das? Ja, ich weiß es auch nicht. Das ist irgendwas mit Luft, die man da. Ja, das ist irgendwas mit Kolben und einer großen. Einführt. Spritze und dieses U-förmige Glas mit den beiden Kolben oben dran. Vielleicht wird uns einer der Hörer etwas genaueres sagen. Ruhigstellung erkrankter Lungenabschnitte durch einen künstlichen Lungenkollaps. Ach, das habe ich auch mal gehört. Ja, stimmt, das hat man damals gemacht. Dass die Lunge dann zusammengefaltet war sozusagen und sich dann derzeit erholen konnte, wenn man mit der anderen Lunge weitergearbeitet hat sozusagen. Ja, ansonsten liegen hier verschiedenste Geräte. Auch mal eine Personenwaage von 1900, eine Knochenschere, Wundhaken, Stethoskop. Oh ja, eine eiserne Lunge haben wir hier. Das ist ein sehr beeindruckendes Gerät. Ja. Ich will ja nicht drin liegen müssen. Nee, vor allem, oder hast du das neulich? Es gibt die älteste Frau, die am längsten in so einer eisernen Lunge überlebt hat. Ihr ganzes Leben da drin verbracht, oder? Die war mit 15 Jahren reingekommen, ist mit 86 gestorben oder sowas. Ne? Also über so, die habe ich auch mal gelesen. Gruselig. Und hier geht's auch da noch, guckt ja nur der Kopf raus. Also man liegt die ganze Zeit da drin. Hier geht es auch noch um Kinderlähmung. Deswegen ist die Geschichte, das ist auch die eines dreijährigen Jungen. Hans G. Aber er lag dann nur 6 Tage und dann noch rund um die noch Uhr. Weiter nachts in diesem Ding. Und hat sich anscheinend, er konnte später wohl mit, also hier gibt es wirklich mal ein Fotoalbum dazu. Ja, und da hat er sich auch überhaupt wieder erholt. Also mit G-Apparat. Er hat dann wieder laufen. Und ein kleiner Teddy liegt daneben. Der wird modern sein. Ach, dieses Gerät. Das ist ein gruseliges Gerät, ja. Hat ganz viele Fenster und Eingriffe und hier dieses Bild. Kinderlähmungsepidemie. Krankensaal mit, was sind das, 20, 30 dieser Apparate. Haben sie eine Turnhalle umgebaut. Das ist echt ein gruseliges Bild. Oh, da liegen auch Kinder drin. Ja, natürlich. Ich kann mich gar nicht richtig entscheiden, was ich schlimmer finde. Die eiserne Lunge oder dieses relativ moderner aussehende Krankenhausbett mit diesen ganzen. Aus persönlichen Gründen finde ich das hier schlimmer, ehrlich gesagt, weil genau diese Krankheit, die da beschrieben wird, bei mir in ihrem Kreis auch aufgetreten. Die Sepsis? Ja. Also wir stehen vor einem Intensivbett aus 2007. Mit Beatmungsgerät und allen möglichen weiteren. Ja, draufgelegt ist, glaube ich, alles an Schläuchen, was man an so einen Menschen irgendwie anschließen kann. Und dahinter auch dieses Überwachungsmonitore, Regler, also halt wirklich jetzt nicht normales Krankenbett, sondern wirklich Intensivstation. Ich glaube, beim letzten Mal hat das auch noch in unregelmäßigen Abständen so einen Piepston von sich gegeben. Oh, ja. Ich glaube, den habe ich heute noch nicht gehört. Nee. Aber das war immer noch so zusätzlich so. Oh ja, das Geräusch habe ich zu hassen gelernt, ja. Das ist ein grusiges Geräusch, also das verfolgt mich immer noch. Ich meine, ich habe gar nicht so viel Krankenhauserfahrung, aber allein immer dieses so bang, immer dieses komische Geräusch, das tönt hier eigentlich sonst lang. Genau, die Sepsis, die Überschrift des Textes dazu ist die Entzündung des ganzen Körpers. Ist das Blutvergiftung oder ist das noch was anderes? Ja, okay. Ich glaube, das geht auf die Blutvergiftung zurück. Karl R., der hier beschrieben wird, der sich bei Tischlerarbeiten eine Risswunde über den Finger zugezogen hat und das dann sich entzündet hat. Fällt mir wieder aber ein, dass meine Tetanus-Impfung nicht aktuell ist. Ja, unbedingt. Ich glaube, das hat. Kann man sich die unten dieses Museum holen? Hat wirklich einen sehr praktischen. Man geht ja aus manchen Museen ja raus, irgendwie so angeregt, gedanklich, sozial und so weiter. Aber hier hat man wahrscheinlich wirklich einen passenden Effekt. Man geht nämlich direkt danach wahrscheinlich zum Arzt und wird sich alle Impfungen geben lassen, die noch nötig sind. Bock auf eine Zigarette? Geh dir unten die Raucherlunge angucken. Genau. Hier ist in der Schublade, glaube ich, der Anschlussplan. Ja. Man tut sich schwer, den Menschen in dieser Skizze zu finden. Gott, ja. Weil da irgendwie alles. Viele Geräte und. Naja, also ich verstehe die Hälfte davon nicht, weil das einfach irgendwelche. Die Körperöffnungen sind da mit Instrumenten und Schläuchen und sowas versehen. Also man will es gar nicht wirklich wissen. Mhm. Ja. Das war. Das historische, was Kranken. Oh, ich habe den Titel schon wieder vergessen. Steht vorne am Eingang nochmal. Können wir weiter vorgehen? Vorspulen? Genau. Am Krankenbett. Wir haben hier die These, dass man bei der Nennung von Dauerausstellungen sich gar nicht behält als Besucher. Denn man geht in irgendwelche Ausstellungen rein, weiß noch, ich habe ja die Ausstellung in der Charité angeschaut, aber wie die Dauerausstellung da hieß, das behält ja kein Mensch. Nee, das fällt mir auch recht schwer. Klar, das versuche ich so im Vorfeld, aber. Wer im Museum arbeitet oder so wie ich das jetzt irgendwie studiert hat, also der guckt der da eher guckt drauf, da aber der normale Besucher, drauf. Der weiß doch gar nicht, wie die Ausstellung ist. Weil ich sehen will, passen jetzt Ausstellungen plus der Titel, passt das jetzt auch zusammen? Ist es das, was mir versprochen wurde? Wie ist es aufgebaut? Also diesen ganzen Kram. Genau, aber das war zumindest der Saal am Krankenbett, dieses bisschen auf Krankenzimmer, wie ein Krankenzimmer anmutendes, auch so dieses. Ist das so ein bisschen dieses OP-Grün, in dem die Vitrinen gehalten sind? Das kommt so hin, ne? Diese Krankenkittel. Ja. Wir haben ja hinten auch einen Krankenkittel liegen. Der ist ein bisschen greller, aber so ungefähr also die Farbe ist das. Ich finde, ne? Das passt von der Stimmung passt her, verbreitet gut. Das. Ja, die anderen Vitrinen hier waren eher immer so ein Backsteinrot. Ja, außer die graue Vitrine. Aber die Farben sind auch gut durchdacht, finde ich. Also ich meine, es ist zwar so die typischen Farben, die man so Mitte der 2000er Jahre genommen hat, nicht? So bis Pastellfarben. Aber es passt sehr gut dazu auch. Genau, wir sind jetzt erstmal durch. Genau. Wir lassen das Ganze mal kurz sacken. gucken, ob wir noch irgendwo einen Kaffee finden. Dann steht noch das. Dann steht noch das Fazit an. Genau. Alles klar, dann machen wir erstmal Päuschen. Wir sind durchs Museum. Wir stehen noch auf dem Campus. Wie war es denn für dich, dein erster Besuch im Medizinhistorischen Museum der Berliner Charité? Hat mir sehr gut gefallen. Ich fange unter Sonderausstellung vielleicht mal an. Also die fand ich sehr beeindruckend. Auch wenn die gar nicht so viele Objekte umfasst, ist sie doch sehr, sehr spannend, weil ich glaube, das hast du mal in einer von den Podcast-Folgen schon gesagt, wenn man aus so einer Ausstellung rausgeht und es bewegt einen danach noch. Genau. Und man nimmt das noch mit und überlegt sich dann jetzt mal, wenn du das nächste Mal in den Spiegel guckst, dass dann so eine Ausstellung auch was mit dir macht und dich bewegt und dich anregt, weiter drüber nachzudenken, dann hat sie, glaube ich, genau ihren Zweck erfüllt, dass man solche Sachen dann auch mitnimmt. Und das fand ich bei dieser Ausstellung sehr gelungen. Also man denkt immer nach über sich selbst, seine Eigenwahrnehmung. Wenn man das nächste Mal ein Selfie vor dem Spiegel macht. Ja, zum Beispiel, genau. Was macht das mit dir? Und wie du schon sagtest, diese Installation natürlich, diese mit dem den zeitverzögerten. Zeitverzögerten Film vor dem Spiegel, das ist natürlich am beeindruckendsten, weil das ja doch einen so komplett irritiert. Ne? Also allein schon deswegen lohnt sich, diese Ausstellung anzuschauen. Ja. Sollte man sich beeilen. Wie lange geht die noch? Ich glaub, dritter, vierter. Oder? Also, April, ja, stimmt, mit April war es, glaube ich, ja, richtig. Also hat noch ein bisschen Zeit, sich die anzuschauen. Die genauen Daten findet ihr in den Shownotes. Aber ich sag's ja auch gleich nochmal. 13. November 2015 bis zum 3. April 2016. Dann auch die Dauerausstellung selber, die einen ja doch einen großen Bogen macht, von den ganzen Anfängen über die Kuriositätenkabinette bis hin dann tatsächlich zu den ersten ernsthaften Bemühungen, den menschlichen Körper zu verstehen und zu erforschen. Und insbesondere natürlich gegen die Krankheiten vorzugehen, die den Menschen so erleiden, erdulden muss. Und natürlich auch die ganzen Irrwege, die dazu nötig waren oder nicht nötig waren, hat sich aber sehr, sehr schön eigentlich dargestellt und fand ich auch sehr, sehr gut präsentiert. Auch wenn die Ausstellung jetzt schon ein paar Jahre auf dem Buckel hat, das merkt man jetzt noch nicht so an. Och, ich glaube, die Ausstellung kann auch noch ein paar Jahre so stehen bleiben, ohne dass sie veraltet. Nicht? Also es gibt ja auch andere Ausstellungen, da merkt man es dann an der Technik oder an Inhalt, dass sich das quasi dann mittlerweile schon überholt hat. Aber das ist, glaube ich, hier nicht der Fall. Das kann man sich ja auch weiterhin so anschauen. Gab es was, was dir nicht gefallen hat? Müsste ich lange drüber nachdenken, ob es was gibt. Eigentlich nicht. Also ich fand, die Länge ist exakt gut. Also das war jetzt sehr intensiv, wie wir durchgegangen sind. Aber ich glaube, normaler Besucher kommt da auch in ein, zwei Stunden durch. Wenn man sich nicht über jedes einzelne Präparat in aller Tiefe angucken will und muss. Aber ist auch nicht zu lang. Also es gibt ja auch andere Häuser, die noch größer sind, die einen dann wirklich überfordern von der Länge her. Aber ich glaube, das ist hier ganz gut mit den drei Stockwerken oder vier. Ja, drei Ausstellungsstockwerke. Genau, ja. Also die Ausstellung verteilt sich über drei Stockwerke. Mhm. Und also ich glaube, ich habe auch gemerkt, jetzt da noch mal zu zweit durchzugehen, bin ich wieder ganz anders durchgegangen, als wenn ich da ganz alleine durchgehe. Da habe ich mich ja mit Einzelsachen viel länger aufgehalten und die Dauer war ähnlich von meinem Vorbesuch. Und es ist ganz anders, mit jemand anderem irgendwie durchzugehen, der noch andere Sachen zu erzählen hat. Das finde ich immer wieder faszinierend. Aber so abschließend, Empfehlung? Ja, definitiv, ja. Also vielleicht, wenn man einen schwachen Magen hat oder ein schwaches Nervenkostüm, sollte man vielleicht da nicht reingehen. Ich weiß auch nicht, ob es was für Kinder ist. Also es gibt eine Altersbeschränkung. Ach, es gibt eine Altersbeschränkung, natürlich, ja. Ich kann ja hier mal kurz aus dem Flyer zitieren. Also auf jeden Fall, wegen der besonderen Wirkung dieser Objekte haben Jugendliche unter 16 Jahren nur in Begleitung eines Erziehungsberechtigten Zutritt ins Museum und Schulklassen erst ab Klassenstufe 10. Also auf jeden Fall nicht unbegleitet. Ja, das ist auch, glaube ich, sinnvoll, weil das ist zum Teil, wir haben es ja selber manchmal geschluckt, als wir davor gestanden haben. Und wir sind beide schon einen Horrorfilm erprobt, offensichtlich. Und Medizingespräche am Mittagstisch. Medizingespräche am Mittagstisch gewohnt. Also wir haben sicher noch einen ganz anderen Zugang zu diesen Stücken. Aber wenn man das eben nicht gewohnt ist, dann weiß ich nicht, ob das wirklich für jedermann was ist. Besonders also, wenn man auch alleine reingeht. Ich habe gemerkt, das hat mich noch viel mehr... Klar, jetzt war ich abgelenkt, ich konnte mit dir sprechen und so, weil ich ganz allein davor stand. Und mich da so rein vertieft habe, da kann man sich da auch echt schon so ein bisschen reinsteigern. Also mir war wirklich, beim Vorbesuch war mir zwischenzeitlich echt schlecht, so ein bisschen, weil irgendwie so, es hat mich wirklich doch so mitgenommen. Ja. Es war schon, jetzt nicht, dass ich jetzt da irgendwie dem Zusammenbruch nahe gewesen wäre, aber es war schon harter Tobak. definitiv. Aber wer sich sowas wie, was ich, die Körperweltenausstellung ohne Probleme angucken konnte, der sollte definitiv in diese Ausstellung gehen, weil ich glaube, die hier ist viel viel spannender, weil sie auch tatsächlich noch historischer ist und vermutlich auch noch ein bisschen mehr in die Dinge, auf die Dinge eingeht, die, ich glaube, bei der Körperweltenausstellung noch ein sehr eher reißerisch dargeboten worden ist, würde ich eher empfehlen, in dieses Museum zu gehen, denn ich glaube, da erfährt man doch viel mehr. Vielleicht ein bisschen unaufgeregter als das. Atmosphäre war ganz entspannt. Die Besucher sind eigentlich alle recht ruhig und gesittet und ja, es ist eins von diesen ruhigen Museen, wo man einfach auch mal mit sich und seinen Gedanken allein sein kann. Bis auf diese komischen Menschen mit den Kopfhörern und dem Mikrofon. Genau, die waren wahrscheinlich ein bisschen störend. Die waren ein bisschen störend, aber ich glaube, die sind auch nicht jeden Tag da. Nee, also zum Glück. Genau. So, dann folgt jetzt noch der, wie heißt etwas, was immer kommt? Obligatorisch? Ja, der. Jetzt folgt noch der obligatorische Infoblock. Die Öffnungszeiten. Das Museum ist montags geschlossen, dann aber Dienstag bis Sonntag 10 bis 17 Uhr geöffnet. Am Mittwoch und Samstag dann noch bis 19 Uhr, da ist er ein bisschen länger offen. Erwachsene zahlen 7 Euro Eintritt, ermäßigt 3,50 Euro. Und dann gibt es auch noch Gruppenpreise und es gibt eine Familienkarte. Man kann auch an Führungen teilnehmen. Ich nenne es mal kleiner Geheimtipp. Vielleicht hören ja manche von euch auch den Staatsbürgerkunde-Podcast. Der Tom Sievert, der die über seine Jugend im Westen erzählt hat in Berlin, der macht unter anderem Führungen hier in der Charité und wenn euch da schon gefallen hat, wie der erzählt, würde ich euch auch mal empfehlen, bei ihm hier eine Führung mitzumachen. Ich finde, der als Geschichtenerzähler ist der nämlich ganz großartig. Ist aber meine private, subjektive Meinung. Aber ich bleib trotzdem dabei. Ach ja, und fotografieren und filmen darf man da drinnen nicht, was ich aber jetzt als Podcaster... Wir haben unsere Nische, dann wart ihr jetzt mit den Ohren dabei. Aber leider gibt's dann diesmal halt keine Bildergalerie unter... Oder nur eine von außen unter dem... Podcast. Aber ich glaube, auf der Seite von der Museum kann man natürlich auch ein paar Bilder finden, sodass man schon einen ersten Einblick hat. Aber auf die Weise kann man sich auch überraschen lassen, wie es dann aussieht. Genau, so ging es mir ja mit deinem Museumsrundgang mit Michael Merkel. Da bin ich jetzt ja auch gespannt und überlege mir, ist das Bild, was der Mirko und der Herr Merkel mir da gezeichnet haben, hat das irgendwas mit der Realität zu tun? Also ich bin auf jeden Fall angefixt und wenn ich in der Gegend bin, will ich auf jeden Fall mal hingehen. Sehr schön, das ist das, was wir erreichen wollen mit diesem Podcasten. Genau, ich hoffe, das ist uns jetzt auch gelungen mit dem Medizinhistorischen Museum der Charité in Berlin. Wir verabschieden uns. Macht's gut, schaltet auch beim nächsten Mal wieder rein, sowohl in den Exponiert-Podcast. Und auch in Angegraben und das geheime Kabinett. Auf bald, eure Ulrike. Und der Butler. Tschüss.